Hallo und herzlich willkommen zu Lux Corner. Das ist nicht die Wechselzone, so wie ihr sie kennt bis jetzt, sondern ein kleines Nebenformat von mir. Der Adrian macht auch eins, das wird er euch aber selber noch erzählen, was er da macht. Heute geht's eher mal nur um mich, was mir auch mal ganz lieb ist. Nein, Quatsch. Alles gut. Wir haben uns das so ein bisschen überlegt, dass wir euch noch ein bisschen mehr Content geben wollen. Und da wir ja sowieso schon wöchentlich eigentlich die Sachen rausbringen und wir aber auch ein bisschen Lust, beziehungsweise ich habe jetzt auch ein bisschen Lust, über andere Themen mit euch zu sprechen, jetzt außerhalb vom Ausdauersport, da. Also es wird jetzt nicht über Politik gehen oder sowas, sondern es bleibt schon im Sportsegment und es geht auch ein bisschen um das Ausdauertum herum, aber die Themen, die bei der Wechselzone besprochen werden, bleiben bei der Wechselzone. Hier ist halt eher was, ja, ich sag mal was anderes. Ich habe ein paar Ideen. Meine erste Episode sollte eigentlich eine andere werden, aber da es zeitlich gerade so passt, ist es jetzt American Football geworden. Wir fleißige Hörer wissen, ist das auch so ein bisschen mein Ding. Und ich habe mir auch einen Freund von mir eingeladen, der auch sehr footballaffin ist und das gerne schaut und verfolgt und auch mehr als ich, denke ich mal, in der Materie ist. Und wir hatten ein schönes Gespräch. Und ich hoffe, ihr gebt dem Ganzen doch mal eine Chance, auch wenn ihr nichts mit Football anzufangen wisst. Das ist eher so ein Meinungsaustausch als ein trockener, eine Unterhaltung, als ein trockener Football-Talk, was ist Football oder sowas. Ja, wir gehen zwar ein bisschen drauf ein, aber gehen auch zum Beispiel durch Football-Filme, durch Serien, was sonst noch so anliegt, sage ich jetzt mal. Und ganz zum Schluss sprechen wir auch ein bisschen über die Saison, über die Playoffs und den kommenden Super Bowl. Ich fand dieses Gespräch echt super, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und wie ihr wahrscheinlich schon an diesem beim Downloaden gemerkt habt, es war sehr lang. Es war deutlich länger, als ich erwartet hatte. Und ich fände es sehr, sehr cool, wenn ihr dem Ganzen wirklich mal eine kleine Chance gibt und wenigstens, oder mal reinhört und schaut, wie ihr es findet. Wie gesagt, eigentlich sollte die Episode ein anderes Thema tragen, die erste. Trotzdem hoffe ich, dass es euch da gefällt und ihr dem Ganzen eine kleine Chance gibt und vielleicht mir sogar, wenn es euch gefallen hat oder auch nicht, mir Feedback gibt, damit ich weiß, wie es angekommen ist. Das nochmal, um auf das Format zurückzukommen. Es wird jetzt hier nicht wöchentlich rauskommen oder sowas, sondern ich weiß ehrlich gesagt noch nicht wann, vielleicht einmal im Monat oder so, keine Ahnung. Jetzt ist erstmal Super Bowl angesagt und vielleicht hat der eine oder andere noch ein bisschen, kriegt dadurch auch ein bisschen Lust, weiß ich nicht. Haben ja schon einige zum Triathlon animiert, also könnte ich vielleicht sogar ein paar zum Football schauen animieren, weiß ich nicht. Aber wir hatten auf jeden Fall ein cooles, lustiges Gespräch und eigentlich habe ich jetzt schon lange genug geredet. Wie gesagt, dies ist sowas wie eine Sonderfolge und ich hoffe, es gefällt euch, ihr habt Spaß daran, benutzt es vielleicht für einen längeren Lauf oder so oder zum Shoppen, keine Ahnung. Und ich würde einfach mal sagen, ich gebe ab an Patrick und mich und wünsche euch viel Spaß und sag jetzt mal Tschüss und hier sind die zwei. Ich heiße herzlich willkommen zu diesem neuen Format in der Wechselzone. Es ist zwar ein neues Format, aber ich sitze nicht alleine hier, sondern habe mir heute zu meinem heutigen Thema Verstärkung geholt und zwar den Patrick. Und Dafür möchte ich erstmal begrüßen und bedanken, dass du den ganzen Weg hierher auf dich genommen hast, auch wenn der ein bisschen schwierig ist. Ja, hi, ja, war ein bisschen komplizierter, das zu finden, aber hat ja irgendwie alles ganz gut geklappt und ja, hoffe mal, das wird hier was für euch sein. Ja, ich hoffe es auch. Das Thema habt ihr ja gelesen, es geht um Football, aber bevor es soweit ist, wollte ich, dass die Leute sich so ein kleines Bild von dir machen können, deswegen habe ich mir so ein paar Fragen an dich ausgedacht. Ich hoffe, das ist okay für dich. Ja, schieß los. Okay, fangen wir mit so einer kleinen persönlichen Runde an, und zwar so Alter, Beruf, Familienstand, was du noch so von dir preisgeben möchtest. Hi, ich bin der Patrick, bin 37, vom Beruf Krankenpfleger, verheiratet, hab 2 Kinder, ja, bin also ganz gut beschäftigt, würde ich mal sagen. Das stimmt, vor allem mit 2 Kindern. Ja, auch allerdings. Ja, auf jeden Fall sind wir ja ein Sport-Podcast, deswegen hast du irgendwelche Hobbys und übst du irgendwelche Sportarten aus? Ja, was heißt ausüben? Also ich mache so für mich Sport bei mir zu Hause, habe mir so ein kleines Home-Gym eingerichtet. War jetzt auch mal dabei, selbst so mich im Football zu probieren, musste aber feststellen, dass einfach mit der Familie, das ist einfach ein bisschen zu aufwendig, hinfahren, trainieren, rückfahren abends, die Kinder müssen auch ins Bett, das wird also nichts werden. Und sonst Hobbys, ja, ich gucke halt gern Sport, vorzugsweise Football, und ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen mein Ding. Ja, deswegen bist du ja jetzt auch hier. Das stimmt. Thema Football. Hast du eigene Erfahrung so? Und weißt du noch, wie du Fan geworden bist? Ist ja eher so eine Sportart, die von außerhalb kommt. Ja, also eigene Erfahrung, wie gesagt, eigentlich nicht. Wollte ich halt, klappt aber jetzt halt nicht mit dem Verein. Aber dazu gekommen bin ich weiß es gar nicht genau, 2009 oder 10. Und eigentlich durch euch, also durch dich und den Lukas. Lukas sei schon, Adrian. Weil ihr hattet das irgendwie immer mal geguckt und da bin ich irgendwie dann mal mit dazugekommen und bin dann einfach hängen geblieben. Ja, ich glaube, das ist so der Weg von vielen, die dann einfach mal durch andere einfach reinschnuppern. Man setzt sich zusammen so, ich glaube, das ist auch das Beste, so Football gucken, was man machen kann. Man setzt mit ein paar Leuten zusammen und guckt halt ein bisschen Football. Um mal ein bisschen vorwegzunehmen, du warst ja auch schon bei Live-Spielen, bei mehreren. Wir waren auch mal gemeinsam mal im Live-Spiel, aber das war bei der German League. Kann man, glaube ich, nicht vergleichen. Du warst in London auch dieses Jahr. Das ist ja quasi eine Tradition von dir, die du schon wie lange machst? Die letzten 3 Jahre. Also Tradition ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich hatte jetzt Tickets für die letzten 3 Jahre, werde auch dieses Jahr wieder welche bekommen. Letztes Jahr hat es aus privaten Gründen nicht geklappt, aber vorher... Also wie gesagt, was haben wir denn jetzt? Ich war jetzt 2016 und 2014 war ich. Und dieses Jahr ist es aktuell in Planung, dass es wieder stattfindet, wenn ich dahin fahre. Und dir ist dann auch egal, was für Teams dann kommen, oder? Ja, was heißt, also ich habe halt die Möglichkeit, über eine Facebook-Bekanntschaft, der Saisonkarten hat, der also für alle 3 oder 4 Spiele halt die Tickets bekommt und selber sagt, naja, 3-4 Mal im Jahr nach London fliegen ist doch ein bisschen viel. Und ich bekomme dann immer die er jetzt nicht unbedingt so will oder wo es nicht reinpasst. Und wer dann da spielt, also ich sag mal, die schicken ja selten die Top-Teams, das ist ja einfach so. Aber als Fan muss man das schon mal gesehen haben. Und das erste Spiel war irgendwie Miami gegen New York Giants. Das ist ja irgendwie nicht schlecht, mal den Sue spielen zu sehen. Oder die Jets waren es nicht. Da hatte übrigens die gute Saison, der Fitzpatrick. Okay. Da hat er die gute Saison gehabt. Und dieses Jahr war ich bei den Browns gegen Minnesota. Gut, Browns, okay. Zu dem Thema kommen wir später. Ja, wobei ich meine Minnesota Playoffs bis fast zum Super Bowl gekommen. Also die haben ja jetzt auch alles andere als schlecht gespielt. Insofern waren das ja jetzt keine schlechten Teams. Und dieses Jahr sieht es ja richtig gut aus, so die Auswahl, finde ich, die man da gelesen hat. Ja, ich habe da jetzt gerade nichts parat, was kommen soll, aber es wird, sage ich mal, auch immer besser, weil wenn du mal siehst, Minnesota war ja dieses Jahr ein Top-Team, die waren letztes Jahr auch nicht gerade so schlecht, also das ist eine Mannschaft, die eigentlich vielleicht eine Chance auf Playoff hat, die waren ja letztes Jahr schon 5-0. Ja, sie haben sehr stark angefangen und dann, glaube ich, wurde es ein bisschen schwieriger, die Saison, und dann haben sich, glaube ich, auch der Quarterback noch verletzt. Ja, dann ging es ein bisschen bergab. Genau, und Ja, mal noch, ich habe mir noch mal eine Frage rausgeschrieben. Hast du eine Lieblingsmannschaft und willst du uns diese mitteilen? Ja, zu deiner Freude, das ist New England. Die finde ich ziemlich gut. Finde aber abgesehen davon auch Houston gut. Es liegt aber so dran, dass ich da so ein bisschen personenbezogen bin. Es war einfach so, New England hatte als einzige Mannschaft einen Deutschen, den Vollmer. Das fand ich irgendwie schon mal ganz nett. Und JJ Watt, den habe ich am Anfang gesehen, dann konnte ich mit der Truppe noch nichts anfangen und dann habe ich einfach nur festgestellt, er ist einfach immer dabei, wenn was geht, ist der mittendrin. Und das fand ich einfach super und das, ja, deswegen bin ich ja so ein bisschen hängen geblieben bei den zwei Mannschaften. Ja, ist halt schwierig als Deutscher oder ein Übersee zu sagen, man hat ein Lieblingsteam, man hat ja keine regionale Verbindung, sei denn man hat Familie, Verwandtschaft, das ist bei mir nicht der Fall. Deswegen zieht man sich dann halt an solchen Sachen quasi sein Lieblingsteam raus. Ja, da stimme ich dir auch zu. Ich habe auch, mein Lieblingsspieler ist halt der Jason Witten, der spielt halt bei den Dallas Cowboys. Und ich glaube, wenn er da nicht spielen würde, wäre das auch nicht meine Lieblingsmannschaft. Also, es ist einfach so. Ja, und so zieht man es halt bisschen. Ich meine, beim Fußball funktioniert es ja viele auch nicht anders. Was, sie mögen Cristiano Ronaldo, Messi und sowas. Und dementsprechend sind auch die Mannschaften, denen sie spielen, halt Favoritenmannschaften von denen. Ja, ich bin gerade bei kleineren Kindern. Ich denke jetzt mal an Adrians Kinder. Bei denen weiß ich halt, dass sie Neymar-Fan sind. So. Und die sind von Barcelona nach Paris gewechselt. Also ist es Paris der Top-Verein. Ne? Ja, Das ist so ist so. das. Ja, und so kann man sich das halt beim Football halt auch vorstellen. Und ja, ich persönlich, wenn jetzt die Cowboys verlieren, bin ich jetzt nicht so böse, wie jetzt, wenn ich beim Fußball meine Mannschaft verliert. Von daher. ja, aber gut, das sollte jetzt erstmal zur. Die Fragestunde schließen wir damit mal ab, sagen wir es mal so. Sollte auch reichen. Ich habe mir im Vorfeld Gedanken gemacht, wie man Leuten, die nichts mit Football zu tun haben, das Spiel erklärt. Und ich habe mir Folgendes mal aus dem Internet so ein bisschen rausgeschrieben. Beim Football versuchen zwei Mannschaften aus je 11 Spielern den Ball in die gegnerische Endzone zu bringen oder ein Field Goal zu erzielen. Um Punkte zu gewinnen. Raumgewinn erreichen sie schließlich durch ein. Moment, jetzt habe ich gerade verlesen. Hat sie 4 Versuche, einen Raumgewinn von 10 Yards oder mehr zu schaffen? Schaffen sie das nicht, schaffen sie das, Entschuldigung. Schaffen sie das, erhalten sie 4 neue Versuche, gelingt ihnen das nicht, verlieren sie den Ballbesitz. Der kann auch durch eine Interception oder ein Fumble an den Gegner gehen. Gewinner ist die Mannschaft, die nach Ablauf der Zeit die meisten Punkte hat. Sollte es nach der regulären Spielzeit einen Punktegleichstand herrschen, folgt eine Overtime. Sehr selten im Football. Kurze Erklärung: Touchdown. Ist ja klar, das Feld hat 100 Yards, man versucht halt in die Endzone zu kommen und kriegt 6 Punkte. Danach schießt man durch die 2 Tore, die da stehen. Das ist ein Field Goal, mehr oder weniger. Das Field Goal ist ja dann 3 Punkte, wenn man einfach, sag ich mal, jetzt 3 Versuche vergeudet hat und will natürlich aber noch punkten, ist nah genug dran, dann schießt man halt durch die Tore und dann hat man 3 Punkte. Und der Extrapunkt zählt halt ein nach dem Touchdown. Also, sagst du, okay. Ja, es kommt ja hin. So ist Ja, es. bin gerade selber nicht ganz zufrieden mit der Erklärung, aber okay. Ja, Interception und Fumble. Also Interception ist, wenn der Quarterback den Ball zum Gegner wirft, unabsichtlich natürlich. Ich weiß nicht, ob das jemand schon mal absichtlich gemacht hat. Und ein Fumble ist, wenn ein Spieler, der den Ball gerade im Ballbesitz hat, aus der Hand geschlagen wird und die gegnerische Mannschaft den dann bekommt. Overtime, ja, da kann der Erste, der einen Touchdown erzielt, die Regeln haben Es sich ein kommt bisschen geändert. erst, jede Mannschaft hat einmal den Ball und kann versuchen zu punkten. Wobei, wenn ein Touchdown erzielt ist, ist Schluss. Wenn allerdings beide nur ein Field Goal schießen, geht es weiter bis, glaube ich, bis Touchdown-Regel. Ne? Also bis der Touchdown geworfen ist, Nee, dann also ist es vorbei. ich glaube, also wenn eine Mannschaft ein Field Goal erzielt hat und die andere schafft es nicht, ist das Spiel vorbei. Ja, Und wenn beide ein beide. Ziel hat, dann geht es halt weiter, bis der nächste wieder einen Punkt erzielt und der andere es nicht schafft, obwohl beim Touchdown ist das Spiel direkt Ja, vorbei. wobei, wenn die 15 Minuten, ich glaube, es sind 15 Minuten oder 15 Minuten, wenn die rum sind und es steht halt unentschieden, steht es unentschieden. Genau, also es kommt sehr selten vor, dass es dann unentschieden Aber ja. bleibt, aber weil ja, die besten Kicker schießen schon ab 50 Yards, also quasi ab der Hälfte schießen die ja schon Field Goals, von daher. Ja, es kommt selten vor, aber ich glaube, letzte Saison waren es 3 Unentschieden. Gell? Ja, das war aber, glaube ich, auch mein Novum, dass da irgendwie 3 in einem Saison. Ich glaube, dieses Jahr war nicht einer. Nee. Ja, weißt du? Also, ja, so viel zum Spiel. Ich hoffe, das war leicht verständlich. Was meinst du? Willst du noch irgendwie was ergänzen? Ja, das musst du ein bisschen einfacher machen. Ja. Einfach nur erzählen, was weiß ich. Es gibt halt 2 Mannschaften, jeweils 11 Spielern auf dem Platz. Dann mach du das doch. Und der Ball kann halt geworfen werden oder gelaufen werden. Sprich, es gibt den Quarterback, das ist quasi der Kopf der Mannschaft. Der wirft den Ball zu einem Spieler oder er gibt ihn an einen zweiten, an einen anderen Spieler, der in seiner Nähe steht und der läuft halt mit dem Ding in der Hand los. Und man muss halt versuchen, über 10 Yards, also ein bisschen weniger als 10 Meter, zu kommen. Hat dafür 3 Versuche, 3 Anläufe. Versucht so über das Feld zu kommen. Immer 10 Yards. 10, es gibt wieder 3 Versuche, wieder 10, wieder 3 Versuche, bis man am Ende ist. Und dann gibt es halt in der Endzone am Schluss halt 6 Punkte und da wird nochmal ein extra Punkt geschossen durch die Tore. Oder wenn man es halt nicht schafft und sagt, wir sind aber ziemlich nah dran, wir haben einen ziemlich guten Kicker, dann schießt er halt den Ball vom Feld aus durch die Tore und gibt halt nur 3 Punkte. Okay. Das ist auf jeden Fall besser erklärt als ich. Nee, war schon okay. Aber man muss halt dazu sagen, dass es eigentlich hier 4 Versuche gibt und die Mannschaft entweder den Ball wegschießen kann, wenn sie also zu nah oder zu weit weg ist, dann kriegt der Gegner so den Ball. Oder sie spielen den aus. Kann man natürlich auch machen. Ja. Oder sie schießen halt viel Gold. Das sind halt so die Sachen. Aber ich werde deine Erklärung nehmen. Meine schneide ich raus. Die werdet ihr nie gehört haben. Wir haben, beziehungsweise ich war vor kurzem, nicht lange her, auf dem Geburtstag und eingeladen und diejenige ist Football-Fan. Ja? Und, aber die, der ihre Loyalität wechselt von Saison zu Saison, finde ich eigentlich ganz cool. Das ist bei vielen Amis auch der Fall, ne? Ja. Die sind dem College-Football verbunden, ja, okay. Aber so NFL, da wechselt man so ein bisschen nach Beliebtheit. Das ist jetzt bei den Amis nicht ungewöhnlich. Bei uns im Fußball ja eher geht's ja gar nicht. Wechselst du von Bayern zu Dortmund, um Gottes Willen. Ist da jetzt, die Amis sind da nicht so starr festgelegt. Ja, na, auf jeden Fall, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, sie hatte viele so Football-Merchandise. Und die Gäste, die da waren, haben es gesehen. Und sie war jetzt nicht anwesend, wo dann die Frage aufkam, wie ist denn das Spiel? Wie kann man sowas gucken? Ist doch voll langweilig. Das ist ein statisches Spiel. Also ich sag mal, Leute, die nichts mit dem Spiel zu tun haben. Ich meine, klar, wenn man Fußball nicht mag, sagt man auch, da jagen 22 Leute einen Ball hinterher. Ja, das kann man ja genauso sagen. Aber dementsprechend heißt es aber auch immer, es ist eigentlich ein langweiliges Spiel. Wie würdest du denn solchen Leuten begegnen und wie würdest du denn erklären, dass eigentlich Football ein sehr sogar dynamisches Spiel ist und es sehr explosionsartig zu einem Rausch der Gewalt kommt quasi? Ja, also grundsätzlich sollte man sich, man sollte sich einfach mal eins angucken, muss sich aber im Klaren sein, das ist nicht im Fußball nach 90 Minuten vorbei der Spaß, sondern der geht im Schnitt 3 Stunden aufgrund der vielen Unterbrechungen. Dennoch muss man halt gucken, ich meine, das ist ja sehr komplex, das Spiel, und das ist irgendwie, finde ich, für jedem was dabei. Also da, egal, ob man, ob der dicke Jungs spielen oder dünne oder schnelle oder große oder kleine, das ist egal. Das kann irgendwie jeder so ein bisschen mitmachen. Ich finde halt die Leistung, also man muss sich halt überlegen, die das spielen, das sieht zwar so erstmal nach nichts aus, die sind da irgendwie vollgepackt da mit ihren Pads und Helmen und so weiter. Aber man muss sich überlegen, zum Beispiel die meisten Wide Receiver, die rennen auf den ersten 40 Metern, würden sie im Usain Bolt wegrennen. Also das ist wirklich Leistungssport, was die da schon betreiben. Und das ist halt, ich meine, das kippt halt, das ist halt auch so eine Nummer, das kann innerhalb von 2-3 Minuten kann das komplett kippen. Das ganze Spiel, das hat man beim letzten Super Bowl gesehen, ne? Irgendwie 20 Punkte Führung und dann waren sie irgendwie weg. Das ist schon bis zum Schluss spannend, oftmals bis zum Schluss einfach offen. Also man weiß nicht, wird das jetzt wirklich was oder nicht. Und Es ist ja auch so, wenn jetzt, sage ich mal, eine Mannschaft 10 Sekunden Verschluss noch einen Touchdown erzielt, ist das Spiel immer noch nicht vorbei. Ja? Nee. Selbst wenn es nur noch 3 Sekunden wären. Ja? Solange also der Ball, der Spielzug ausgeführt ist, kann ja dann immer noch was passieren. Selbst wenn die Uhr auf 0 gelaufen ist, geht das Spiel weiter, bis der dann auf den Boden gedrückt worden ist oder er dann in der Endzone ist. Also ja. Es kann wirklich noch viel passieren. Aktuelles Beispiel, Minnesota, jetzt das letzte Spiel oder das vorletzte Spiel, sind sie nur weitergekommen, weil der letzte Spielzug zum Touchdown geführt hat. Da stand es auch vorher, ich weiß gar nicht, wie es stand, aber die brauchten halt unbedingt die Punkte und die haben es, das war kurz vor knapp, haben sie es geschafft. Ja, also die 2 Minuten, die sollte man sich auf jeden Fall reinziehen. Ja. Für die, die vielleicht nach dem Podcast oder so Interesse haben, muss man Minnesota gegen New Orleans in den sich die Highlights reinziehen. Und die letzten 2 Minuten des Spiels sind einfach ja, der Wahnsinn. Also eigentlich hatte Minnesota alles im Griff. Dann haben sie komischerweise das Spiel verloren, weil sich die Mannschaft gerade bei so einem Spiel mit viel Taktik und so auf die Taktik des Gegners gut einstellen kann. Oder also man stellt sich irgendwann drauf ein und kann dann das Spiel übernehmen und die haben dann tatsächlich noch die Führung kurz vor Schluss bekommen und dann hatte ja, Minnesota noch, ich glaube was, 1,5 Minuten oder ja, so, irgendwie sowas und die mussten übers gesamte Feld und was dann am Ende los war, schaut's euch an. Und das ist es beim Football, das kann halt immer passieren, das Spiel kann voll langweilig sein und dann können die letzten 5 Minuten, können die Jungs völlig ausflippen und es dreht sich alles komplett, wo jeder vorher sagt, ja komm, ist vorbei, mach aus. Genau. Ist ja auch so, selbst, also ich meine, das ist vielleicht so eine amerikanische Mentalität, aber selbst wenn das Spiel, ja ich sag mal, nicht, oder für viele scheint es einfach nicht mehr gewonnen werden zu sein, also weil 2 Touchdowns oder so fehlen, also viele würden das Spiel abschreiben, ja, würden dann auch heimgehen oder so, aber es kann trotzdem immer noch was passieren und da es gewisse Tricks gibt, wie zum Beispiel ein Onside-Kick, ja, ja. Wo der Ball nur ein paar Yards überschreitet und dann geht schon, da tummeln sie sich richtig, versuchen den Ball zu bekommen und dann ist man in so einer guten Position, dass man innerhalb von, keine Ahnung, 30 Sekunden 2 Touchdowns ziehen könnte, theoretisch, ja, indem man schnell den Ball bekommt, einen Touchdown wirft und dann nochmal einen Onside-Kick versucht. Ne? Aber ich weiß gar nicht, ob das jemals ja, vorkommt. Es gibt halt, es ist halt nicht wie beim Fußball, wo man dann irgendwie, da sagt man, sagen, ja, nehmen wir ja, die einigen sich jetzt quasi auf das Remis, ja. Weil die Punkte, jeder, das reicht irgendwie ein Punkt für jede Mannschaft. Das gibt's da halt einfach nicht. Da wird wirklich bis zum Schluss gegangen. Das liegt aber, glaube ich, auch so ein bisschen an dem Bezahlsystem der Spieler, ja, das ist ja, die werden ja doch sehr nach Leistung bezahlt, die haben ja mal, also jetzt die Top-Spieler nicht, aber so der Durchschnittsspieler hat halt sein Grundgehalt und der Rest ist halt wirklich nach Leistung und deswegen hauen die sich da auch voll rein bis zum Schluss, weil jeder Fumble, jede Interception, jeder Tackle kann unter Schluss, am Schluss irgendwie irgendeine Boni-Zahlung sein. Hat man beim Freeman war das letztes Jahr, gesehen, hat irgendwie, ich glaube, 10, ich weiß gar nicht, was er haben musste, 6 oder irgendwie ja, so ein Kram. Dann hat er, was weiß ich, wie viel Millionen kassiert. Der hat da gefeiert wie blöd, als er da seinen 10. Sack da durchgezogen hat. Und das war auch am Ende des Spiels. Ja, ja das ist... ja, das ist halt auch, sag ich mal, das Gute daran, wie gesagt, weil die auch ein ganz anderes System haben, ja. Was ich persönlich für den Sport sogar vorziehe, ja, also allgemein die amerikanischen Sportarten, durch das College-System, da die Leute, die richtig guten Athleten, dann quasi in die schlechteren Teams, also die Teams, die am Ende der Saison am schlechtesten abschneiden, dürfen als erstes wählen und man wählt sich natürlich, man hat ein Tryout, dann guckt man sich die Leute an, wer so der Beste ist und wer am besten ins Team passt und holt sich dann die Leute. Ja. Also ich habe zum Beispiel gehört, dieses Jahr wäre vor College jetzt nicht so, ja, viele gute Quarterbacks wären da auf dem Dings. Und ja gut, da mit den Quarterbacks, dass sie auch alle älter werden, kommen wir nachher nochmal zu sprechen, wenn es um die Saison geht. Ja, aber auf jeden Fall ist das ja auch... es ist nicht so, dass, sage ich jetzt mal, gut, die New England Patriots sind momentan das Bayern München der Football-Szene, aber irgendwann wird sich's ändern. Das ist auch vorbei. Ja, der Tom Brady, der macht höchstens meiner Meinung nach 2 Saisons, wenn überhaupt noch eine. Und der, ich denke mal, der Bill Belichick, der Trainer wird dann halt auch nicht mehr lang weitermachen, wenn überhaupt. Neuen Quarterback aufzubauen, das dauert ja auch Zeit. Ja. Und man muss halt auch, sage ich mal, dann den richtigen finden, der sein Spielsystem durchdrückt. Und dementsprechend werden dann andere Mannschaften kommen und New England wird vielleicht in der Versenkung verschwinden. Ja, das ist halt das Gute an dem amerikanischen System. Du kriegst halt, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, die schlechten Mannschaften quasi die besten Nachwuchsspieler und deswegen ist es immer ausgeglichen. Du kannst dir keine Mannschaft zurecht kaufen. Die haben auch alle eine finanzielle Begrenzung, was sie an Gehältern zahlen dürfen. Da gibt es ein Cap und das darf man nicht überschreiten. Und deshalb ist es ausgeglichen. Also man kann nicht sagen, ich hoffe jetzt einfach 10 Spieler, die Top-Niveau haben, die alle irgendwie 30 Millionen verdienen. Geht nicht. So viel Geld haben die Vereine nicht. Das ist anders in der Bundesliga. Da ne, kannst du einfach gute Spieler kaufen. Bayern München, gutes Beispiel. Das ist ein guter Spieler. Wir schnappen uns den weg. Er sitzt auf der Bank. Egal, Hauptsache ist weg. Da gibt's das nicht. Und deshalb ist das ausgeglichen. Und das hat halt auch zur Folge, dass man halt nicht so Dauer Champions hat. Klar, es gibt jetzt die Patriots. Die haben das in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren schon geschafft. Aber trotz alledem, ich meine, die haben 5 Titel oder so oder 6. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Die Steelers sind, glaube ich, die Besten mit 6 oder 7. Also ja, die Steelers sind die Besten, dann sind, glaube ich, die Patriots und die Cowboys. Ja. Und das nennt man halt Dynastie. Ja. Die haben eine ganze Zeit lang, weil jetzt, sage ich mal, ein außergewöhnlicher Spieler, wie so jetzt Cristiano Ronaldo, da wäre da Tom Brady, der bei New England spielt, wirklich, also wer jetzt das letzte Spiel gesehen hat gegen Jacksonville, da hat man richtig gesehen, also die haben ein ganzes Spiel nicht ein Bein auf den Boden bekommen. Im letzten Quarter hat er die einfach an die Wand gespielt. Der war die ganze Zeit ruhig und hat sich das angeschaut und am Ende hat er dann seine Erfahrung ausgespielt und dann war das Spiel eigentlich, da habe ich auch gedacht, also ich hatte Hoffnung, aber eigentlich hätte ich es wissen müssen. Eigentlich müsste man wissen, weil der ist immer so, also der hat so viel Erfahrung. Und also das ist echt krass, wie er das dann immer wieder schafft, dann wieder zurückzukommen und sag ich mal, auch mit der Ruhe und dem Wissen, dass er es kann. Ja. Und auch vielleicht seinen Trainer aber vertraut. Worauf ich hinaus wollte, ist einfach, man sieht, die Liga gibt es seit den 60ern und die meisten Titel sind irgendwie 6 oder 7. Das ist nicht viel in der Bundesliga seit den 60ern. Ich weiß nicht, wie viel Bayern hier insgesamt gesammelt hat. Aber man sieht, man kriegt mal, ich meine, das sind wie viele Jahre? Sind 40, 50, fast 60 Jahre. Das ist mal ein Titel im Schnitt. Ein Titel in knapp 10 Jahren. Das ist jetzt nicht so, also es gibt nicht die Dominanz wie jetzt zum Beispiel im Fußball. Die gibt es einfach nicht. Aufgrund der Ausgeglichenheit mit dem College-System. Ja, wie gesagt, das ist halt in allen Sportarten. Auch Eishockey Baseball, Basketball. Ja. Also die haben ja Football halt auch, oder es gibt eigentlich, glaube ich, alle Sportarten auch. Lacrosse oder sowas, da gibt es dieses College-System halt, das haben sie übernommen und das ist halt auch gut, da werden halt auch wieder gefördert. Gibt natürlich auch Schattenseiten, wollen wir jetzt wohl nicht drüber reden, aber oder ist halt jetzt auch nicht das Thema hier, aber wie gesagt, das ist halt auch eine Mannschaft wie jetzt New England, die jetzt wirklich das achte Mal im Super Bowl stehen, haben davon 5 gewonnen, 3 verloren, genau. Da sieht man es halt auch. Also ich kann mich an eine Saison erinnern, da sieht man sich ganz gut, da haben die Patriots alles. Die haben jedes Ligaspiel gewonnen. Die sind in den Super Bowl gekommen und in den Super Bowl haben sie verloren. Ja. Das war halt, da hat die ganze Saison auch nichts gebracht quasi. Und das war halt, das ist so kann es halt auch mal kommen. Aber an einem Tag kann man auch den Besten schlagen. Früher waren es halt die Dallas Cowboys oder die Green Bay Packers. In den 90ern auch. Ganz, ganz früher war es halt, ich glaube, Green Bay Packers sind, glaube ich, die Ersten, die mal den Super Bowl gewonnen haben. Kann das sein? Ich weiß es gerade nicht. Und deswegen auch Vince Lombardi den Trophy weil der Trainer. Stimmt. Und dann halt die Steelers, die Pittsburgh Steelers, die haben dann auch eine ganze Dynastie und viele aber ich habe letztens, ich glaube, es gibt 4 Mannschaften, also die nicht in den Super Bowl waren. Ja. Von den ganzen, ich glaube, es waren die Browns, Houston und die anderen 2 fallen mir jetzt nicht ein. Jacksonville stand noch nicht im Super Bowl. Carolina und, stand. Minnesota hat schon. Ich weiß gar nicht. Minnesota, ich meine, die standen auch schon. Siehst du, ich weiß es auch nicht. Ich bin jetzt gar nicht sicher, also die letzte Mannschaft fehlt. Detroit. Oder? Detroit. Detroit hat es, glaube ich, auch noch nie geschafft. Obwohl die eigentlich sehr lange existieren. Ja, es gibt halt auch. Man muss sich das so vorstellen, es gibt ja auch halt die Mannschaften, sind wie Unternehmen. Ja? Man kann sie Franchise quasi kaufen. Man kann sie käuflich erwerben, so eine Mannschaft. Genau. Und das passiert momentan in Oakland, da kannst du ja nochmal erklären, was da jetzt los ist. Das ist halt so, das ist nicht in Deutschland, da gibt es halt FC Bayern München oder Dortmund, die sind halt dann auch da fest. Und bei den Amis ist es so, die sind im Privatbesitz, da gibt es irgendeinen Besitzer oder vielleicht eine Besitzergruppe, denen gehört halt der Verein. Und wenn die meinen hier, das Stadion, wo wir gerade spielen, ist nicht mehr so doll, so ist es halt in Oakland. Und die Stadt aber nicht bereit ist da, ich meine, das sind ja immer Milliardenprojekte, die sagen hier, wir bezahlen aber da nicht dafür. Und dann kommt jetzt in dem Fall zum Beispiel Las Vegas und sagt, ja, wir stellen euch aber so einen Tempel dahin und dann sagen die, ja, alles klar, dann ziehen wir halt nach Las Vegas. Das ist da halt kein Problem, weil das im Privatbesitz ist. Die ziehen halt dann einfach um und das ist schon mehrfach passiert, dass zum Beispiel die Städte Cleveland war das so, die haben das Namensrecht behalten, Cleveland Browns, aber die Mannschaft ist nach Baltimore umgezogen und waren halt dann die Baltimore Ravens. Genau. Das ist da, ist halt ein bisschen anders, also ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich finde es eigentlich ganz cool, weil es einfach wie so eine Firma oder wie du sagst, eine Franchise ist. Ja. Also man hat halt, wie gesagt, die Cleveland Browns waren es früher und so scheiße, wie sie jetzt sind, das wird später auf jeden Fall noch ein Thema sein, so gut waren sie früher. Ja. Ja. Ich glaube, das waren auch die ersten, die in farbigen Spieler, glaube ich, eingesetzt hatten. Und die waren dadurch, also die sind auch zeitlang richtig gut gewesen. Und dann haben sie halt die Mannschaft, ist dann quasi nach Baltimore gegangen. Aber die Rechte lagen halt, das ist ja bei jedem Team ein bisschen Ja, anders, ein die bisschen verschieden. Ich glaube, Namensrechte lagen halt bei im Green Team. Bay hat sogar die Stadt oder irgendwie verschiedene Leute, In Green Fans Bay irgendwie ist, ja, so. das ist halt, es gibt halt auch keine Vereinsstruktur, weil es halt im Privatbesitz ist. Aber bei Green Bay ist die einzige Mannschaft, die ist quasi wie eine AG, also eine Aktiengesellschaft. Da konnte man Anteile kaufen. Ist natürlich für heutzutage ist das weg, gibt's nicht mehr und ist unerschwinglich und wird einfach weitervererbt. Aber es ist der einzige Verein, der quasi im Besitz von Aktionären ist. Alle anderen sind wirklich, da gibt es einzelne Leute. Ich glaube, in Miami gehört auch so eine Gruppe, wo auch zum Chef Fergie hier von den Black Eyed Peas da, glaube Echt? ich. Das Ja, wusste ich ja, nicht. ja, ja. Also so ein paar Berühmtheiten, die da quasi dabei sind. Und Donald Trump wollte ja auch schon mal einen Verein kaufen, durfte da aber irgendwie nicht und hat Ich ja habe eine gehört, es waren Konkurrenzliga gegründet, da, die dann auch pleite gegangen ist. Und die New England Patriots, die er kaufen wollte. nee, es waren glaube ich die Bills, die er haben wollte. Ja, kann Und sein. ich weiß gar nicht, auch so ein paar Sänger wollten irgendwie auch schon im Verein. Also das ist halt, wenn man. Pharrell Williams, meine ich, habe ich mal gehört. Ja. War es nicht jeder, wie heißt er, Puff Daddy? Oder? Ich weiß nicht, wie er sich heute Der nennt. ist Der jetzt ist bei den nämlich Raiders jetzt, angeblich genau. dabei, würde da gern irgendwie mit Anteile kaufen. Ja, das ist, wie gesagt, ist halt in Deutschland nicht vergleichbar mit Ja, diesen man. Vereinsstrukturen, die gibt es da halt Genau, nicht. man sieht auch nämlich, die Spieler verdienen ja richtig viel Kohle. Also ich kann mich an den Sieg von Baltimore erinnern, wo danach der Joe Flacco, der Quarterback von denen, einfach überdimensionalen Vertrag bekommen Ja. hat, also was er dafür Geld bekommen hat. Und das ist jetzt, worauf ich hinaus wollte, ist nämlich, Michael Jordan hat sich ja quasi dann bei den Washington Wizards, also dem Basketballteam von Washington, hat er sich eingekauft dann später, ja, und war dann halt mit Anteil, aber ich glaube, jetzt ist er auch Präsident oder sowas. Oder zum Beispiel die Dallas Cowboys, die sind ja schon seit ewigen Zeit in Jerry Jones Händen, Genau. ein sehr, ja, texanischer Mensch, sage ich jetzt Ja, mal. Republikaner durch und durch, ne? Ja, eigentlich jemanden, die ich nicht unbedingt ja, meine Sympathie schenken würde, aber ich finde dann auch manchmal ganz cool, wie knallhart er da durchgeht und auch Er mal. leitet es halt wie ein Unternehmen. Der Genau. sagt halt, ich sag unterm Strich, entscheide ich doch. Und wenn du solche Leute hast, wie zum Beispiel den Tony Romo, wo alle sagen, ey, der ist alt und verletzt, und dann sagt er, nee, das ist mein Busenkumpel, der bleibt noch. Und dann kann der Trainer sagen, was er will, dann muss er halt noch eine Saison mit dem irgendwie durchhalten. Ja, das ist dann halt auch, wenn der Chef sagt, hier, aber du arbeitest mit dem zusammen, dann musst du halt gucken, dass du damit klarkommst. Ja, gibt es Dann. keinen Und das, Aufsichtsrat, der irgendwie entscheidet und debattiert? Nee, dann sagt der, so läuft's und dann war's das. ja, also das sind so ein bisschen die Strukturen auch im Verein, die sind mir so ein bisschen abgeschwichen, aber das ist Ja. vom eigentlichen Thema. Aber ich finde das auch ganz cool, immer so ein bisschen so, ja, ich denke, viele kennen diese Strukturen auch nicht. Ich denke mal, für Leute, die das ein bisschen interessant finden, aber sich damit noch nie befasst haben, ist das schon interessant, wie es da zur Sache geht. Und wie gesagt, ja, das ist halt auch auf die anderen Sportarten wie Basketball oder so auch eigentlich eins zu eins zu übernehmen. Und ja, auch ein gutes Beispiel, die Detroit Lions, die waren ja auch, glaube ich, 15 Jahre lang einfach nur schlecht. Ja, Glück gehabt, wenn sie ein Spiel gewonnen hatten. Und durch dieses ganze System und irgendwann hat, glaube ich, ein bisschen so die Strukturen geändert, die Firmenleitung, sage ich jetzt mal, haben die sich die Spieler auch behalten können und gute auch geholt. Das ist ja dann auch immer so die Frage, wenn du jetzt einen holst, passt der auch zu mir, ja, wenn du jetzt, also New England, wo sie gegründet wurden, ist es ja von der Mannschaft immer schwer, ja, und da war New England ja immer elendig schlecht. Dass Klar. die irgendwann mal einen Super Bowl gewinnen, das hatte Keiner keiner gerechnet gerechnet. damit. Und jetzt sind sie die Mannschaft der Stunde, sag ich mal, oder der letzten Jahren und jenen ist es einfach nur zuwider, dass sie ständig in den Super Bowl kommen. Es ist so, tut mir leid, aber wenn Ja. man nicht Patriots-Fan ist, dann hasst man die einfach. Das ist Ja, einfach so. Und das stimmt. ja, es wird auch andere Mannschaften kommen. Ja. Was ich ein bisschen traurig finde, ist, dass in letzter Zeit viele Mannschaften den Ort verlassen haben, wo sie eigentlich die letzten Jahre waren. Ja. Ja. Weil das ist wieder die Riesenfrage des Geldes. Und Genau. zwar denke ich da jetzt an San Diego. Ich glaube, ich habe noch nie, also seitdem ich Football gucke, spielt San Diego immer, also die Chargers immer in San Diego. Jetzt spielen sie in Los Angeles. Genau selbe mit den Rams, St. Louis Rams waren es früher, jetzt sind es die LA Rams. Und das ist nämlich das, worauf ich jetzt hinaus wollte. Ich verstehe nicht, warum man unbedingt zwei Mannschaften in einer Stadt haben muss. Das ist genau schon so wie LA Clippers und LA Lakers. Weißt du, wieso muss LA immer zwei Mannschaften haben? Ich Ja, verstehe weil das das ein nicht. riesen, riesen Fernsehmarkt ist. Ja, Das ist, der klar. ist einfach größer als irgendwie die anderen zwei da. Und die teilen sich auch ein Stadion dann irgendwie, oder, ja doch, die teilen sich das dann. Ich glaube, die Rams, glaube ich, wollten... Nee, die kriegen, recht. Oder bauen die ein eigenes? Die bauen das ein eigenes, aber momentan teilen, so also, bist du im Kopf, dass ja, die teilen es jetzt momentan, aber Rams kriegen, glaube ich, ein eigenes. Nee, die teilen sich jetzt nicht, jetzt spielen nämlich die Rams in einem alten Kolosseum und die Chargers spielen in so einem kleinen Fußballstadion mit 30.000 Zuschauern. Ich dachte, die hätten das geteilt. Oder die werden das teilen? Ich weiß nicht. Ist aber egal. Ist ja auch eine Mannschaft, die eigentlich vielleicht gar nicht schlecht sein wird in Zukunft. Gerade die Rams waren dieses Jahr gar nicht schlecht, obwohl man denen vielleicht nicht viel zugetraut hat. Die Chargers sind ja recht neu. Ich glaube, die sind dieses Jahr das erste Mal in L.A. gewesen. Und die Rams, glaube ich, davor schon. Die waren letztes Jahr schon. Genau, und aber worauf ich noch halt sagen wollte, beziehungsweise das mit Las Vegas, finde ich eigentlich einen sehr krassen Schritt, weil vor kurzem, ich glaube, die haben jetzt eine Eishockey-Mannschaft. Die haben die Knights. Las Vegas Knights, vorher wollte keiner dahin, weil einfach diese Stadt so verpönt war und die Leute eher, so sag ich mal, zu Besuch einfach nur in die Casinos wollten und keiner wirklich da irgendwie gedacht hat, da wäre überhaupt was möglich, seit Football zu spielen allgemein oder Sportarten auszudrücken. Und das ist halt wirklich so schon jahrelang einfach wirklich verpönt gewesen, da jetzt irgendwie, ich glaube, die haben schon mehrere Versuche gestartet, eine Mannschaft hinzubekommen, aber es war halt schier unmöglich für sie. Jetzt haben wir, glaube ich, durch Eishockey, das ganz gut angenommen wird, gesehen. Und die waren auch wieder jetzt die letzten Jahre wieder am Bildern, wen holen wir? Und wenn man sagt, Borussia Dortmund ist so der Zuschauermagnet mit ihrem Stadion und sowas, muss man sagen, die Oakland Raiders ist ja eine Mannschaft, die auch, glaube ich, durch ihre Fans sehr besticht. Ich glaube, die craziesten Fans in der ganzen Liga, die sich wirklich anmalen und keine Ahnung was. Und was man da halt auch von denen sieht, die sind auch da sehr, sehr dahinter. Und deswegen finde ich es noch trauriger, dass gerade die Oakland Raiders die Stadt verlassen müssen, sag ich mal. Ja, das Problem ist bei Oakland, die teilen sich halt das Stadion mit einer Baseballmannschaft. Das ist schon immer irgendwie ein bisschen schwierig. Das ist, glaube ich, auch ein ganz alter Kasten, der nicht so wirklich super ist. Dass sie halt nie nach Las Vegas gehen durften, liegt halt daran, dass diese Gruppe aller NFL-Besitzer sind halt alle unglaublich konservativ. Und Las Vegas ist halt so ein Sündenpool mit irgendwie Partys, irgendwelchen Glücksspielen, und das ist ja verboten. Also NFL-Spieler dürfen ja selber gar kein Glücksspiel irgendwie, also dürfen nicht mitmachen bei so einem Kram. Und deswegen war das immer so verpönt nach Las Vegas, da geht kein Verein. Und das lockert sich halt ein Stück weit auf, aber es geht letztendlich auch nur darum, um Geld. Weil die wissen, die kriegen da ein Stadion hingestellt und die wissen, da gibt's jedes Jahr, ich weiß nicht wie viele Millionen Besucher, und die kommen halt und sagen, ja komm, dann gucken wir uns halt auch mal ein Spiel an. Und das bringt einfach Kohle. Und um nichts anderes geht's da. Deswegen sind die auch, wie gesagt, auch die Rams und so, der Umzug ist auch nur wegen Geld, weil die haben da riesengroße Fernsehmärkte, und darum geht's letztendlich den Besitzern. Es geht nur darum, dass die Gewinne weiter steigen und dass es nach oben geht mit dem privaten Konto. Und dann nimmt man das in Kauf. Und ob der Fan dann irgendwie auf der Strecke bleibt bei der ganzen Geschichte, ist dann da egal. Ja, mal ein bisschen, ich wollte mal ein anderes Thema ein bisschen anreißen, und zwar die Faszination Football. Es ist ja, wie gesagt, auch ein sehr taktisches Spiel. Du hast jetzt live gesehen. Ja. Also ich persönlich habe es nicht live, also ich habe noch kein Live-Spiel gesehen, außer wir waren mal bei Marburg Mercenaries, haben uns das Spiel, glaube ich, gegen München war es, haben wir uns mal angeguckt, aber ich sag mal, es ist halt ein anderes Gucken. Ja. Wir haben da so nebenbei noch gequatscht und keine Ahnung, was hat so nebenbei eher geguckt. Wie war es denn da im Stadion? Das war in Wimbledon, wenn ich mich nicht täusche. Ja, Wimbledon und Twickenham, beides. Okay, und wie war es denn da, so ein Footballspiel zu verfolgen? Wie ist es denn, sag ich mal, so ein bisschen, man sitzt dann irgendwann zwischen den Spielzügen, oder wenn jetzt mal ein Timeout ist oder so, und wartet dann, dass es ein bisschen weitergeht? Oder ist es schon so, dass man die ganze Zeit gebannt zuguckt? Also wenn ich zum Beispiel selber ins Stadion hier zum Fußball gehe, dann ist man wirklich, sag ich mal, die 90 Minuten beziehungsweise die 2x45 Minuten ist man voll dabei, und die Zeit geht so schnell rum, und die 15 Minuten Pause, da wartet man einfach nur, dass es weitergeht. Ja, also es ist halt, wie soll ich das sagen? Also es ist halt, die ganze Aufmachung ist schon mal eine ganz andere als in der Bundesliga. Ich meine, ich war jetzt hier ich weiß nicht, vielleicht bei einer Handvoll Bundesligaspielen mal. Und dann fährst du halt hin, hier in Deutschland, dann isst du vielleicht vorher noch ein Würstchen oder so und dann gehst du zum Platz und dann geht's los und dann ist das Spiel Schluss und dann gehst du zurück, dann holst du dir vielleicht nochmal ein Bier für den Heimweg und dann fährst du halt heim. So, und da ist es so, da ist vor dem Stadion, da kannst du schon, also ich war da jedes Mal schon 2-3 Stunden vorher, weil da ist rundherum so viel aufgebaut, also jetzt nicht nur irgendwie Fanartikel zu kaufen, sondern da gibt's, also da wird dann amerikanisches Essen, kannst du überall haben. Da haben die wirklich, die haben da irgendwelche Smoker stehen, die sind so groß wie ein Auto hier. Dann gibt's, wie nennt man das? Ich weiß nicht, wie es heißt, aber da kann man selber, wie bei der Combine, so ein bisschen ein paar Tests machen. Also gibt's so Sprintstrecken, da kannst du laufen, dann gibt's so dieses Standsprung, das kann man machen, dann kannst du Bälle werfen. Kann man dann da auch so gegen Verteidiger laufen und so? Nee, aber gegen diese Schlitten kann man laufen. Ah, okay. Die gibt's auch, da kannst du da dagegen rennen und dann hast du, zum Beispiel bei dem Miami-Spiel war das so, da war dann der Montana da, konntest du Autogramme dir holen, dann hatten sie die Trophy mit dabei, ob es der Original war, weiß ich nicht, aber zumindest war eine da, konntest du mit der ein Foto dir machen, also konntest du machen lassen. Dann ist es so, dass ja bei den amerikanischen Sendern ist ja so, da gibt's ja eine Vorberichterstattung, die konnte man ja bei ESPN immer ganz gut gucken. Das geht ja stundenlang und das findet halt da statt. Dann stellt sich an die Bühne und dann sitzen halt genau die Typen, die du sonst eigentlich nur so im Fernsehen mal gesehen hast, die sitzen da und dann machen die da ihre Show. Da gibt's ja auch immer rund, immer irgendwie so ein bisschen Partystimmung. Dann kommen die Cheerleader rein, da wird getanzt und dann kannst du diese 3 Stunden vorher, die gehen so schnell rum, weil du einfach gar nicht aus dem Gucken rauskommst, was du alles machen kannst. Und dann gehst du halt rein und dann in der Unterbrechung ist es auch so, da kommen die Cheerleader, dann gibt's irgendwelche Leute, die springen durch die Gegend und schießen irgendwelche T-Shirts dann in die Massen. Dann gibt's irgendwelche Vorführungen von irgendwelchen Kindern oder so eine Trommeltruppe, die da irgendwie auftritt. Und also da ist halt immer, auch in den Pausen, wo du dann hier im Fernsehen halt Werbung siehst, ist da immer irgendwas. Also da ist nie Stillstand. Von daher ist das klar nicht wie beim Fußball, weil das Fußball ist ja so flott am Stück und bei dem Football ist ja auch so, dass die einzelnen Spielzüge dann immer unterbrochen werden, stellen sich wieder hin und dann geht's weiter und wir haben ja immer 40 Sekunden Zeit, bis es losgehen muss. Da ist es schon, da zieht sich das dann schon ein bisschen mehr, aber du bist trotzdem immer dabei. Also es ist jetzt nicht so, dass dann Langeweile aufkommt. Also war bei mir zumindest nicht der Fall. Und was ich halt so toll fand an den Spielen war, wie gesagt, so bis auch das Drumherum. Und wen du alles triffst. Das ist schon, also bei dem letzten Spiel jetzt war ich mit einem Arbeitskollegen da und wir haben uns hingesetzt auf unserem Platz und gewartet, dass es dann losgeht. Und da saßen neben uns ein Pärchen und da fingen die an, Deutsch zu quatschen. So waren das wohl Deutsche. Und vor 3 Jahren, als ich da war, war es genauso. Ich habe vor dem Stadion gewartet, habe mich auf eine Bank gesetzt, da saß neben mir ein Kind mit der Mutter, also der war vielleicht 12 oder so. Und auf einmal unterhielten die sich Deutsch und hat sie gesagt, ja, sie, irgendwie der Sohn wollte es unbedingt mal sehen. Sie hat gesagt, hier, mit 12 wärst du natürlich jetzt nicht allein irgendwie nach London, dann komme ich halt mit, auch wenn ich damit überhaupt nichts anfangen kann. Und da ist sie halt mit ihrem Sohn dahin geflogen und hat sich das angeguckt. Und so hast du ständig irgendwie auch Deutsche. Auf der Rückfahrt, weiß ich noch, auf der Rückfahrt vor 3 Jahren, wir standen in der S-Bahn oder U-Bahn ist das ja dann nur noch rappelvoll. Und auf einmal hinter mir unterhalten sich 3 Mann über das Champions League-Spiel von Bayern München. Wo ich dachte, ah, guck einer mal an. Also es ist schon, ja, ich weiß nicht, da hast halt immer was zu sehen, immer mal Leute anzuquatschen und so, ja. Und wie war es denn mit dem, ja, wenn die Spielzüge dann halt losgingen, sag ich jetzt mal, ja, man stellt sich ja auf und dann hat man ja, sag ich mal, seinen choreografierten Weg und so. Mhm. Ich meine, du hast vorhin auch erwähnt, die Leute müssen halt top in Form sein, athletisch, über eine kurze Strecke richtig schnell und so, und andere müssen halt kräftig sein und so. Ja. Die müssen sich aber auch die ganzen Spielzüge merken, ja. Dann muss jeder wissen, wer was zu welcher Zeit, dann, wie gesagt, noch die ja, verschlüsselten Codes in Ziffern, ja. Weil vielleicht noch ein Spielzug noch ein bisschen geändert wird oder so. Das ist ja auch alles, was, das müssen sie sich ja merken, ja. Also, so ganz auf den Kopf gefallen sind sie nicht, obwohl das im Kopf gefallen muss auch nochmal ein Thema werden. Ja. Auf jeden Fall, wie ist es denn, hat man das, wie ist es denn, wenn der Spielzug losgeht, hat man das gut erkannt, ist da einfach nur gerade in dem Moment so Chaos? Wie ist das mit dem Ball? Erkennt man das, dass der, sag ich jetzt mal, auf dich zukommt oder von der Seite, wenn er fliegt? Also ich war ja selber jetzt beim Eishockey und das bei den Kölner Haien und das Spiel ist ja richtig rasant schnell, ja. Und der Puck ist klein und wenn die schießen, dann ist er manchmal einfach auch weg, ja, dann siehst du es nicht. Wie ist es denn jetzt beim Football? Ja gut, du sitzt ja in einem Fußballstadion und ist ähnlich wie im Fußball, siehst den Ball ja auch. Also man sieht das schon, man sieht schon ganz genau, man kann halt, wenn man ein bisschen weiter oben sitzt, schon gut sehen, wer wo lang läuft. Also es ist halt so ein bisschen, als würde man ein PC-Spiel spielen oder sowas. Und man sieht schon, ob der jetzt läuft mit dem Ball in der Hand oder ob er den wirft und wohin. Also das kann man schon sehr gut sehen. Das ist schon, übersichtlich, weil das ist auch nicht so riesig. Ich meine, man muss überlegen, es sind ja keine 100 Meter, es sind 100 Yards. Es ist halt doch ein ganzes Stückchen kleiner. Mhm. Es ist also auch nicht so groß wie ein Fußballfeld. Und das kann man schon ganz gut erkennen. Also da, ja. Und wie ist dann so die Atmosphäre da? Ja? Also ich gehe ja dann eher ins Stadion. Man bekommt ja im Stadion nicht alles mit, ja? Wie zum Beispiel jetzt gerade durch den Videobeweis oder sowas ist mir die Saison sehr häufig, oder wo ich glaube ein, zwei Mal im Stadion war, ist mir auch aufgefallen, man erkennt es auch einfach gar nicht mehr. Videobeweis und dann heißt Videobeweis Elfmeter zum Beispiel. Aber was war und so hat man auch gar nicht mehr gesehen und so. Wenn ich sowas sehen will, bleibe ich halt zu Hause und guck's mir da an. Und wie ist denn, ich gehe ja wegen der Atmosphäre dahin, wie ist es denn jetzt in London, da, was auch ein bisschen spezieller, denke ich mal, ist als jetzt in Amerika, weil das auch eigentlich Fans von ganz Europa, denke ich mal, sind, die da hingehen und sich das angucken. Wie ist denn so die Stimmung da so? Also eigentlich ist die Stimmung gut, weil ich habe jetzt festgestellt, dass die meisten, klar, da geht jeder hin, einfach weil ich bin Football-Fan, ich will es halt mal live sehen. Und die haben auch verschiedene Trikots auch an. Genau, da sitzt alles nebeneinander. Da sitzt alles nebeneinander. Also Anekdote, als ich das erste Mal da war, kam mir eine Familie entgegen, das war ein Engländer, und da hatte der Vater war irgendwie mit dem Trikot unterwegs von San Francisco, der Sohn hatte Baltimore und die Mutter hatte Dallas. So, ist ganz normal, gehört da, das ist da überhaupt gar nicht schlimm, das ist auch nicht wie beim Fußball, was sich dann bepöbelt wird, das ist halt einfach so, es gehört dazu. Und die Stimmung ist schon, man merkt dann schon, das Publikum, da gibt's schon dann so einen Favoriten quasi. Und da wird dann schon jeder Spielzug, der irgendwie gut ausgeht oder irgendwie spektakulär war, das wird dann schon, also da sage ich, das ist schon die Stimmung, das ist schon auf jeden Fall da. Und man sieht halt schon alles, also du sagst gerade Videobeweis, die haben ja riesen Bildschirme halt da hängen und das ist wie im Fernsehen, das wird halt, die Wiederholung werden da eingeblendet. Wenn da irgendwie Videobeweis ist, warum auch immer, dann sieht man halt, genauso wie im Fernsehen, gibt es ja 100 Wiederholungen aus zig Kameras, das wird halt da eingeblendet, so dass du auch siehst, warum ist der Videobeweis jetzt angefordert worden und bist du jetzt der Meinung, ja, ist richtig oder ist falsch. Das ist also schon ganz gut gemacht. Also in der Bundesliga ist es ja jetzt so, da wird ja gar nichts gezeigt. Weiß ich nicht. Die gucken sich das zwar an, die Schiris, aber das wird auf der Leinwand nicht gezeigt. Also du darfst das nicht sehen, weil du ja dann quasi, sag ich mal, deine Meinung hast, glaube ich. Also soll das halt, ich sag mal so, wenn du jetzt eine Abseitsstellung siehst, aber sie war ganz knapp, und der Schiri sieht's halt nicht so, dass du quasi nicht, den Schiri, ist ja genauso wie mit Toren, so in der Wiederholung, das war vorher, glaube ich, der Schiri darf das halt nicht sehen, sag ich mal, wenn bei Tor in Abseits, war vor dem Videobeweis zumindest so, dass er durfte dann die Zeitlupe, die für das Tor gezeigt wurde, durfte er halt nicht quasi werten, und wenn es Abseits wird, kann er jetzt nicht sagen, oh, das war aber Abseits, das war zumindest früher so, jetzt ist ja mit Videobeweis, wird ja das nochmal kontrolliert, aber gut, das ist das ganz, ist, also das ganz ist beim Football nicht so, da sieht man die Wiederholung ganz normal, wie du sie im Fernsehen auch siehst. Ja, das ist ja auf jeden Fall, denke ich mal, fortschrittlicher, auch mit den Chancen, dass wenn ein Schiri was nicht sieht, dass der Trainer sagen kann, hier, ich will, dass du das hier anguckst. Dafür hat er natürlich eine Challenge, dafür opfert er auch eine Timeout, das aber auch einen ganz anderen Stellenwert im Football hat als jetzt im Fußball, wo es ja sowas gar nicht gibt oder auch nicht geben kann. Ich meine, Timeouts sind halt später wichtig zum Ende des Spiels, wenn man halt schnell über eine gewisse Distanz überwinden muss und wenn man nicht aus dem Feld rauskommt, dann, die Spieluhr einfach anzuhalten. Um die Uhr anzuhalten. Das hat man jetzt auch, glaube ich, gegen, das war Minnesota gegen New England, hat man nämlich gesehen, dass die ganzen Spieler von New Orleans, die sind alle nach außen gelaufen. Da standen mit doppelten Leuten standen die außen, die Mitte war komplett frei, weil denen das scheißegal war. Ja, warum sollten die denn da auch zumachen, wenn da einer hin, also wenn da einer hingepasst wird, dann wären die alle hingelaufen, hätten den Boden gedrückt und die Zeit wäre ausgelaufen. Genau. Und so versuchten sie einfach, dass die Zeit einfach nicht, dass er nicht rauskommt und die Zeit immer weiterläuft. Ja, das haben sie. Ja, dann. Ja, das ist halt diese Taktik des Footballs, dass am Schluss halt wirklich dann 2 Minuten deshalb noch reichen, weil man sagt, man läuft halt über das Feld hinaus und dann steht halt die Uhr still. Genau. Dann hat man alle Zeit der Welt, um sich nochmal zu beraten und nochmal sich was zu überlegen, bevor es wieder weitergeht. Und da, und wie gesagt, da konnte man alles sehen. Und die Stimmung war gut, war super. Ja, gut, also viel auch mal zu den Bedeutungen von den Timeouts im Football. Ja. Ich würde sagen, dann schließen wir erstmal das Thema ab. Wir werden später nochmal auf die Saison kommen. Da wird es dann ein bisschen fachlicher, sage ich jetzt mal, was wir zumindest an Fachkenntnis uns zutragen. Ich wollte gerade sagen, die Fachmänner unter sich. Ja, gut. Ich habe mir so überlegt, viele oder die meisten, die auch ein bisschen Sport treiben, haben auf jeden Fall, oder ich sag mal, ja, zu 90% behaupte ich es einfach mal, haben auf jeden Fall schon mal Footballfilme gesehen. Ne? Es gibt richtig gute Footballfilme und es gibt auch, also ich habe jetzt auch, es gibt Unmengen Footballfilme. Das habe ich, manche werden auch als Footballfilme bezeichnet, die vielleicht nur als Hauptthema, sage ich jetzt mal, Football haben. Aber ich habe jetzt mir mal ein paar rausgesucht, damit man das nochmal, vielleicht wir beide nochmal ein bisschen unsere Meinung dazu abgeben können. Oder vielleicht auch mal Leuten, die jetzt einen nicht gesehen haben oder so, einen Tipp geben können, was so ein guter Footballfilm sein wird. Würde ich gerade mal fragen, welchen, ich kenne ja schon die Antwort eigentlich, aber welchen Film würdest du, ja, wenn ich dich jetzt nach Footballfilmen frage, welcher fällt dir denn als erstes ein? An jeden verdammten Sonntag, oder? Das ja, ist das ist der Footballfilm schlechthin. Ja, der Film, also falls den jemand nicht gesehen hat, macht hier bitte Pause und guckt euch diesen Film an, weil das ist nämlich, was Football ist. Ja, und es selbst Profis sagten zu dem Film, der kommt schon der Realität verdammt nahe. Ja. Ja, also das hat mich damals auch von dem Film so beeindruckt und ich glaube, der ist auch überall auf der Eins, was Footballfilme angeht. Also allgemein auch ziemlich weit oben, denke ich mal. Es ist halt ein Film, wo ein älter werdender Quarterback, der mit Dennis Quaid gespielt wurde, der verletzte sich und Jamie Foxx, also der Charakter von Jamie Foxx, weiß leider nicht, wie der heißt, ein unbekannter Nobody, ich glaube zweiter oder dritter Quarterback sogar, also Backup-Quarterback und der kommt dann rein und ändert so ein bisschen die Spielzüge vom Coach, die er vorgibt und dadurch wird dieses Team, das eigentlich schon abgeschrieben war, erfolgreich und dementsprechend muss sich sein alternder Trainer, wie jetzt Al Pacino, halt nochmal umstellen und Cameron Diaz spielt halt noch die Besitzerin, die da noch Druck auf ihn ausgibt, weil die müssen ja gewinnen, es geht um finanzielle Interessen, die will auch umziehen. Die wollte auch umziehen, weil auch da dieses Thema mit dem baufälligen Stadion und so und und was da für Machenschaften im Hintergrund sind und wie gesagt, man sagte ja über den Film, es kommt schon der Realität verdammt nah und genau dieser Aspekt dieses Films, glaube ich, das ist absolut hundertprozentig so, diese Intrigen, diese, ich sag dir das ins Gesicht, dem anderen sage ich genau das andere ins Gesicht und dann werden die gegeneinander ausgespielt oder dann halt man hat dann irgendwann später ein Problem, wenn man, wenn dann halt rauskommt. Auf jeden Fall schaut euch den Film an. Eigentlich umfasst dieser Film alles, was wir schon besprochen haben, nämlich es geht um Umzug, sprich um die Besitzer, die eigentlich dann machen, was sie wollen. Es geht um Spieler, die Boni brauchen. Der eine, der sich ganz am Anfang zum Beispiel verletzt und sagt, ich muss aber noch 3 Spiele für den Boni, weil die Familie nicht abgesichert ist. Und es geht einfach darum, dass eine Leistungsgesellschaft pur ist, nämlich der alternde Quarterback, der eigentlich jetzt hinten ran steht, obwohl er meint, er könne es noch packen, aber der junge, flippige, der einfach die Leistung bringt, der ist jetzt dran. Das ist also genau das System, ne? Der NFL irgendwie. Also ich habe jetzt da kein System reingebracht. Ich habe das einfach mal so, was ich denke, ich habe auch sehr viele von diesen Footballfilmen gesehen. So die älteren jetzt nicht. Es gab zum Beispiel The Long Yard mit Burt Reynolds. Okay. Der gab es ein Remake mit Adam Sandler, der Spiel ohne Regeln. Der, im Amerikanischen gab es den halt auch als Long Run, aber halt nur als Remake. Und das wird natürlich viele Adam Sandler tun viele schon mal so ein bisschen ab. Ja. Aber ich persönlich hatte viel Spaß mit dem Film. Ich kannte ich kenne jetzt bis jetzt noch nicht den richtigen, den Originalfilm. Mhm. Ich glaube, der ist auch ein bisschen ernster, aber ich habe zufälligerweise kam der gestern hier bei Sky. Okay. Ja, ganz zufälligerweise habe ich durchgesappt, da habe ich das gesehen und ich habe mal ganz kurz reingeschaut und Burt Reynolds spielt da einen dieser Insassen. Und der ist ja dann im Original ist er ja dann quasi der Hauptdarsteller. Weißt du? Ja. Und irgendwie eigentlich ganz coole Geschichte. Und da geht es halt darum, dass der Adam Sandler als Star Quarterback irgendwie auch keinen Bock mehr auf sein Leben hat und einfach mal einen Unfall baut und ins Gefängnis kommt. Und dann durch Wärter, die ein bisschen korrupt und so ihre Macht da spielen lassen, zum Spiel gezwungen wird, Wärter gegen Häftlinge. Und das ist eigentlich eine schöne Gaudi. Wie gesagt, ich habe das Original nie gesehen, ob das auch so eine eher Komödie ist oder nicht. Auf jeden Fall ein Film, den man jetzt nicht unbedingt sehen müsste, aber... Also da gibt es, glaube ich, bessere Filme. Ja, es gibt auf jeden Fall bessere Filme. Aber wenn man so ein bisschen auf Adam Sandler affin ist, dann kann man sich den angucken. Und ich muss dazu sagen, es gibt auf jeden Fall deutlich schlechtere Filme. Dazu kommen wir auch später nochmal zu einem. Ich habe mich auch mal erinnert, Wie mein Einstieg. Wolltest du was sagen zu dem Film? Ja, nee, ich weiß nicht. Also was ich zum Beispiel noch gut fand, war Ruby. Da geht es, glaube ich, um den ersten Schwarzen auch in der Liga. Der ist ziemlich gut. Und welcher noch gut ist, ist Uns besiegbar. Ne? Das ist von den Eagles. Es geht um die Eagles. Mark Wahlberg spielt den, glaube ich. Und das war ja auch eine echte Geschichte, dass so ein Barkeeper war der, glaube ich. Und der hat halt mit seinen Kumpels immer gespielt. Und den Eagles ging es da irgendwie ziemlich schlecht gerade zu dem, also dem Verein ging es nicht gut. Und dann haben die den da genommen. Ja, und dann hat er wirklich da in dem Verein hat er dann gespielt. Und ich glaube auch ganz paar Jahre hat er dann, also so 3-4 Jahre hat er dann wirklich professionell gespielt. Genau, da war ja die Geschichte, wie du schon sagst, den Eagles ging es halt nicht gut zu der Zeit. Also spieltechnisch haben die eigentlich gar nichts so wirklich auf die Reihe bekommen. Und der Trainer, der dann neu dazu kam, hat einfach, oder ich glaube, der hat am Anfang der Saison, oder bin mir jetzt sicher, ob es am Anfang der Saison war oder nach dem Trainerwechsel mitten in der Saison, hat er einfach mal so ein Tryout gemacht und jeder konnte da hingehen, damit die Stimmung einfach in der Stadt wieder besser wird. Ja? Genau. Und Philadelphia ist eigentlich auch so ein sehr leidenschaftlicher Verein mit einer richtig Fankultur dahinter auch. Und da hat er die Leute so ein bisschen auf seinen Bann gezogen und eigentlich sollte das eher so eine Scherz oder so, wie so ein Stimmungsmacher sein. Und er hat halt dann diesen Mann, den von Mark Wahlberg gespielten Barkeeper, hat er dann gesehen und er hat sich dann einfach mal so überlegt, ja, den könnte ich vielleicht gebrauchen. Er war dann halt, sag ich mal, so ein bisschen im hinteren Glied und zwar bei den Special Teams, die eigentlich ja nur beim Punten oder beim Kickoff eigentlich die Chance haben, dann quasi den Ball zu erobern. Und er hat also Warenleben, der Typ, der hat das sogar ganz erfolgreich dann gespielt. Ja. Er hatte natürlich am Anfang ein bisschen Probleme, da reinzukommen, aber dann später, später war der wirklich erfolgreich und wirklich ein Teil des Teams. Und das ist halt so eine Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär, würde man halt sagen, wie in Amerika dann American Dream. Und wenn man halt den Film guckt und mit der Prämisse, dass es auf einer wahren Begebenheit ist, sieht man den Film auch vielleicht mit ein bisschen anderen Augen. Ja. Und was ich jetzt noch mir aufgeschrieben hatte, ein Film, der auch auf einer wahren Begebenheit, ich muss gerade überlegen, ob das stimmt. ich meine schon, dass es stimmt. Das ist gegen jede Regel. Das weiß ich nicht, ja. Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, hätte ich mir vielleicht besser recherchieren sollen, aber es geht, Denzel Washington spielte halt ein Trainer einer College-Mannschaft, der in den 70er Jahren, wo dann die ersten Afroamerikaner an an College aufgenommen wurden und er war einer der ersten schwarzen Trainer, die dann halt so ein College-Team leiten und der hatte dann halt dementsprechend seine Probleme. Ja. Also er musste ein Team aufbauen und hat dann so, früher waren die Busse dann zwischen Schwarz und Weiß aufgeteilt, das hat er dann gemischt zwischen Offensive und Defense und das haben dann halt die Leute halt ungern gesehen und solche Sachen halt und waren halt auch, wir geben uns mit denen nicht ab und so und er hat dann ein Trainingslager mit denen gemacht, wo es dann wirklich, wo die Leute zueinander gefunden haben und dann kamen sie in die Realität und dann haben sie gesehen, das geht so halt nicht und dann war alles wieder auf Null quasi und es ist halt ein sehr cooler Film. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es wirklich auf einer wahren Begebenheit beruht, aber ich denke, dass es zumindest so schon gewesen sein könnte früher. Ja. Also ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Film, den man, vielleicht auf jeden Fall, wenn man Football-affin ist, nicht unbedingt verpassen sollte. Du hast noch Ruby, hast du den gesehen? Weil, ich habe den mal gesehen, aber das ist schon ein Moment her. Okay. Ja. Aber der war auf jeden Fall auch, ist auf jeden Fall auch sehenswert gewesen. Okay. Der Film. Hast du den Film The Express gesehen? Ja, ich habe den jetzt leider nicht gesehen. Da ging es nämlich um den ersten Schwarzen. Ja, das war der war das. Ja, den habe ich gesehen, aber es ist auch schon eine ganze Weile her, dass ich den gesehen habe. Der erste Afroamerikaner, der war wie schon damals erwähnt, bei den Cleveland Browns und der hat dann halt ganz andere Maßstäbe gesetzt. Genau. Hab den leider jetzt nicht gefunden. Ich habe es wirklich gesucht. Ein Film mit George Clooney, ein Footballfilm. Der spielte, glaube ich, in den 50ern oder 40ern. Keine Ahnung, es war ein sehr alter Film und die haben auch noch diese Helme mit nur einer Schiene vorne gehabt und so, wie die Kicker damals. Und also es ist wirklich ein sehr alter, also zumindest die Zeit, wo sie gespielt haben, ist schon sehr, sehr lange her. Und da ging es nämlich um das Thema, wie man die NFL bekannter macht, weil die College damals eigentlich alles waren. Ja. Also für die NFL hat sich keiner interessiert, sondern einfach nur für die College. Und das muss man vielleicht so ein bisschen erklären. wie gesagt, ich weiß leider nicht, wie der Film heißt, aber wenn man mal bei George Clooney guckt, wird man den bestimmt finden. Ja, der, hätte ich mal vielleicht machen sollen, nicht der. Ja, egal. Auf jeden Fall, man muss verstehen, dass die College-Mannschaften einen sehr hohen Stellenwert in Amerika, in Amerika haben, allgemein für die Sportarten, weil die vertreten ja eigentlich alle Sportarten. Wenn zum Beispiel jetzt so eine Mannschaft, ich sage jetzt einfach mal Alabama, ja, Alabama, ja. Weiß Gott, wie die heißen? Crimson Tide. Crimson Tide, ja. Da hat mir gerade den Namen im Kopf, war mir aber gerade nicht sicher. Die zum Beispiel im Football sehr erfolgreich sind. Ja. Da kann ich auch nochmal empfehlen, von dem letzten Highschool, von der letzten College-Meisterschaften, sich das Spiel anzugucken, was da abging. Das war auch wieder so ein Dream, American Dream quasi, weil Nobody auf einmal richtig groß aufspielte. Auf jeden Fall hast du da ja viele Spieler, auch halt die Söhne sind von irgendjemanden und dadurch die Verbundenheit von den Leuten eher zu den College-Mannschaften, weil die halt da auch spielen und so, ja, also und früher war das halt anscheinend so, ich habe dazu jetzt nicht gelebt, aber dass die das einfach sich kein Schwein für die NFL interessiert haben, sondern alle immer nur zu den College-Mannschaften gegangen sind und da die sind halt dahin geströmt anstatt zur NFL. Ja. Und da in der Film, der ging darum, wie kriegt man die Leute halt zur NFL. Und da hat, glaube ich, nämlich das mit diesem College-Drafting angefangen. Ja. Okay. Also damit die Leute dann dahin gehen. Mhm. Wie genau das im wahren Leben ist, das zwischen College und NFL, kann ich leider auch nicht sagen. Ich weiß nicht, ob du dich da vielleicht ein bisschen mehr auskennst. Ich weiß, dass College und NFL, glaube ich, heutzutage fast gleichwertig sind. Aber die Stadien von den College sind riesig. Die sind echt riesig und die sind immer rappelvoll. Ja. Die haben ja noch diese Gebläse da und diese Musiker, die dann noch herumlaufen. Ja, die Kapellen. Da könnte man nochmal einen Podcast selber machen. Ja, College Football, dieses ganze System, auch das ganze Mannschaften dazu beitragen, dass Unis überhaupt existieren. Weil das sind ja, also die gehören ja gar nicht zu den Unis. Das sind ja separate, ich weiß nicht, bei uns würde man sagen, glaube ich, Vereine oder so. Ich weiß nicht, wie das da genannt wird. Und alles, was die einnehmen, kriegen die teilweise steuerfrei, je nach Bundesstaat, und geben einen Teil an die Uni ab. Darüber finanziert die Uni. Sie sind dann verpflichtet, aber von dem Geld quasi gewisse Sportarten anzubieten. Sonst darf das College-Team, wenn diese Sportarten sonst nicht existieren, wie irgendwie, was weiß ich, Fußball, Lacrosse und so, dann sonst, wenn das nicht existiert, dürften die irgendwie nicht in den obersten Ligen mitspielen. Also das ist eine ganz komplizierte, komplexe Geschichte eigentlich, dieses ganze College-Ding. Und viele sind halt verbunden, weil sie selbst da studiert haben zum Beispiel. Auch das, ja. Das ist halt einfach so. Ne? Und wenn die da einmal studiert haben, dann gehört das dazu. Klar, ich meine, wenn ich jetzt, oder da, wo ich zur Schule gegangen bin, da war ich auch, wir hatten damals eine Basketballmannschaft, die eigentlich ganz, ganz gut war, oder zumindest die Damenmannschaft und so, und da hat man sich ja schon gefreut, wenn man gehört hat, dass sie wieder gewonnen haben und dass sie jetzt auch, sag ich mal, ein bisschen höher spielen oder so, das ist halt, also da kann ich schon verstehen, dass viele, wie gesagt, wenn die dann da aufs College gegangen sind oder, wie gesagt, die Kinder da hingehen, dass dadurch halt die Verbundenheit da entsteht und so, und wie du auch sagtest, die Verbundenheit zu NFL ist halt dann eher so, ja, mein Sohn spielt da jetzt, wenn er wechselt, dann wechsle ich halt auch. Das ist halt einfach so. Es gibt halt auch viel mehr College-Teams, ne? Das sind ja weit über 100 Mannschaften. Das heißt, man ist auch viel eher mal regional da irgendwie eingebunden als bei 32 NFL-Teams. Ja, aber das ist halt auch, was man da sagen muss, wirklich sehr komplex. Also ich blick da bis heutzutage nicht durch, wie die dann spielen. Und zum Beispiel die Alabama Crimson Tide, dass die jetzt, wenn sie 14 Mal gewonnen haben und die anderen auch 14 Mal, drei Mannschaften und trotzdem irgendwie Zweiter sind oder so. Also ja, die suchen sich die Gegner aus. Also es ist nicht so, es gibt keinen Spielplan, sondern jedes College sagt, ich will gegen den, den und den. Und dann suchen sie sich aus. Und dann wird geguckt, wie stark ist der Gegner. Und wenn du jetzt zum Beispiel 14 Spieler hast und davon hast du 7 gegen, ich sag mal, Teams gespielt, die jetzt nicht so doll sind, nicht so stark sind. Und das andere hat aber zum Beispiel nicht 7-mal gegen vermeintlich minderwertigere oder geringere Mannschaften gespielt, sondern nur gegen 5-mal, wird das höher gewertet, weil die stärkere Gegner hatten. Aber das sucht sich jedes Team vorab selbst aus. Das wusste ich jetzt gar nicht, dass ich das selber aussuche. Deswegen sage ich ja, man könnte mal noch einen ganzen Podcast über College vielleicht machen. Das ist echt eine hochkomplexe Geschichte. Ja, Wenn der hier gut ankommt, können wir vielleicht nochmal drüber reden. Da müssten wir so mal richtig reinlesen, wie das funktioniert. Vom College kann man nämlich ganz, ganz gut auf den nächsten Film, den ich persönlich eine sehr große Liebe empfinde, weil dieser Film ist einer der wenigen, die mich wirklich sehr berühren, und das ist nämlich Blindside. Hast du den gesehen? Ja, habe ich mit gesehen. Sandra Bullock? Ja. Ey, du, ich sehe jetzt schon einen Blick, dass du irgendwie den nicht so toll findest, aber ich finde, das ist ja auch eine wahre Geschichte. Ja, und gerade noch nicht mal das, dieses Schicksal von dem Mann, der da auf der Straße lebte, oder diesem Kind eigentlich. Also, ein Riesenkind, aber okay. Ja, okay. Ist halt in Amerika so, gell? Ja, der lebte halt wirklich auf der Straße oder beziehungsweise in sehr ärmlichen Verhältnissen. Und ja, diese Frau, gespielt von Sandra Bullock, nimmt ihn auf, gibt ihm eine Couch, und er freut sich voll, weil er endlich mal ein Bett hat, sag ich mal, wo er schlafen kann. Und er kriegt von der Familie so viel, einfach so. Ja. Ja. Das fand ich erstmal ganz cool. Aber er hat halt dieses Talent, was war Defense? Offense? Er war eine Offensive, Blindside. Er schützt halt die blinde Seite des Quarterbacks, deswegen heißt der Film ja auch so. Stimmt, danke. der verteidigt halt den Quarterback, und die Sandra Bullock, die ja dann auch in der Stadt, wo sie lebte, wo er zur Highschool ging, auch eine persönliche Affinität für diesen Verein hatte, hat ihn so ein bisschen den Kopf zurechtgerückt, sag ich, das hier, da musst du den schützen und so. Und dann hat man richtig gesehen, dass er richtig Talent hat. Und dementsprechend wurde er richtig stark. Und dann, wo es nämlich ging zu diesem College, wo er spielen möchte, beziehungsweise, also man muss sich ja so vorstellen, es ist so ein bisschen wie, ich vergleiche es mal mit der Bundesliga, wenn jetzt ein Spieler von Schalke 04, sage ich jetzt mal, zum Bayern wechselt, dann suchen sich die von Schalke bei Freiburg oder bei Gladbach den nächsten Spieler, und die suchen sich von mir aus in der zweiten Liga, weißt du? Ja. Und hier ist es ja so, die wissen ja, dass sie die Spieler verlieren nach einer gewissen Zeit, ich glaube 4 Jahre spätestens, manche gehen ja schon nach 2 oder so, ich weiß nicht, wann genau die dann anfangen können zu gehen, aber ich glaube nicht. Ich glaube, du musst 3 Jahre du gespielt haben. Okay. Ich dachte, es wären nur 2, aber egal, soll jetzt auch nicht das Thema hier sein. Auf jeden Fall hat er da in der Highschool gespielt, und er war richtig gut, und da sie ja wissen, sage ich jetzt mal, verschiedene, der Spieler geht, also brauchen wir jetzt dafür einen guten Ersatz, und dann suchen die sich bei den Highschool-Teams, wo es noch mehr gibt als College, suchen die sich halt die Spieler raus, und da eher gute Spieler immer für Furore sorgen, kamen die besten Teams quasi auf ihn zu, und diese Gespräche, ich fand das so stelle ich mir das vor, so war das, so ist das, und die Leute gehen zu dir, versprechen dir alles, bieten dir alles an, und das ist nämlich genau, wo ich dann sagte, ja, das ist so die Weiterführung von an jeden verdammten Sonntag zu dem Thema, also und ja, ich will jetzt hier nicht so viel verraten, aber wie er sich dann entschieden hat und was dann für Konsequenzen daraus entstanden sind, weil auch dieses System da so ein bisschen ins Wanken geraten ist, fand ich den Film dann auch wieder richtig gut. Also ja, was mich halt ein bisschen gestört hat, und das hat er ja selbst, ich weiß, ich komme jetzt gerade gar nicht auf den Namen, wie er heißt. Michael Orr. Genau, Orr. Er hat halt auch gesagt im Nachhinein, er findet den Film nicht so gut, weil er wird halt so ein bisschen sehr dümmlich dargestellt. Ne? Das war so irgendwie der große Junge, der war groß, aber dumm. Und dann hieß es, du passt jetzt mal auf, ich stell dir mal vor, der Quarterback ist deine Mama, die du beschützen willst, und hau mal alles um, wer da irgendwie auch immer angeflogen kommt, weil der Mama darf nichts passieren. Ja, mach ich. Das fand ich halt so ein bisschen platt, aber okay, gut. Aber gut, ist eine wahre Geschichte. Wie gesagt, man sieht auch mal so ein bisschen, dass das, klar, das, wie du schon gesagt hast, so der Hintergrund, auch das Werbesystem, ne, was dann die Colleges so abziehen, kommst du zu uns, wir haben was weiß ich. Wir haben die heißesten Mädels bei uns und überhaupt, das College schreiben musst. Ein Auto. Ja, und dann bei uns so viel Uni, irgendwie musst du eh nicht machen. Wir helfen dir da schon, das packst du schon, Notendurchschnitt von, kriegst du schon. Jo. Ist das ist halt, auch wieder ein großes Thema. Ja, das ist ein ganz großes Thema, wie da die Noten zustande kommen bei manchen Leuten und was für Abschlüsse die bekommen. Aber da kommen wir später nochmal drauf zu, wenn wir auf die Serien zu spät zu sprechen kommen. Da gibt es nämlich auch eine gute Serie dazu. Ja, das was wollte ich? Ich habe gerade ein bisschen Faden verloren, was ich gerade noch zu sehr. Das habe ich nämlich auch gehört. Da habe ich den Film noch nicht gesehen. Mhm. Da habe ich das schon gelesen, was er dann halt zu dem Film gesagt hatte. Mhm. Ich verstehe das dass er sich, sag ich mal, so ein bisschen auch davon distanzieren will, weil ich finde, man sollte das auch nicht so. Man sollte den Leuten das nicht absprechen, obwohl die sich mit keine Ahnung wie viel Wucht da gegeneinander prallen, dass die Leute dann halt alle so dumm sind. Ja. Im Endeffekt. Müssen das ja, sag ich mal, Leute sein, die vielleicht sind die alle so ein bisschen, haben die ihre Prioritäten in einem jüngeren Jahr noch nicht richtig gesetzt, sag ich mal, die wollen halt, sag ich mal, Stars werden, ja. Wie, keine Ahnung, 2/3 der Kinder auf der Welt, ja? Ja. Die wollen Fußballstars werden oder sowas. Genau. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie dumm sind, weil gerade beim Football ist das ja auch hochkomplex, gerade mit den ganzen, die kriegen ja einen Ordner oder mehrere Ordner voll, ja. Kommt immer drauf an, wo du spielst, mit Spielzügen, ja. Die sie alle wissen müssen, ne? Das heißt hier, keine Ahnung, das müssen sie sich halt alles merken. Dann kommt der Quarterback da an und schreit mal so ein paar, keine Ahnung, Abkürzungen hier, 30, Blue 33 oder sowas. Und dann heißt hier, keine Ahnung, du darfst jetzt dahin laufen und du darfst dahin. Und das müssen die wissen. Genauso wie die Blocker wissen müssen, in welche Richtung sie blocken müssen. Wenn jetzt mal ein Run ist oder sowas, dann müssen sie auch wissen, hier, ich muss den nach links drücken, sonst kommt der Running Back. Kommt er mir voll in die Quere gelaufen oder ich, ja, genau, schafft dann halt die Yards nicht. Und was man halt auch zum Football gerade sagen muss, wenn Spielzüge angesagt werden und da passieren Missgeschicke, ich verweise nochmal auf Minnesota gegen New Orleans, ein Spiel, das man zumal weiter folgen wird, aber gerade den letzten Spielzug und ich würde mal sagen, einem Spieler ist da was passiert, das muss man gesehen haben, aber ich muss auch sagen, der hat davor ein richtig gutes Spiel gemacht, ja. Ja, und der wird jetzt nur noch auf diese Situation, und der, ich sag dir, der hat den härtesten Anschluss seines Lebens bekommen vom Trainer, da wird nämlich richtig, also da wird, die Leute werden nicht mit Samthandschuhen angefasst, da die kriegen klare Regeln vorgelebt und zeigt und daran muss ich halten, dafür kriegst du auch genug Geld und die sind vielleicht alle, ich sag mal, extrovertiert, ja, also ich glaube, die sind alle so ein bisschen Aubameyangster, ja. Aber wirklich, also sagen wir 2/3. Ja, können sie auch, da muss man das System sehen, da muss man wieder das System sehen, es gibt 32 Mannschaften mit am Schluss irgendwie 56 Mann oder 52, ich weiß es gar nicht, aber das fängt ja viel früher an, das sind ja Jungs, die sind schon in der Highschool, sind die Jungs, die die Mannschaft getragen haben, sonst kommst du gar nicht ins College. Und im College sind das dann die Jungs, wo jeder sagt, also wenn der spielt, sieht's cool aus. Wenn der rausfliegt, warum auch immer, oh, dann haben wir ein Problem. Das heißt, die sind schon, seitdem die in der Highschool sind, sind die eigentlich so ein bisschen die Stars. Die wissen genau, ohne mich läuft nichts. So, und dann der nächste Schritt vom College in die NFL ist ja nochmal, da muss der wirklich herausragend sein. Und wenn du dann da ankommst, dann denkst du natürlich, ey, dir muss niemand was erzählen, ne? Das ist so... Wie gesagt, das ist so dieses System, deswegen sind die so extrovertiert, viele zumindest, und meinen, wir sind hier die Größten, weil sie es einfach von Kind auf schon so gesagt bekommen. Ja, du bist es. Und Football ist ja auch eine Riesenshow, so muss man das halt auch mal sehen. Es ist jetzt nicht nur Sport, es ist ja auch dieses, ja, wer guckt nicht gerne einen Usain Bolt zu, der dann nach dem Lauf seine ganzen Stellungen macht und keine Ahnung, was er in sich in Pose setzt und keine Ahnung, das ist halt... im Football ständig so. Jeder Spielzug, der richtig erfolgreich absolviert wird, da wird gefeiert bis zum geht nicht mehr. Oder wie du schon sagtest, er schaffte seinen 50. Sack in der Saison, jetzt hat er 10 Millionen mehr auf dem Konto und da gehen die richtig ab. Also würde ich auch. Ja, also nach einem Touchdown, da lassen sie sich auch gerne mal was einfallen. Diese Saison haben die irgendwie so Hide and Seek gespielt, da hat der eine sich versteckt und der andere hat sich die Augen zugehalten, was die da alles machen. Und das finde ich, was zum Beispiel, ich sehe das sehr oft bei Green Bay, die laufen dann in die Zuschauer rein, die ja die quasi nur so einen Sprung entfernt sind. Ja, also und da lassen die sich richtig feiern von denen und die Leute, die gehen ja dann auch mit. Oder Seattle ist auch sehr bekannt dafür, dass die auch das lauteste Stadion haben. Ja, das ist auch, Lautstärke ist ja auch ein großer Faktor, gerade weil die Spielzüge angesagt werden müssen. New England macht das ja auch sehr gerne, so No-Huddle-Offense heißt das. Das heißt, der Ball liegt am Boden, die Schiedsrichter legen den hin, dann laufen die direkt hin und spielen den Spielzug aus. Es gibt einmal, entweder kann es eine Strafe geben, so tief wollen wir gar nicht, was für Strafen es gibt, aber wenn jetzt zum Beispiel zu viele Spieler da sind oder nicht alle stillstanden, müssen alle mal eine Sekunde stillstehen. Genau, oder zum Beispiel er noch auf der anderen Seite war, auf der Seite vom gegnerischen Team, dann kann es natürlich auch noch eine Strafe geben, aber dadurch wird das Spiel schnell und die Defense kann sich nicht auf die Offense einstellen, weil wenn die sehen, wie die sich aufstellen, dann wissen die ungefähr, es könnte ein Laufspielzug werden oder den Spielzug haben wir schon mal gesehen, dass das und das kommt und das wird ja dann auch angesagt, was sie tun müssen. Deswegen New England ist dann eine sehr erfahrene Mannschaft, die dann, oder damals auch Denver, glaube ich, oder zumindest der Peyton Manning hat das sehr oft in Indianapolis, die haben das sau oft gemacht, dass sie so auch Spiele gewonnen haben, weil, wie gesagt, ist halt ein taktisches Spiel, da muss man sich halt drauf einstellen. Und die Lautstärke ist halt einfach, wenn Seattle, man die ansagt, die Spielzüge muss man sich ja verstehen. Und wenn die gegnerische Mannschaft im Angriff ist und das ganze Stadion tobt, dann kann es halt sein, dass irgendeiner doch mal nicht versteht, was jetzt der Quarterback gesagt hat und gar nicht weiß, ich laufe mal, aber dass es dann einfach Fehlversuche gibt, weil einfach irgendeiner doch nicht richtig gehört hat, weil irgendwie die sagen, ja, das ist ja nicht ein Spielzug hier, wir laufen links nach rechts, was weiß ich, sondern das sind ja ewige Kommandos. Ja. Das gibt ja Spielzüge. Der sagt dir ganz nicht, genau. Bei LA habe ich das mal gesehen, bei der Serie da. Ich glaube, das gibt Spielzüge, die haben teilweise 13 oder 12 Wörter beinhalten, die sind natürlich alle nicht von Relevanz, sondern nur wenige. Aber wenn du von diesen 12 Wörtern irgendwie eins vielleicht unterschlägst aufgrund der Lautstärke, kann das schon sein, dass das Ding nicht funktioniert, weil das halt der Ausschlaggebende war, wo hieß, ja, Gate 2 muss aufgehen für den Running Back oder so ein Kram. Genau. Es gibt ja zum Beispiel auch gerade die Spielzüge, wo dann heißt, der Running Back muss jetzt 5 Yards laufen, der andere soll aber 10 Yards laufen, damit er auch verschiedene Optionen hat. Oder er muss eine Option laufen, dass du quasi selber dann entscheiden kannst, ob er links oder rechts rumläuft. Da gibt's ja auch. Aber da, wie gesagt, Seattle mit ihrer Lautstärke einen der lautstärksten Stadien, aber das gibt es ja auch in anderen Stadien, da hört man ja, was da abgeht. Und viele, gerade jetzt in Indianapolis zu ihrer Hochzeit, haben ja auch sich mit Gesten verständigt. Die haben das dann so entwickelt, dass sie nur noch Gesten zeigen müssen. Der weiß ganz genau, der Spieler, was er dann machen muss. Der Manning war auch bekannt dafür, wenn er im Angriff war, zu Hause natürlich nur, dass er dann das Publikum beruhigt hat. Und dann war es ruhig. Dann war es wirklich ruhig, weil er halt da sich so konzentriert beziehungsweise auch meinte, hier Leute, ihr müsst das alle hören, seid mal leise. Ja. Und die Fans haben gesagt, ja klar, ist unsere Mannschaft, da sind wir jetzt mal schön, machen wir einen auf leise. Ja, der war da sehr empfindlich, glaube ich, was so die Lautstärke angeht. Ja, wenn du jetzt Spiele kommen wir ja auch nachher nochmal ganz kurz. Wenn er jetzt Madden, was ja das bekannteste Spiel ist, mit der Lizenz auch, die einzigen, die Lizenz die auch haben, da gibt es einen Knopf, da drückst du, also das ist, glaube ich, unten links der Stick, da drückst du drauf und dann macht der Quarterback so die Hände links und rechts und zeigt nach unten, dass leise werden soll, die Zuschauer. Ja, es bringt eigentlich nichts, weil du ja die Laufrouten und so siehst, aber ist halt ein Gag. Ist halt schon mit eingebaut. Gut, kommen wir mal wieder auf die Filme zurück, denn jetzt kommen wir zu meinem eigentlich Lieblingsfilm. Oh. Ich habe den Film, glaube ich, schon so oft gesehen. Also den finde ich öfters als an jeden verdammten Sonntag. Also, weil das ist ja eher so ein bisschen auch harte Kost, sag ich mal. Ja, und so eine Komödie, vielleicht fällt der Groschen, schaut man sich ja leichter an. Okay. Und zwar Helden aus der zweiten Reihe. Ich liebe den Film. Kennst du den? Den habe ich. Mit Keanu Reeves. Das ist dann. Ach, war das nicht das, wo sie sich so eine Mannschaft aus so abgefragten Jungs nochmal zusammenstellen? Ja, genau. Also die Spieler streikten. Es waren halt nicht die originalen Mannschaften. Genau. Da ging es halt um Washington, wie die jetzt Sentinels, glaube ich, hießen. Die fällt mir gerade ein. Und der Keanu Reeves war halt ein Quarterback, der in College ein Spiel gemacht hat, wo er auf jeden Fall gleich 4 oder 5 Interception gemacht hat. Und das war im Finale, sag ich jetzt mal, glaube ich, und dadurch hat er sich nie wieder erholt und keiner wollte mehr was mit dem zu tun haben und keine Ahnung was, und deswegen dann kam der Gene Hackman, der Coach, dann und der sollte dann halt dieses Team, weil sie weiterspielen wollten natürlich, sollte dann neu aufbauen, sag ich mal, mit so Streikbrechern, sag ich jetzt mal. Oh, alles klar, ja, doch, ich hab den mal irgendwie, also ich krieg ihn jetzt auch nicht mehr zusammen, aber das stimmt, das irgendwie so, richtig, das war so eine zweite Auswahl, genau. Die halt dann gesagt, naja, dann machen wir das halt. Und die waren dann aber, wie soll das anders sein, auch erfolgreich irgendwie. Ja, wie gesagt, ist jetzt keine wahre Geschichte oder sowas, aber es ist halt eher so eine Komödie, aber ich finde den so geil, weil gerade diese Charaktere dann auch so, da ist ja dieser Navy Seal, sag ich jetzt mal, der dann schon, der auch mal früher im College oder in der Highschool gut war, aber dann sich zur Army gemeldet hat und der spielt dann halt seine Army-Rolle mitten und fällt dann halt weiter, oder dieser dicke Japaner, der dann, keine Ahnung, sich vor dem Spiel noch Eier reindrückt und sich dann auf dem Spielfeld übergeben muss. All solche Sachen. Und diese ganze Kombination aus diesen Gags und diesem Football, ich finde das eigentlich immer ganz cool, wenn dann halt gerade so ein Sport halt auch mal ein bisschen auf die Schippe genommen wird. Und ja, wie gesagt, ich mochte den Film sehr. Um mal wieder so ein bisschen auf die ernste Schiene zu kommen, es gab auch einen Film mit The Rock, obwohl er sehr gerne Football-Filme spielt. Es gab auch Daddy ohne Plan. Den habe ich nur halb gesehen, weil ich den so ein bisschen lahm fand. Es ging halt darum, dass er er war halt Footballstar in der Mannschaft und er hat eine Tochter bekommen und musste sich dann drum kümmern, beziehungsweise nahm sie halt mit zum Spiel und solche Sachen und sein Leben so wurde ein bisschen, er hat halt dieses auch extrovertierte Leben gespielt und das wurde alles ein bisschen auf den Kopf gestellt mit dem Kind. Aber wie gesagt, ich fand den jetzt nicht so, ich glaube, der ist auch von Disney, also mehr so, ja. Familienfilm. Ja, wirklich so ein Familienfilm. Mhm. Aber ich meinte eigentlich Spiel auf Bewährung. Kennst du den? War auch im Knast? Nee, es war so was Ähnliches. Also er spielte so ein, wie nennt man das, wenn man mit Jugendlichen arbeitet, die so ein bisschen schwer erziehbar sind. Ja, es ging halt darum, dass er so mit Kindern arbeitete oder mit Jugendlichen arbeitete, die so ein bisschen schwierig zu erziehen waren. Ja. Und die haben halt darum ein Football-Team gebildet oder so ein Highschool-Team, sage ich jetzt mal. Und der hat die dann halt so Team geformt. Und das waren halt alles so wirklich schwer erziehbare Jugendliche in einer ganz schlimmen Gegend halt auch, wie es dann halt auch ist in Amerika. Ich fand den Film eigentlich ganz interessant, kann man sich auf jeden Fall... Ich habe den auch gesehen, ist aber einfach zu lang. Ja, also das ist auch so ein Film, den guckt man sich einmal an und findet den vielleicht ganz gut, aber man guckt ihn halt jetzt nicht unbedingt nochmal. Also Helden aus der zweiten Reihe, kann dir auf jeden Fall nochmal empfehlen, zieh dir den nochmal rein. Vielleicht sieht man den heutzutage mit anderen Augen. Ja, das kann gut sein. Ja, auf jeden Fall ein Film, der mich auch sehr berührt hat, waren Sie waren Helden. Oh ja, das war das mit dem Flugzeugabsturz. Nicht? Genau, das ist auch eine wahre Geschichte. Ja. Und zwar habe ich mir das rausgeschrieben, am 14. November 1970 ereignete sich ein Flugzeugabsturz mit der Mannschaft von Marshall, hieß das College, oder heißt das College immer noch. Aber die Footballmannschaft und der ganze Trainerstab, der war an Bord, bis auf ein paar Spieler, die verletzt waren oder keine Ahnung was da war. Die waren halt nicht mit an Bord und ansonsten sind alle gestorben. Ja, und dann stand halt ein ganzes College ohne Mannschaft da. Und dann war die Frage, was machen wir? Wollen wir jetzt... sie wollten erstmal gar nicht, also wollten die Saison aussetzen und dann halt neu anfangen und so. Aber andere waren halt dagegen und wollten gerne weiterspielen. Dafür mussten sie halt neue Teams rekrutieren. Und ich glaube, das war auch irgendwie das erste Mal, dass es mit dem Rekrutieren irgendwie so vor sich ging, weil die wirklich nach Spielern gucken mussten, wie es halt auch klappt und so. Ja, ist halt wirklich, wie gesagt, wenn man wieder durch diese Brille von wahren Begebenheiten sieht, eigentlich eine sehr tragische Geschichte, aber wie soll es sein, mit einem guten Ende dann nimmt, weil dieses College eigentlich, heutzutage vielleicht nicht mehr, aber damals, glaube ich in den 80ern, 70er, 80er, Ende der 70er, glaube ich, war es, sehr erfolgreich war, die haben viele Titel die waren geholt. Gut, ja, und das war auch so eine Region, wo, glaube ich, im College Football, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das einfach so das Ding schlechthin und deswegen war das natürlich nochmal doppelt dramatisch auch für das komplette Umfeld da, für die Region, weil da auf einmal diese große, das große Zusammenhalt, dieses ganze Gefüge auf einmal weg war und dann mussten sie neue Jungs suchen, die dann teilweise natürlich auch nicht wollten, ist klar, nach so einem Schicksalsschlag da für die Region. Ja, das war schon... Auf jeden Fall, ich denke mal, ein Film, den nicht viele kennen, zumindest nicht in Deutschland. Ich denke mal, in Amerika wird er schon bekannter sein, aber wirklich ein sehr guter Film, den ich auf jeden Fall empfehlen kann, den sich mal reinzuziehen, weil das ist echt... da war ein Spieler, der ist nicht mitgefahren. Er hatte eigentlich einen anderen Grund angegeben, weil ich glaube, verletzt war, aber es war, glaube ich, irgendwas anderes, warum er, oder er war verletzt, aber er wollte gern dabei sein und er hat sich Schuldgefühle, weil er nicht dabei war, da er nicht mitgestorben ist und quasi der Einzige war, der überlebt hat und so, oder einer der wenigen. Und das ist, den zu begleiten zum Beispiel auch, oder auch andere, die jetzt da neu dazu kamen, dann aber auch angeguckt wurden, beziehungsweise die Mannschaft war ja auch am Anfang sehr, nicht anerkannt, weil das halt so ein bisschen das Ansehen dieser Teams oder auch der Coach hatte seine Probleme, weil er ja nicht der Coach war, der eigentlich da Pflicht war. Und das ist auf jeden Fall sehenswert. Jetzt kommt ein Film, den ich nur mal ganz kurz anschneiden will, dass es den gibt. Und das ist nämlich wieder ein Film mit Adam Sandler. Das kann ja nur noch Waterboy sein. Oh, der war anscheinend wie The Rock ein sehr football-affiner Mensch ist. Aber gut. Waterboy, ich habe den früher, ich weiß nicht, wann der rauskam, 96 oder sowas oder 98, da kamen ja auch viele Footballfilme, auf jeden Fall sehr, sehr alter Film, vielleicht auch, glaube ich, eine der ersten 5, 6 Rollen von Adam Sandler nach seinen Filmen, die er damals gemacht hat. Ja, spielt er halt den Waterboy, der dann auf einmal super, super Spieler wird. Ja. Das ist halt auch so ein Quatschfilm. Aber ich weiß noch, als Jugendlicher finde ich den cool. Heutzutage kann ich mir den nicht mehr geben. Also ich sagte, wenn ich den heute gucken würde, ich würde irgendwann, glaube ich, ausmachen, weil das einfach, vor allem mit der Stimme von Matze Knob, also damals Richie. Ich glaube, im Deutschen kann man den gar nicht gucken. Also ich habe den auch irgendwie, glaube ich, nur einmal gesehen und ja, so, ich glaube, es hat so ein bisschen die Langeweile gefüllt, aber mehr irgendwie auch nicht. Dann wollen wir schnell das Thema wechseln. Es kommt jetzt ein Film, den ich eigentlich sehr gut finde und ich glaube, das ist ein Film, den viel oder sehr viele Menschen gesehen haben. Einer, der vielleicht sogar bekannter als an jeden Film am Sonntag, und zwar ist die Rede von Jerry Maguire, das Spiel des Lebens. Oh ja, der ist auch gut. Erstens vereint er zwei Sachen, die man ganz gut verbinden kann. Das ist einmal dieses hinter dem Leben des Footballspielers ein ganz normales Leben zu führen als Agent und halt Tom Cruise, der auch viele Leute von außerhalb so ein bisschen anzieht, ja, durch seine, sag ich mal, Liebesgeschichte mit der, ich glaube, René Zellweger war das, die mit ihm gegangen ist. Ja, ich denke, viele werden es gesehen, aber wir können es ja mal kurz zusammenfassen, dass er ja ein sehr erfolgreicher Agent war, aber er dann irgendwie eine Erleuchtung bekommen hat und wir sollten ja uns mehr auf die Spieler konzentrieren, anstatt immer mehr Spieler zu vermarkten, und hat dann ein riesen Memoir geschrieben, wo er dann quasi seinen Job verloren hat und er wollte alle seine Spieler mitnehmen. Er hat es geschafft, glaube ich, zwei hat er bekommen. Cuba Gooding Jr., der ja dann sein einziger wird, weil er hatte ja noch diesen Quarterback, der nicht wirklich sich zu einer Aussage hingereißen lassen hat. Ich weiß gar nicht, von wem er gespielt wurde, aber er war nämlich das Talent, auf das er gesetzt hat. Mhm. Und er hatte dann später, die haben sie im Handschlag, haben sie doch, das muss jetzt den ganzen Film nicht verraten. Ja, aber, ich muss das sagen. Aber ja, falls ihr es nicht gesehen habt, auf jeden Fall gucken. Er zeigt halt viel, viel vom Drumherum auch. Aber von einer ganz anderen Sicht, halt als Agent. Und gerade Anfang des Films sieht man ja auch einfach, dass diese Moral, die vielleicht dahinter stehen sollte, wenn man Menschen vertritt, auch in so einem System, was heute, glaube ich, noch schlimmer ist als damals, wo der Film rauskam, einfach mit Füßen getreten wird. Und er wollte natürlich dann aussteigen, was ich glaube, heutzutage sowieso keiner macht. Ja, vielleicht kannst du an einer Hand voll abzählen, ich meine, Agenten auf der ganzen Welt. Ja? Also jetzt die Spieler vertreten, das ist halt auch wieder so ein ganz, ganz eigenes Thema für sich, um darüber zu reden. Aber Jerry Maguire war halt ein cooler Film als Film, aber na, war eine Begebenheit, beruht der bestimmt nicht. Nee, das glaube ich auch eher weniger. Ja, ich habe noch einen Film, und das war mein erster Berührungspunkt mit Football, ist mir nämlich gestern aufgefallen, als ich das wieder gesehen habe, ich habe den Film vergessen, und das ist American Wildcats. Hast du den gesehen? Nee. Jetzt bin ich sprachlos. Ich weiß es, ich glaube nicht. Ich erzähle dir, worum es geht, vielleicht fällt es dir ein. Und zwar Goldie Hawn spielt da mit. Er spielt auch mit Woody Harrelson und Wesley Snipes. Der Film ist aus den 80ern, glaube ich. Wo viele gute Filme entstanden sind. Aber American Wildcats war halt, glaube ich, so der erste Football-Film, der so ein bisschen dreckiger war. Ja? Also er hat dieses wie es wirklich an, ich weiß nicht, College oder Highschool? Ich glaube, Highschool war es. Es war eine sehr, sehr herunterkommende Gegend, wo sie, also Goldie Hawn, wollte unbedingt dann Trainerin werden. Und die einzigen, die sie halt angestellt haben, war dieses College, weil die einfach, keiner wollte sie. Das waren alles so, ich sag mal, heutzutage wird man Gangster zu denen sagen. Ja, das waren so Leute, die sich auf andere Sachen konzentrieren, aber als jetzt Schule oder so. Ja. Ja, und die natürlich Goldie Hawn als Frau erstmal und als Trainerin nicht akzeptiert hat, aber die hat dann so in dem Film so ein bisschen gezeigt, dass sie eine von denen ist. Und dann spielen sie halt schon für sie. Ja, also das ist dann halt, muss man gesehen haben. Also es ist halt sehr alter Film, ich weiß nicht, ich habe Ewigkeiten nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne den Namen kenne ich definitiv, also ich habe das schon ein paar Mal irgendwo gelesen. Aber ich wüsste nicht, dass ich den mal gesehen habe. Okay. Ja, wie gesagt, also gucken wir mal an. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob man den heutzutage noch gucken kann, wie er gealtert ist. Aber damals war das, weiß ich noch, mein erster Berührungspunkt, wo ich mal Football gesehen habe. Ja. Da gab es heutzutage gibt es halt viele Sender, die es auch anbieten. Ja. Wenn ich mich so zurückerinnere an, sag ich mal, vor 5 Jahren, war das alles auf jeden Fall viel schwieriger, Football zu schauen als heutzutage. Ja, also heutzutage ist das diese Vermarktung und auch ja, ich sag mal, ich sag jetzt mal, ich bin auch wie Netflix-Verfechter, bin ich auf jeden Fall auch mittlerweile The Zone-Verfechter. Okay. Weil also ich habe vorher gedacht, was ist denn das für ein Quatsch? Ne? Aber ich habe jetzt die Möglichkeit bekommen, ich habe mal reingeschnuppert, aber die machen echt einen guten Job. Das ist quasi das Netflix des Sport-Streaming. Ja? Die haben zwar jetzt nämlich viele Sportarten, also die haben zum Beispiel Dart, Snooker haben die jetzt auch, Rugby oder die haben die englischen Sportarten wie Cricket und so. Die haben aber auch Football und Fußball, aber nicht die deutschen, da zeigen sie nur die Highlights, aber sonst alle anderen Ligen. Die haben, da kannst du keine Brügge gegen Anderlecht angucken. Du kannst dir Oslo gegen sonst irgendjemand angucken. Aber da kannst du halt aber auch die italienische Liga oder die spanische, jetzt mal vom Fußball weg, die haben da einen Sender, der heißt NFL Network, der läuft 24 Stunden lang nur Football. Yeah. 24 Stunden lang kannst du da Leute zuhören, wie die über Football quatschen und jetzt gerade momentan halt, warum wir den Podcast aufnehmen, halt auf dem Weg zum Super Bowl, geht es da richtig rund und so. Und ich habe letztens mal reingeschaut und da waren dann drei Reporter und eine Reporterin und die haben Zettel aus dem Hut gezogen und dann stand ein Spieler drauf und du musstest den beschreiben und die müssten erraten. Und zum Beispiel war da, wo ich gerade reingeschaut habe, Blake Bortles. Wie willst du denn jetzt, sag ich mal, Flasche oder so, kannst du jetzt mal beschreiben. Und ich fand es halt so eigentlich ganz witzig, ich habe mir das ein paar Minuten nachher angeguckt. Und ist das auf Deutsch? Nein, ist leider nicht auf Deutsch, da zum Beispiel kannst du auch die Spiele auf Deutsch und auf Englisch, also im Originalton kannst du auch nochmal, gibt es nochmal einen separaten Kanal. Ja, das bietet halt viel, das ist halt für mich, also ich bin da eher bei, wie heißt es denn, beim Game Pass. Und okay, da habe ich ja auch alles plus das komplette Rundum-Paket. Direkt beim NFL. Ja, ja. Okay. Es gibt ja noch, können wir gerade mal kurz abschließen, das ProSieben Max. Ja, die haben das ja groß gemacht jetzt in Deutschland, muss man sagen, diese Football-Welle. Ja. Das gab es ja vorher in dieser Dimension nicht. Das ich eigentlich ganz komisch finde, weil es gab immer Football-Gucker, das weiß ich. Das war ja auch mal einer der, es ist vielleicht das Problem auch mit der Zeitunterschied, weil viele das halt nicht so gucken können. Ich kann jetzt auch, wenn jetzt ein Spiel um 2 Uhr nachts kommt, kann ich es jetzt auch nicht gucken. Genau. Wenn ich zum Beispiel Nachtschicht habe oder so, bin ich schon mal gar nicht da. Mhm. Und da kannst du ja auch nur die Highlights reinziehen. Vielleicht reicht das für manche, aber man sieht es halt nicht in den Fernsehern dann widerspiegeln. Ja. Und die Leute wissen halt auch nicht. Aber wenn du jetzt mal um 19 Uhr einen Film guckst, ein Spiel guckst von manchmal kommen halt ein paar ganz gute Filme, Spiele bei Max. Das, und ich weiß nicht, ob es diese Kombi mit dann den Moderatoren, die dann noch da machen. Und, also es gab ja auch früher andere Versuche. Man hat ja gesehen, Sport 1 hat es ja eine ganze Weile gemacht und da war es aber einfach nur so, das Spiel wurde übertragen und einer saß irgendwo in der Kabine und hat das kommentiert. Für sich allein, wie im Fußball eigentlich auch. Und wenn Unterbrechung war, war Werbung. Und jetzt kamen die da um die Ecke, bei ProSieben und sagten, ja, wir machen es so, wie die Amis das machen. Da sitzen auch immer mehrere irgendwie in da kommentiert ja auch nicht nur einer allein. Und inklusive dieser Internetverbindung, dass du da selber Bilder hinschicken kannst, wie du da gerade irgendwie guckst. Und dann haben sie halt einfach auch Leute hingestellt, die auch richtig gut sind. Ja, ich meine, wir reden da von irgendeinem Trainer der französischen Nationalmannschaft, der selber in der NFL als Trainer aktiv war, mehrere Jahre. Über irgendwelche anderen Spieler, die hier in der Euroleague jahrelang gespielt haben. Und ich glaube, das macht es dann einfach so ein bisschen aus, dass dann die gesagt haben, hier, ihr schickt uns mal, wie ihr guckt und wir zeigen euch mal, wie die Amis gucken. Und da ist das so ein bisschen gewachsen und halt der Deutsch kommentiert und wie gesagt, nicht irgendwie einer in der Kabine sitzt und sagt halt nur, ja, der Spielzug und so und so. Ich glaube, das macht es halt so ein bisschen. Und da ist in den letzten Jahren das wirklich steil durch die Decke gegangen. Mhm. Obwohl ich muss sagen, es gibt ein paar, da kann man auch einfach, meiner Meinung nach, also ein paar, die da sitzen, sage ich jetzt einfach mal, ich will jetzt keinen Namen auch nennen oder sowas, sein eigenes Ding, aber die auch diese Mentalität von drüben so ein bisschen mitgebracht haben. Ja. Weißt du? Und das ist, finde ich, kommt dann anders rüber, als wenn es jetzt, ich sag mal, gutes Beispiel, da machen wir uns immer drüber lustig, ist Troy Aikman. Ja. Das ist zum Beispiel so ein Protzer, unserer Meinung nach. Ich darf doch für uns beide sprechen, oder? Okay. Sie stehen da, man sieht sie so bis zur Hüfte ungefähr. Ja. Und er hat seinen Super Bowl-Ring immer dabei. Immer. Und wenn er kommentiert, manchmal hat er sogar noch einen Stift da auf der Seite. Hand. Er hat meistens in einer Hand einen Stift, in der anderen halt den Ring. Und dann reden die Amis ja mit Händen und Füßen. Und so macht er es auch. Und fuchtel mit den Händen und jede dritte Bewegung ist eigentlich, dass der Ring Richtung Kamera quasi fliegt und man sieht immer nur den Ring, bla bla bla und da wieder der Ring. Das ist schon sehr aufwendig. Er gestikuliert oft mit der Hand Richtung Kamera nach vorne, dass man schön den Ring sehen kann. Aber dann, wenn wir schon mal gerade dabei sind, gibt es ja auch einen Schiedsrichter, über den wir uns immer ganz gern lustig machen, weißt du noch? Der dann immer, wenn er dann, sag ich jetzt mal, in eine Richtung zeigen musste, das so gezeigt hat, dass er schön seine Muskeln anspannen konnte, weil er hier so ein bisschen gepumpt hat. Und das fanden wir da, also das ist halt auch manchmal ganz ganz witzig. Aber da sieht man einfach, dass es dieses Zuschaustellen gehört dazu. Gehört dazu. Und das muss man halt auch mögen, sag ich jetzt mal. Aber wie gesagt, das fällt mir bei diesem Max ein bisschen schwer, bei dem ProSiebenMax, weil du einfach die Leute, manche von denen, die da sitzen, auch so ein bisschen diese Attitüde haben, aber die passt in dieses Format halt auch nicht. Da sollte man dann doch ein bisschen deutsch bleiben, als, was soll ich meinen, dann halt das zu übernehmen. Also du kannst es nicht eins zu eins kopieren. Nee, das kannst du nicht. So sind die Leute in Deutschland halt auch nicht. Nee, aber ich finde halt trotzdem, die ziehen das halt ganz, ganz anders auf. Und ich finde halt auch teilweise die Gäste, die sie da haben, jetzt hier der Kuhn und der Werner, sind ja irgendwie ständig da. Ich meine, das sind die Jungs, die kommen halt von da. Die haben da 10 Jahre mit College und so gespielt. Und was die erzählen, das ist halt einfach Hand und Fuß. Und die kennen die da selbst noch persönlich. Das ist schon was ganz anderes, was es halt vorher so in Deutschland nicht gab. Ja, das ist halt auch wirklich, denke ich mal, anders. Also es gibt Sendungen, da gibt es diese sogenannten Fußballexperten. Ja. Da kannst du einfach nicht einschalten. Ja. Ja. Das sind dann auch solche Zuschausteller, die eher sich vermarkten wollen, als irgendwas über das Spiel zu erzählen. Und denke ich mir, oh mein Gott, ey, komm. Weg. Also ich kann mir heutzutage wirklich, ich finde das ganz schlimm, und da hoffe ich doch, dass wirklich The Zone, die das wirklich gut machen, irgendwann mal die Rechte dafür bekommen, weil was, ich sag's jetzt einfach mal, Sky mittlerweile geworden ist, finde ich einfach nur noch furchtbar. Ich kann mir nur noch die Spiele angucken, was dazwischen ist, diese Kommentare und diese Vorberichte und so, das kann ich mir einfach nicht angucken. Ich finde das so schlimm und das ist halt gerade im Football, gerade mit den Kuhn, jetzt glaube ich war letzte Woche da. Ich finde das sau interessant. Letzte Woche habe ich es halt gesehen, wo er da saß, und ich fand das sau interessant, was er da auch erzählt hat. Und das ist halt auch so ein Ding. Was er erzählt, hat halt eher Hand und Fuß. Ja. Und jetzt sage ich mal, wieder auf Sky zurückzukommen, die erzählen, um sich zu vermarkten, mehr oder weniger. Das hat er nicht mehr nötig. Ja, eben. Oder auch der Werner, wenn der da ankommt. Ich meine, der braucht sich nicht mehr vermarkten. Nee. Zumindest nicht in Deutschland. Nee. Jetzt kommen wir zum letzten Film, der auch den habe ich als letztes genommen, weil er ein gewisses Thema hat. Und zwar ist es Erschütternde Wahrheit. Ja, dachte ich. Mit Will Smith. Ja. Denn es geht um diese Gehirnerschütterung. Das Concussion. Die Folgeschäden. Genau, das war zumindest vor dieser Saison ein Thema. Ja. Ein Tabuthema auch. Genau. Es sollte, es wurde halt auch immer unter Verschluss gehalten, weil die Leute, die Spieler selber wollten es nicht. Die wollten natürlich ihr Boni haben. Das sieht man ganz gut wie du sagst, an jedem verdammten Sonntag, wo er eigentlich die Gehirnerschütterung hat und jeder Hit hätte ihn noch umbringen können. Ja, er macht weiter. Und er will einfach weitermachen, weil er für seine Familie dann halt sorgen will, weil er dann auch massig Geld bekommt. Und das ist halt vielleicht auch die Schattenseiten dieses Bonussystems, dass die Leute sich bis zum... Ja, egal ob ich sterbe oder nicht, Hauptsache meine Familie kriegt das Geld. Und da sind halt viele auch Gehirnschütterungen und was heute die Amerikaner, sag ich mal, erleben. Ich meine, klar, irgendwann kommt jedes dunkle Geheimnis ins Tageslicht, weil die Leute dann einfach, sag ich mal, ein bisschen Gaga im Kopf sind oder so. Ja. Und was auch ein ganz spezielles Thema ist, ich sag mal, wir beide hatten uns auch schon mal drüber, wir haben gesagt, den Leuten ist einfach langweilig manchmal, weißt du? Gerade wenn du immer, du hörst oft Sachen wie erschossen in seiner Wohnung, Prügelei und jetzt hier mit dem von Dallas Cowboys, den Ezekiel Elliott, dass der, der wurde ja, sag ich mal, verurteilt. Wurde verurteilt? Er wurde wieder nur liga-intern verurteilt. Genau, wie Brady dieses liga-intern auch. Müssen wir gleich mal besprechen. Ja. Er wurde liga-intern für 6 Spiele gesperrt, weil er, wie nennt man das in Amerika? Häusliche Gewalt, Gewalt. Ja, glaube ich, seine Freundin geschlagen, irgendwie angeblich irgendwie verprügelt. Wie jetzt genau, weiß ich nicht, aber irgendwie häusliche Gewalt. Müssen wir auch jetzt nicht beurteilen, aber es war halt liga-intern und wurde dann halt für 6 Spiele gesperrt. Genau. Und das ist halt dann, wie wir dann sind, eine große Firma, wie du auch sagtest, mit Las Vegas, dass die Verband der Besitzer, sag ich jetzt mal, dagegen ist, Las Vegas ein Team hinzustellen. Und genauso ist es ja dann auch mit dem mit den ja, Spielern, wenn sie jetzt, sag ich mal, Scheiße bauen, dann sagt der Obermotz, weißt du gar, wie der heißt? Ja, Goodell, ne? Ja, genau, der ja stellt sich dann hin. Sonnenkönig der NFL. Genau, der ja, ich sag mal, Besitzer, um es jetzt mal grob, der Rechte von NFL, ja, der das also ein bisschen unter das Dach NFL bringt, stellt sich dann hin und sperrt ihn für 6 Spiele, den Spieler. Genau dasselbe war damals mit Tom Brady. Darüber kann man halten, was man will. Ich habe dich gerne geärgert damit, ja, aber mit diesen dummen Bällen, die, wo sie meinten, er weiß Bescheid, dass die Bälle ein bisschen wenig Druck haben. Und es wird hier alles in Amerika, und das schwappt ja dann so, die letzten Wellen schwappen dann zu uns rüber, ist ja dann ein Riesenfass. Ja. Die machen dann ein Fass auf und erklären, warum es ist, und dann kommt ein anderer und erklärt, warum es eigentlich total irrelevant ist, warum die Leute, warum der Ball jetzt weniger aufkommt oder nicht, oder aber weiterfliegt oder nicht. Das ist dann so ein Riesenthema, und im Endeffekt ja, wurde dann gleich für vier Spiele wurde gesperrt, Tom Brady. Und ja, warum jetzt genau, kann jetzt eigentlich keiner, glaube ich, wirklich erklären, warum nur er gesperrt wird. Er hat, glaube ich, so ein bisschen auf Tom Brady auch abgesehen, weil ein ja, Besitzer, sag ich jetzt mal, der NFL möchte diese Variation drin haben von Mannschaften, die gut sind, anstatt immer dieselbe Mannschaft. Und es sind ja dann halt die Gegner von New England, die dann eher so auf die Barrikaden gehen, dass sie ständig da Dings sind. Sowas wie in der Bundesliga, jetzt mit Bayern München gesehen, ist dort Gift, sag ich jetzt mal. Ne? Die Leute laufen dann weg, die interessiert das nicht mehr. Es gibt keine Fankultur, wie wir schon erklärt haben da, dass die Leute wirklich jede Woche ins Stadion gehen, ihre Gesänge anstimmen, sondern das ist eher ein Familien. Ja, die NFL bezeichnet sich ja auch selbst als familienfreundliche Organisation. Genau. Also das ist so für alle etwas dabei. Ja, und deswegen wollen die auch diese, wie gesagt, diese Champion-Variation. Ja, das finden die richtig gut, weil jeder dann, das heißt, jeder kann da wirklich gewinnen. Ne? Und deswegen ist dieses, habe ich so das Gefühl, und das war ja nicht die erste Sperre, die Brady kassiert hat. Ich weiß gar nicht, warum er die andere. Aber beim letzten, ich weiß gar nicht, die haben ja nochmal irgendwie sich von den gegnerischen Mannschaften die Spielzüge. Ach, wie war denn das? Irgendwas haben sie doch da abgehört. Ich weiß es gar nicht. Ich krieg's gar nicht mehr zu. Nee, hatten die Bildermaterial, das sie nicht haben durften? War das nicht irgendwie so? Auf jeden Fall, es ging um irgendwelche, ich sag mal, Spionage bei Gegnern. Ja, und deswegen wurden sie dann gesperrt. Obwohl, ich denke mir dann immer, muss ich echt sagen, das haben die doch gar nicht nötig. Also eine Mannschaft wie New England gewinnt das Spiel auch so oder so. Ja. Ob die jetzt dann, ob das jetzt Beschiss war, sag ich jetzt mal, oder Dings. Letztendlich machen sie es in einer gewissen Art und Weise alle. Das haben sie ja damals auch angeführt. Es ist genauso, wie sie dann, wer war das denn? New England? New Orleans meinst du? Ja, genau, mit den Verletzungen, mit den mutwillig herbeigeführten Verletzungen, diese Bonis, die es da angeblich gab. Da muss man sagen, da sind viele Köpfe gerollt. Ja, da sind viele Köpfe gerollt, aber das ist auch ein System, das gab es bei anderen. Also das ist ja selbst heute noch so, wenn man sich hier irgendwelche Serien oder sowas anguckt, wo man dann mal so ein bisschen reinguckt. Selbst da kommt dann der Trainer und sagt der irgendwie ganz knallhart, ja hier, hauen einfach um, hauen kaputt. Das ist letztendlich ja nichts anderes als das, was die gemacht haben, nur dass die irgendwie noch einen Pott hatten mit Geld und wer irgendwie so am besten den Gegner ausgenockt hat, der hat dann gekriegt. Ich weiß nicht, wie diese Auszahlboni, also es war natürlich ein bisschen komplexer. Ja. Aber das gehört halt irgendwo dann auch dazu. Und das sagen die auch, das ist halt so. Ja, dafür kriegen wir genug Kohle damit. Ja, da stimme ich dir schon zu, dass es so ist, aber ich finde es immer so ein bisschen, ich weiß nicht, wir hatten in einer der letzten Folgen, hatten wir Niklas zu Gast, hatten wir nämlich das Jan Frodeno, das ein Truckerfahrer, den mutwillig versucht hat, sag ich mal, von der Straße zu drängen. Okay. Ich persönlich habe den Artikel bis heute noch nicht gelesen, ich wollte das immer mal machen und ich muss das unbedingt mal machen, aber was da genau gelaufen ist, weiß ich jetzt nicht, aber dieses mutwillig jemand verletzen, ja, das finde ich dann immer so ein bisschen fragwürdig. Und ich meine, okay, es ist dann für die mit diesem Bonus ein Anreiz, ja, den ist das vielleicht dann auch dem Mensch scheißegal, weil die eine ganz andere Mentalität, aber ich persönlich könnte das nicht. Also egal, wie viel Geld ich kriegen würde, jemanden dann vielleicht die Karriere kosten, ja, Verletzungen kommen ja nachher wirklich nochmal. Und was diese Saison an Verletzungen war, wenn ich gesehen habe, dass der eine sein Knie um was 90 Grad verdreht bekommen hat und ein anderer um sein Bein bangen musste, weil es was abgenommen wird. Also das sind Sachen, wo ich dann, glaube ich, selber mit mir nicht mehr leben wollte, wenn ich der wäre, der es mutwillig Also wenn es passiert ist im Effekt, was passieren kann. Ich glaube, die beiden hatten sogar, glaube ich, Pech und die hatten gar keinen Gegner in Wirkung. Ja. Es war eher im Rasen hängen geblieben. Und da muss ich sagen, also ich würde nicht sagen, Trainer sagt mir, hau den um, verletzt den und dann verletze ich den, dass er wahrscheinlich ein Bein amputiert bekommt. Also das finde ich. Ja, natürlich, das sind ja Extreme. Natürlich würde ich das auch nicht gutheißen, aber irgendwie ist das so diese Art. Das sind halt einfach aggressive Jungs. Ich will auch nicht wissen, was die vor dem Spiel sich alles reinziehen, damit die so aggressiv sind, wie sie dann sind. An jeden verdammten Sonntag kann ich das sagen. Ja, genau. Und dann ist das, glaube ich, dann schon so ein bisschen diese Mentalität. Die sagen halt, hey, hier, weißt du was, du stehst mir gegenüber und wir sehen jetzt mal, wer der Stärkere ist. Und wenn du einen Kürzeren ziehst, dann ziehst du halt einen Kürzeren. Trash-Talk ist auch ein großes Thema. Ja, genau. Und dann kommt es halt. Und da, ich glaube nicht, dass die sich gegenseitig umbringen wollen, das nicht. Aber du denkst schon, naja, mein Gott, da hast du halt den Knöchel mal ein bisschen kaputt, bist mal jetzt 3-4 Spiele raus, das geht ja bei denen auch immer ganz schnell, dass sie dann wiederkommen, ja, hast du halt Pech gehabt. Sie sind da, glaube ich, einfach ein bisschen einfach grundaggressiv. Ja, aber das sieht man bei New Orleans, finde ich, ich weiß nicht, ob es wirklich, dass sie heiß gemacht werden ohne Ende, weil ich finde, das ist eine Defense, die sowas von aggressiv ist. Also ich glaube, das ist auch eine, die meisten Strafen bekommt, aber wenn du hier spielen siehst, die sind einfach, die gehen da richtig rein und dieser besagte letzte Spielzug hatte nämlich auch was mit Aggressivität meiner Meinung nach zu tun. Ja, da war, er wollte. Er war ein bisschen über der, ja. Er wollte, also ich meine, man weiß ja ungefähr, wie ein Körper funktioniert, dass wenn du ihn, jetzt mal abgesehen von diesem Spielzug, aber wenn du jetzt einen Gegner an der Hüfte triffst, dass er sich überschlägt. Ja? Genau. Und dementsprechend sieht das halt spektakulär aus. Ja? Und es ja, ich sag mal, man kennt ja vielleicht von Cincinnati noch diesen einen, der auf die Endzone zugelaufen ist. Da kamen zwei Defense-Spieler auf ihn zu und er hat ein Salto gemacht in die Endzone rein. Ja. Und das war der Hit und jeder hat es gesehen. Und das wollen die Leute natürlich auch. Ja. Ja, die wollen einen spektakulären Spielzug, dass das jeder dann sieht und so. Und das muss man halt auch, sag ich mal, mit einbeziehen. Und jetzt hätte ich noch was anderes. Und zwar letztes Spiel bei Jacksonville gegen New England. Ja. Und dann kommen wir wieder auf das Thema erschütternde Wahrheit zurück. Da haben zwei Spieler, ein Gronkowski, einer der wohl besten Spieler der NFL, ich sag mal, Tight Ends sind immer Riesenspieler. Ja, das ist ein Schrank ist das. Ja. Ich glaube, wenn der sich in den Schrank stellt, wird er auch nicht mehr viel Platz im Schrank bleiben. Und das ist halt so ein Spieler, den man das schwer runterkriegt. Genau. Und man da geht war auch vornherein schon klar, haben sie überall, egal wo man geguckt und gelesen hat, überall hieß es, der muss aus dem Spiel genommen werden, weil wenn der sich entfalten kann, dann sieht's schlecht aus. Der muss raus. Und dann war auch so eine Nummer, wo man auch sagt, ja, es passiert. Man kann aber genauso gut sagen, hey, der wurde gezielt irgendwie da aus der Nummer rausgenommen. Hat also, nicht geklappt. Aber ich meine, das sind halt Unterstellungen, das weiß keiner. Ja. Aber ne? Also ich persönlich, wenn ich den Spielzug mir angucke, und ich habe den in Zeitlupe gesehen, was ich immer ein bisschen fragwürdig finde, weil du musst halt auch mal in realer Geschwindigkeit sehen, wie es dann halt sich, wie die Leute sich auch bewegen. Und wenn in Zeitlupe, dann wirkt das auch vielleicht ein bisschen anders. Aber ich persönlich glaube, es war so ein bisschen eher Unvermögen, als wirklich ihn verletzen zu wollen. Ja. Und da sind wir wieder bei der Schulter der Wahrheit. Er hat ihn richtig am Helm erwischt. Helm in Helm. Und das gibt halt heute, also ab dieser Saison richtig Strafe. Also gibt es eine Strafe dafür. Und der Spieler wird auf jeden Fall von den Schiedsrichtern rausgenommen. Ja. Der muss eine Untersuchung machen in der Kabine. Und entweder darf er dann weiterspielen oder er wird halt rausgenommen für das Spiel, weil er mit einer Gehirnerschütterung halt nicht spielen darf. Genau. Und das sind halt wieder bei dem Film, den ich, muss ich gestehen, leider nicht gesehen habe. Ich habe den hier auf meiner Festplatte gespeichert. Okay. Also Sky kannst du ja. Ich habe den extra aufgenommen, damit, wenn Sky den irgendwann von Anytime runternimmt, dass ich den auf jeden Fall habe. Mhm. Und den werde ich mir auf jeden Fall angucken, aber ich kam noch nicht dazu. Und ich glaube, für den Film muss man auch in der richtigen Stimmung sein, weil ich glaube, das ist eher so ein Depri-Film. Und da gibt es halt, ich glaube, ich weiß es sogar, der ist nach einer wahren Geschichte. Ja. Um diesen afroamerikanischen Doktor, der dann halt die Wahrheit über diese, dass die ganzen Spieler eigentlich, oder zwei Drittel der Spieler, sag ich mal, mit Gehirnerschütterung da rumlaufen und die eigentlich gar nicht spielen dürften. Ne? Vor allem, dass sie dann irgendwie im Nachhinein Hirnschäden davontragen, die dann dazu führen, dass, also es gab ja ganz dramatische Sachen, irgendwie einer hat sich da zum Beispiel vor dem Trainer, der war, ist irgendwie zum Spiel, nicht zum Spiel gefahren, zum Verein oder zum Stadion gefahren. Und da war auch der Trainer gerade zugegen und da hat er sich da vor dem einfach erschossen. Und da kam halt auch raus, der hat irgendwie so einen hohen Hirnschaden gehabt, dass die einfach dann, die verfallen in Depressionen, werden irgendwie aggressiv, also alles Mögliche. Und vergessen halt viele Sachen, ne? Das ist wie so eine Art Demenz, die dann wohl auch mit einsetzt, dass sie sich an ganz viele Sachen überhaupt nicht mehr erinnern können. Und manche kommen damit nicht klar und da gab es halt mehrere, die sich einfach umgebracht haben. Und dieser Arzt, hat halt dann mal recherchiert, wie kann das denn sein? Was haben die denn alle gemeinsam? Und da kam halt raus, die haben alle irgendwie schwere Schläge auf den Kopf bekommen und hat dann irgendwie rausgefunden, dass die aufgrund der Gehirnerschütterung, die nicht behandelt wurden, weil normalerweise so eine Gehirnerschütterung, dann heißt irgendwie ein, zwei Wochen musst du dich ruhen und darfst irgendwie nichts mehr groß machen, also liegen auch im Dunkeln, sind dann lichtempfindlich und so. Und das wurde halt früher nicht gemacht, die haben halt weitergespielt. Da gab es halt noch eins auf die Glocke. Und dass das zu diesen Schädigungen geführt hat und diese Wesensveränderung deshalb dann hervorgerufen hat, und das hat er herausgefunden, konnte das irgendwie auch beweisen anhand von Hirn, die er dann untersucht hat im Nachhinein. Und das wollte die Liga überhaupt, also diesen ganzen Report, den er da erstellt hat, der wurde natürlich unter Verschluss gehalten, den haben die verklagt und ich weiß nicht was alles. Das war eine Riesengeschichte, überhaupt bis zu dem Punkt zu kommen, dass er das veröffentlichen darf, weil dann natürlich die Liga im Zugzwang war, weil dann haben sie natürlich alle gesagt, ey, Moment mal, es hat uns keiner gesagt, dass das so gefährlich ist, was sie hier machen. Jetzt wollen wir Geld dafür sehen, im Nachhinein, ne? Weil ich habe jetzt irgendwie auch schon irgendwelche Anzeichen von Demenz oder so, die führe ich mal daraufhin zurück, dass ich 10 Jahre gespielt habe, jetzt bezahlst du mal. Und da hat ja die Liga, ich weiß nicht, 800 Millionen oder irgendwie sowas dann in einem Prozess quasi verloren, die ausgeschüttet werden müssen an die Spieler, die geklagt haben. Und seitdem gibt es dieses Gehirnerschüttungsprotokoll, dass die halt, wenn Ärzte, die dann am Rand dabei sind, jetzt neuerdings, ne, unabhängige Ärzte, dann denken hier, das war aber jetzt gerade, der wackelt ein bisschen, den gucken wir uns mal an. Das gab's halt vorher nicht. Das ist halt daraufhin eingeführt worden. Wobei das ja auch schon wieder umgangen wird, wenn man sieht, dass manche, wer war das hier, Cam Newton, der da irgendwie auch aufgestanden ist, dann hat er sich hingesetzt, wo auch alle gesagt haben, oh, der ist nicht mehr stabil auf den Beinen, der hat jetzt aber auch gerade einen irgendwie Schlaghit, wie auch immer, abgekriegt. Und dann hieß es jetzt im Nachhinein, hätte der Trainer gesagt, hier, setz dich einfach mal hin, weil er angeblich was ins Auge gekriegt hat. Natürlich wurde auch geguckt, dass da auch getrickst wird, weil sie wussten, ey, wenn der Cam Newton jetzt raus muss und der Backup rein muss, dann ist jetzt irgendwie auch gleich alles wieder vorbei. Ist halt so eine Sache, ne? Nach außen hin wird gesagt, man macht's und man hält das alles ein und man schützt den Spieler. Es gibt aber auch wieder genug Möglichkeiten und Wege, das dann vielleicht doch zu umgehen. Es sei denn, es ist wirklich so wie beim Gronkowski, der ist aufgestanden, der ist ja gelaufen wie auf Eiern. Mhm. Da hast du gesehen, der ist alles andere, aber nicht hier in der Welt. Ja, ich denke mal, beim Quarterback ist das immer noch so ein bisschen, was Cam Newton ja natürlich ist von Carolina, das noch ein bisschen zu kaschieren. Die kriegen zwar Hits, die sind aber auch, sag ich mal, die werden natürlich versucht zu schützen. Ja? Ja. Also ein Quarterback ist ja nicht so gepanzert wie jetzt ein Wide Receiver oder so, oder wie ein Running Back, der einfach viel mehr Panzerung hat, und deswegen schützt man die Spieler auch, gerade die Quarterbacks, und da ist wieder der Umkehrschluss. Die Spieler, die gegnerischen Spieler versuchen erst recht, den nochmal richtig einzugeben. Ja? Also ich habe gegen Jacksonville, wo der eine Verteidiger da richtig durchgelaufen ist und Brady umgenockt hat, da habe ich gedacht, oh, also der hat den jetzt, da muss man natürlich aufpassen, weil ich glaube, gegen Quarterback gibt es auch schnell Strafen, wenn man den zu hart angeht. Ja, vor allem darf man den, wenn er jetzt einen Ball weggeworfen hat, schon mal gar nicht mehr anfassen. Ja. Und Helm-to-Helm ist, glaube ich, da richtig auch schwerwiegend, darf man gar nicht gegen den Helm gehen, das ist halt dann auch nochmal Strafe und so, also da kann man richtig viel Yards, sag ich mal, verlieren, und ich weiß gar nicht, ob da noch groß anders geschützt wird, indem der Spieler irgendwie rausgenommen wird oder so, kommt immer drauf an. Es gibt ja auch diese persönlichen Strafen, glaube auch auf die Saison, wo dann die Spieler dann halt quasi des Feldes verwiesen werden, wenn sie zu rote hart, Karte quasi, das gab es vorher auch noch nicht. Ja. Genau, und da gibt es ja auch Leute, wie gesagt, die sind wahrscheinlich so mit Adrenalin vollgepumpt, dass die einfach manchmal auch nach den Spielzügen noch die Leute, die sich da kloppen, und die gehen sich da richtig an. Also das gibt's ja auch, und dementsprechend können die ja mittlerweile rausgeschmissen werden. Und wie gesagt, die Quarterbacks sind ja dann auch nochmal richtig geschützt. Nochmal auf den Film zurückzukommen, hast du den gesehen, oder war das jetzt diese Geschichte dahinter, die du da gelesen hast? Nee, ich habe eine Geschichte, da hat man ja irgendwo schon mal grob gelesen, aber ich habe den Film auch gesehen. Okay. Ja. Und würdest du den empfehlen, kann man sich den angucken? Oder? Ja, definitiv. Ja, aber das ist wirklich einer, der hat halt mit Football jetzt als solches wenig zu tun. Es geht halt wirklich so um diese Schicksale. Da gibt es dann so Szenen, wo einer über die Straße schleicht und dann irgendwie anspricht, hier, wir kennen uns doch, und kannst du mir nicht auch helfen? Ich vergesse immer so viel, und der will dem aber irgendwie nicht, ich weiß nicht, was für Probleme die zwei da hatten. Auf jeden Fall lässt er den links liegen, und dann sieht man auch, der ist eigentlich, der ihn angesprochen hat, der ist auf der Straße gelandet im Nachhinein. Ne? Der war so fertig, das war vorbei. Das war mal ein Star, und dann lebt er irgendwo in irgendeiner Bruchbude und kommt mit dem Leben nicht mehr zurande, hängt am Alkohol und stürzt halt völlig ab. Ja, das sind halt so ein bisschen, sagen wir mal, die Schattenseiten. Ja. Wie wir auch schon sagten, jetzt NFL als Familiengeschäft ist das natürlich nicht gern gesehen. Deswegen, man muss sich ja natürlich vorstellen, wie du sagtest, dass das unter Verschluss gehalten wird, das, was er erstellt hat, das habe ich ja auch schon mitbekommen. Und da muss man sich ja mal vorstellen, dass, ja, was dahinter stecken muss, dass man halt solche Reporte, die eigentlich wirklich Menschenleben kosten könnten, gerade bei, ja, beim, ich meine, das, es ist ein Spiel, es ist jetzt nicht wie jetzt Baseball oder, oder Basketball, das jeden Tag oder alle zwei Tage gespielt wird, sondern wirklich nur einmal Wochenende, wie Fußball hier auch. Das ist aber auch eins, das einzige, die einzige amerikanische Sportart, die wirklich im, oder nur bekanntere, die jetzt wirklich nur am Wochenende gespielt wird. Und das, das machen die 16 Spieltage lang. Genau. Dann ist noch für die Mannschaften, die weiterkommen, Playoffs. Dementsprechend, wie man abschneidet, kann man mehr oder weniger Spiele haben. Und ja, da hat man zwar nur wenig Spiele, aber dementsprechend geht es da richtig halt auch zur Sache. Ja. Und gerade Verletzungen sind da richtig dick an der Tagesordnung. Und ja, darauf. Es geht halt auch wieder ums Geld, ja, weil nämlich die Liga, jetzt ist es ja schon so, dass viele beängstigte Familien sagen, ja, mein Kind wird nicht Football spielen, sondern eher irgendwie Fußball oder sowas, das, weil das ist nicht so, so gefährlich. Genau, das, das ist ja der Boom an Soccer, sage ich jetzt mal, mittlerweile viel größer als jetzt der, weil die Eltern die Kinder beim Fußball anmelden, weil die nicht wollen, dass sie Football spielen, weil das halt einfach zu gefährlich ist, weil die Angst haben, dass da zu viel Schäden davon getragen werden. Und deswegen haben die das damals versucht zu verbieten, weil die, also diesen Bericht, weil die halt wissen, es geht halt wieder ums Geld. Es geht nur darum, ums Geld, Einschaltquote und dann, wenn der Sport so negativ dargestellt wird, ja genau, Image und dann vergehen, was weiß ich, Verkaufszahlen etc., alles geht bergab und das wollen sie halt nicht. Gut, ein bisschen Depri-Thema, naja, aber gut, Verletzungen machen wir gleich nochmal kurz. Ja. Und zwar machen wir jetzt mal kurz die Serien, es gibt nämlich ganz wenige, es gibt nämlich ein paar, sagen wir, Serien-Dokus. Ja. Und zwar All or Nothing zum Beispiel, das hast du gesehen, ich habe es jetzt noch nicht gesehen. Kannst du mal kurz erklären, worum es da geht? Ich glaube, es gibt bis jetzt zwei nur, ich weiß gar nicht, wie es ist. Zwei Staffeln. Bis jetzt gibt es zwei, dieses Jahr weiß ich nicht, wer dran ist. Also das ist so, dass das ist, glaube ich, von Amazon. LA Rams nicht? Das war ja schon. Also. Egal, ist von Amazon und die haben quasi die Rechte bekommen, die Rams, und das Jahr davor war es in Carolina, die Cardinals, in der Vorbereitungszeit zu begleiten. Und, Blödsinn, in der Saison zu begleiten, so rum war es, Entschuldigung. Die haben also Kamerateams dabei gehabt und die haben die Spielsaison hindurch das Team gefilmt. Mhm. Bei ihren ganzen Vorbereitungen und Besprechungen und alles, was die so machen. Bei den Rams endet das, glaube ich, damit, dass der Fischer gefeuert wird. Der wird ja dann entlassen, der Trainer. Stimmt. Das ist, glaube ich, dann der Schluss dieser Folge. Und die andere, da waren es ja die Arizona Cardinals, die sind ja recht weit gekommen dieses Jahr damals auch. Und da sind die bis zum Schluss dabei geblieben, bis zu der ersten Niederlage, wo sie dann halt rausgeflogen sind. Ich weiß gar nicht, ob es Playoffs war oder Wildcard, weiß ich gar nicht genau. Also ich habe es gerade mal geguckt, die erste Staffel ist die mit den Arizona Cardinals und die zweite mit den LA Rams oder ich weiß gar nicht. Ja, doch, da waren sie schon umgezogen. Ja, genau, das war, glaube ich, die erste Saison. Genau, und das ist halt so, da werden halt auch so, was weiß ich, da sieht man auch mal die Trainer, was die da so die ganze Zeit machen. Und auch mal zu Hause, der Bruce Arians ist das ja gewesen. Mhm. Das ist schon sehr interessant, wenn man einfach mal so sieht, wie es auch innerhalb einer Saison hinter den Kulissen da so abgeht in so einem Verein, in so einem Unternehmen. Ja. Eine ganz ähnliche Serie ist Hard Knockers. Ja. Da gibt es auch mehrere Staffeln, die folgen ja auch die ja, die Mannschaften, es sind, sage ich, Mannschaften, die mich jetzt nicht unbedingt interessieren. Da würde ich mir eher All or Nothing angucken, obwohl die beiden Mannschaften jetzt auch nicht zu meinen Top-Favoriten zählen. Aber du hast es auch nochmal gesehen, Hard Knockers. Was ist da anders als All or Nothing? Also bei den Hard Knocks geht es irgendwie um die Vorbereitungszeit. Also da geht es darum, es gibt ja den Draft irgendwann im Frühjahr und dann gibt es ja ab Sommer so die Vorbereitungscamps. Und da sind dann Fernsehteams dabei und die begleiten die Teams bis zur endgültigen Kaderzusammenstellung. Es gibt ja, ist ja so, dass die haben dann, was weiß ich, ein Frühlingstraining oder Sommertraining, wo dann erstmal so die ganzen Neuen dabei sind und dann kommen so die festgesetzten Spieler dazu und dann gibt's so Cuts, da gibt's halt, erstmal sind's was, ich weiß nicht wie viele Leute, also es wird immer runtergeschnitten, bis am Schluss irgendwie nur noch diese 56 Spieler da sind und die Auf jeden Fall ist ein Kamerateam oder mehrere sind halt die ganze Zeit dabei und begleiten auch so die jungen Spieler, die jetzt gerade erst gedraftet wurden und gucken, wie die sich so einleben. Und dann sieht man halt auch immer wieder, wie die einzelnen Leute dann auch wieder rausgeschmissen werden. Ne? Wie es heißt hier, wir müssen jetzt runtercutten auf 70 Mann. Das heißt, wir müssen jetzt 10, müssen wir sagen, hier, ihr dürft nicht dabei sein. So begleiten die halt die Vorbereitungszeit. Und die hören halt auf in dem Moment, wo das letzte Vorbereitungsspiel Schluss ist und wo der Kader, der endgültige für die Saison feststeht. Da hören die auf. Und die All or Nothing fängt quasi da an. Okay, also kann man sich das eine reinziehen, ja, und dann das andere. Es sind halt nicht die gleichen Mannschaften, aber... Ja gut, okay, wäre vielleicht ganz cool, wenn es dieselben Mannschaften wären, aber ja. Was dann nochmal einen Schritt weiter zurückgeht, ist die nächste Serie, die auch eine Doku-Serie ist, und das Last Chance U. Wir hatten mal ganz kurz bei der Wechselzone, habe ich es mal angesprochen, dass jetzt eine zweite Staffel mal auch raus war. Ich habe die erste gesehen, du hast beide gesehen. Ja. Okay, und da geht es eher um... es war Highschool. Nee, es war College. College? Okay, dann doch College. Sonst wäre es zwei Schritte zu weg. Also es genau, vom College. Es geht um die Mississippi U. Ja, Universe. Also, ja, ich weiß gar nicht, wie sie genau heißt, aber um Mississippi, also in Mississippi spielt eine Mannschaft und das ist ein College. Und zwar nehmen die Spieler auf, die an den großen Highschool irgendwie im Colleges rausgeflogen sind, genau. Weil sie halt, was denn ich... Schwierige Typen sind. Genau. Und die will halt keiner mehr haben, so wirklich. Und diese Mississippi, diese Truppe, die nimmt die halt irgendwie auf und versucht, die wieder zurück an die großen Colleges zu bekommen. Das ist so dieser ganze Hintergrund, dieser wie das so aufgebaut ist. Ganze, ja. Ja, also da ist ja auch noch diese Pädagogin, die dann noch versucht, die so ein bisschen schulisch auf die richtigen Weg zu bringen, beziehungsweise den auch mit Fragen fürs Leben oder so steht. Die sitzen ja in der Serie sau oft bei der und unterhalten sich mit der und so. Und aber ja, also wie der Patrick gerade schon sagte, dieses Format mit diesen schwierigen Spielern ist nämlich das, was es ausmacht. Die Jungs sind so krass drauf, ja. Das muss man einfach sehen. Und der Trainer, der passt da einfach 100%. Das ist so ein, also man könnte meinen, der wäre beim Militär und kam gerade raus und jetzt will er eine College-Mannschaft hier aufbauen und keine Ahnung was. Aber das, was da richtig zur Sache geht, und die sind halt sehr stark. Und die, also zumindest in der ersten Staffel war das halt so, dass sie ziemlich hoch immer gewonnen haben. Und die Mannschaften sind dann halt frustriert, dass sie nicht irgendwann, wie der Kodex, sag ich jetzt mal, das heißt, aufhören, sondern die punkten mal weiter, weil sie einmal schon eine schlechte Erfahrung hatten und es fehlte ihnen, glaube ich, ein Touchdown oder zwei, um in die irgendwelche, sag ich mal, Playoffs oder irgendwelche Finale einzuziehen und deswegen wollen die jetzt immer weiter punkten und das wird halt bei den Gegnern schlecht aufgewehrt und da geht's halt auch gut zur Sache dann, da werden Verletzungen dann versucht zu provozieren oder bei einem Team, das glaube ich Zweiter oder auch ähnlich stark ist, also fahren die hin und da eskaliert die ganze Situation am Ende. Ich weiß, abgebrochen. Genau, da kam doch irgendwie Polizei und keine Ahnung, also da ging es ja richtig zur Sache und das ist halt wie so, Mississippi so ein bisschen in ländlichere Gegend und da ist dann halt so ein Spielabbruch beziehungsweise so eine Eskalation am Ende. Das große Thema im Radio und dann begleitet man den Trainer, wie er dann im seinen supergeilen Van sitzt und dann vom Radio die Fragen beantwortet. Ja. Mit einem Dings. Das ist halt dann schon... Da sieht man halt auch so ein bisschen, dass was das... Also da gibt es einzelne Fernsehsender und Radiosender, die sich nur mit diesem einen Team oder mit dem eigenen College halt beschäftigen. Da sieht man halt nochmal, wie gesagt, College, das ist da eine ganz andere, das ist eine ganz große Nummer. Das ist für die, in der Region ist das halt das Ding schlechthin. Da gibt es, wie gesagt, eigene Radiosender, die sich nur mit dieser einen Mannschaft von dem eigenen College beschäftigen. So hat das jedes College. Und bei der Mannschaft ist es halt einfach so, die Jungs, da sieht man auch, die kommen dahin und die denken, die sind die Größten, ne? Und kriegen aber irgendwie gar nichts auf die Reihe. Die sind wirklich manchmal so weltfremd und sagen, wenn man dann sagen soll, ja, ich werde halt einfach Profi, fertig. Ich werde halt Profi und verdiene Millionen. Wie man da hinkommt, ist egal. Und dann geht's halt auch wieder um die schulische Leistung. Naja, brauche ich ja eigentlich nicht so wirklich, weil ich will ja nur spielen. Und genau, ich brauche die Schule nicht, denn ich werde Profi. Das ja, ist genau. Aus. Aber ob die das schaffen oder nicht, das wissen die. Also für die ist es klar, dass sie es schaffen. Aber ich meine, wie im Fußball oder überall anders, es ist ein Mannschaftssport und es geht nur eine gewisse Anzahl an Spieler dahin. Ja. Ne? Und eine Position, die man begleitet, wie ein Quarterback oder so, da gibt es einen Spieler. Ja. Und wie viele Quarterbacks wollen denn dahin? Ne? Es gibt, wie du schon sagst, sau viele Colleges und die müssen dann halt auch dementsprechend mal einen guten, richtig guten haben, der dann in die NFL kommt und seinen dicken Vertrag bekommt. Das ist halt dann auch immer. Das zeigt halt auch so ein bisschen die Schattenseite vom College, weil man sieht ja, wenn man jetzt irgendwie College verfolgt, da sieht man ja immer die großen Unis und diese riesen Tamtam und dieses Trara. Und da sieht man halt mal, wie es wirklich klein und eher dreckig zugeht und wieso manche wirklich so vor sich hinkrebsen, sage ich mal. Und dann vielleicht am Ende doch feststellen, hey, ich war gut, hab's mir aber da warum auch immer versaut und ich werde jetzt dann doch nur Landwirt. Ja, ja, das ist echt wahr. Also diese ja, Serie Last Chance You, ich habe die jetzt auch gesehen und das ist halt ja auf jeden Fall eine klare Empfehlung, würde ich mal behaupten, weil das ist halt auch mal was, ich sag mal, abseits des Glamours. Ja, auch amerikanische Jugendliche, die jetzt vielleicht auch ein bisschen schwer zu handeln sind, ja, was die für Vorstellungen haben und wie weltfremd man in gewissen Situationen wirklich sein kann. Ja. Da kann man einfach, da sitzt man dabei mit offenem Mund und kann man den Kopf schütteln, weil das einfach gar nicht unsere Mentalität ist. Nee. Ich glaube, das wird keiner so in der Schule wagen, da rumzulaufen. Wir müssen mal langsam ein bisschen Gas geben. Wir sind schon bei 2 Stunden, habe ich gerade gesehen. Das ging jetzt echt gut weg, die Zeit. Eine richtige Serie, die aber auch nur eine Serie ist, keine Dokumentation, ist halt Ballers, oder wie würdest du es aussprechen? Ja, Ballers. Wie auch immer. Das ist mit The Rock, der einen ehemaligen, also er war ein ehemaliger Football-Star. Er hat gespielt bei Miami als Spieler und hat dann da seine Kohle auch verloren. Er hat einen falschen Deal gemacht. Genau, und die Kohle war versackt und jetzt versucht er sich als auch als Manager. Ja, also die sind irgendwie im Finanzen, also die betreuen die, ja, da er Kontakte hat und so in der ersten Staffel ist es ja so, dass er dann da diese Kontakte zu den sein Partner will, dass er die Kontakte nutzt, damit die diese Leute da rankriegen, weil die ja viel Kohle haben und man die ein bisschen betreuen kann. Und im Laufe der Serien, mittlerweile jetzt drei Staffeln, meine ich, sind es, ändert sich einiges. Und zum Beispiel in der 3. Staffel, da kommt ja auch ein Thema auf, ein großes Thema, das wir jetzt auch mal besprochen haben, und zwar geht das ja um einen Umzug eines Vereins. Ja. Ja, die greifen halt, denke ich mal, oft auch interessante Themen gerade auf, und das war halt auch gerade das mit dem Wechsel eines Teams, wohin. Und das fand ich auch sehr interessant, diese Staffel, also die 3. fand ich auch noch immer eigentlich am besten, aber auch dieses exzessive Leben, was Stars betreiben und in diesem Kielwasser schwimmen, dann sieht man auch sehr gut in der Serie. Ja. Und ja, ist, denke ich, auch sehr also real-life getreu. Ja. Denke ich. Also, ich habe diese Serie auch gesehen, so komplett jetzt, glaube ich, auch. Und es ist halt, das spielt, also was ich halt immer gut finde an dieser Serie und immer fand, ist, da spielen halt echt, also da sind halt wirklich echte Spieler auch dabei. Da gibt's in jeder oder fast jeder Folge hast du mal irgendeinen Spieler, der wirklich spielt. Also einmal geht's um den Sue von Miami, der ein Restaurant eröffnet und der spielt dann da irgendwie eine Szene von was weiß ich, fünf Minuten oder du hast am Schluss irgendwo mal, dass der Edelman da rumrennt oder was weiß ich. Das finde ich schon cool gemacht. Und er hat ja selber, also der Rock hat ja dann auch in seinem Büro immer einen Helm stehen von den Miami Hurricanes. Und der hat ja wirklich da gespielt, gar nicht. Ja, doch, der hat wirklich da gespielt. Ja, wusste er war halt ein Footballspieler. Deswegen ist er auch dem Sport in seinen Filmen verbunden. Ja, genau. Also er war auch, glaube ich, kein schlechter Spieler. Nee, der war gut und hat sich schwer verletzt und ist dann ja hier zum Wrestling übergewandelt. Auf jeden Fall trifft das, glaube ich, ziemlich gut, auch wie die dann dastehen, wenn dann irgendwer steht und sagt, ja, meine Mutter hat sich schon immer gewünscht, ein Restaurant, weil findet es halt super. Wie kann ich meiner Mama ein Restaurant kaufen? Mhm. Und dann die Frage, ja, mein Gott, was willst du denn investieren, weil dein Vertrag gibt dann irgendwie nicht so viel her oder läuft demnächst aus. Das ist denn egal. Mach's einfach. Ja. Du wirst dafür bezahlt. Das finde ich schon, auch so dieses Vertragsverhandeln, da geht es halt viel um Verträge. Wie werden die ausgehandelt? Und wo er immer sagt, wichtig ist die Garantiesumme. Der Rest ist völlig egal. Mhm. Wichtig ist, dass die dir sagen, du verdienst in 3 Jahren, was weiß ich, 15 Millionen fest, egal ob du dich verletzt oder nicht. Und das kommt halt bei der Serie sehr gut raus. Ist natürlich auch viel Glamour und alles irgendwie immer super dufte und irgendwie fahren sie alle dicke Autos. Aber ich glaube, das trifft's im Groben schon, wenn du so wirklich dann Spieler hast, die der Meinung sind, Mensch, hier, ich hätte jetzt nochmal gern hier das Boot oder den Wagen und ich kauf's mir einfach mal, weil war halt gerade da. Ja. Ist also schon so jetzt ein bisschen abseits vielleicht, Ja, obwohl so abseits ist es gerade. Also auch eine Empfehlung, würde ich auf jeden Fall gucken. Ja, auf jeden Fall. Also es ist, denke ich mal, jetzt nicht nach realem Leben oder so, in einer wahren Geschichte oder so, aber es ist halt, denke ich mal, sehr getreu, also ja, wie es halt ist. Es trifft, glaube ich, schon so ein bisschen den Punkt, wenn man zum Beispiel guckt, dass vor 2 Jahren war doch das bei den Giants, wo dann der Beckham erstmal nach Miami geflogen ist und auf dem Boot eine wilde Party gefeiert hat und genau sowas kommt da rüber. Wir reden aber nicht von David Beckham, das ist ein anderer Spieler. Ja. auf jeden Fall, welche Folge, also ist jetzt nicht meine Lieblingsfolge, aber eine, die mir sehr gut in Erinnerung war, war, wo dieser Agent, also dieser Agent, dieser Kumpel von den Zweien, in dieses Hinterland, also in die tiefste Provinz geflogen ist, um diesen Spieler an die Angel zu bekommen und was er dafür alles machen musste. Und er irgendwann gesagt hat, weißt du was, fick dich, Junge, leck mich doch am Arsch, ich hau jetzt ab hier. Also, ich hab mich köstlich amüsiert, aber es gab jede Menge andere Folgen. Und ich habe das Leuten empfohlen, die, ich sag mal, einmal im Jahr Football schauen und der fand das auch richtig geil. Also jeder, der findet das richtig cool. Die ist gut gemacht, muss man einfach sagen. Auf jeden Fall. Gut, jetzt muss ich mal einen Hardcut machen hier und zwar geht es jetzt mal um die Saison 2017-2018. Da müssen wir jetzt mal langsam hinkommen. Also jeder, der so ein bisschen jetzt unseren, wie soll ich sagen, diesen Meinungsstarken, mir fällt das richtige Wort nicht ein. Also wir gehen jetzt mal ein bisschen in die Materie und zwar Football. Ich will erstmal anfangen mit den Quarterbacks. Es sind viele Quarterbacks, die schon lange dabei sind. Ja. Wir haben schon ein paar genannt. Jetzt ein Brady, der auch schon, glaube ich, auf die 40 zugeht, wie ein Flacco, auch der Roethlisberger. Es sind Leute, die vielleicht noch 1 oder 2 Saisons spielen und Quarterbacks sind die Spieler, die eigentlich den Spiel ihren Stempel aufdrücken. Das sind so die Stars. Es gibt natürlich auch ein paar Running Backs oder Wide Receiver, die Stars sind, aber Quarterback ist eigentlich der, über den alles läuft. Ja. Und man muss einen guten haben, um, sag ich mal, erfolgreich zu sein. Wie siehst du denn die Zukunft, wenn jetzt die ganzen richtig starken, aber schon älter werdenden Quarterbacks, was beim Quarterback natürlich gut ist, man kann auch im hohen Alter natürlich spielen, aber wenn die so alle wegbrechen in demnächst, wie siehst du dann so ein bisschen die Zukunft dieses Spiels? Meinst du, in der Hinterhand haben die noch genug? Die kommenden, die jetzt schon da sind, werden diese Lücke der Stars, die man jetzt auch nach außen tragen kann, füllen, oder? Ja, also ich denke mal, man sieht es ja in Dallas, die haben einen guten jetzt erwischt mit dem Prescott, die haben den Vance bei Philadelphia. Dann gibt es den Goff, der ja dieses Jahr auch super aufgespielt hat. Also ich glaube schon, dass da so ein paar kommen. Dieser jetzige Draft soll ja auch ein paar gute dabei haben. Und dann hast du halt einfach immer wieder das, was jede Saison ist, dass irgendein Quarterback, den keiner auf dem Schirm hat, auf einmal irgendwie voll abliefert. Ich sag nur Fitzpatrick vor 2 Jahren irgendwie in New York. Auf kein Mensch mit gerechnet. Insofern denke ich mal, klar, es ist, die werden jetzt noch 2, 3 Jahre vielleicht spielen, vielleicht auch nur 1 Jahr, je nachdem. Aber es gibt noch den Cam Newton, der kann auch noch ein paar Jahre. Dann hast du den Andrew Luck, gut, da weiß keiner, was da jetzt noch wird. Dann hast du hier den Stafford bei den Lions. Also du hast schon ein paar, die wirklich noch ein paar Jahre spielen können, die zurzeit recht gut sind und die dann in den Fokus geraten, wenn halt die Großen, wie jetzt der Breeze, der ja dauerhaft gut abliefert, Brady und Roethlisberger, wenn die abtreten. Da gibt es halt, denke ich, schon ein paar, die dann quasi da erneut in den Fokus geraten und dann quasi die Großen sind. Ja, ich denke auch, aber ich sag mal, so ein paar Stars müssen noch kommen, also weil ich denke mal, so in den Schatten eines Bradys zu treten, irgendjemand muss es übernehmen, irgendjemand wird in den Fokus stehen müssen, da bin ich mal gespannt, wer es ist und da werden wir sehen, aber eine Mannschaft, die Quarterbacks verheizt wie der HSV-Trainer, sind die Cleveland Browns und die Cleveland Browns, wie wir schon sagten, es gibt eigentlich, wenn man jedes Jahr Letzter wird, eigentlich gar nicht die Gelegenheit, jedes Jahr Letzter zu werden, weil man einfach die besten Spieler bekommt. Ja. Was genau läuft bei dieser Mannschaft denn falsch, dass die also letztes Jahr gerade so, glaube am letzten Spieltag einen Sieg errungen hat oder am vorletzten und... Vorletzte Saison, diese Saison sind sie ja mit 16. Nee, ich meine, am letzten Spieltag der vorletzten Saison haben sie, glaube ich, noch einen Sieg oder den Spieltag davor, also einen von den letzten Spieltagen haben sie einen Sieg errungen und dieses Jahr sind sie sogar mit gar keinem Sieg am Ende der Saison und das machen die schon seit Jahren so. Also die sind ja seit Jahren ja wirklich, ich glaube, wenn ich zurückgehen müsste, wann sie das letzte Mal 4 Spiele gewonnen haben, da würde ich, glaube ich, irgendwann wahrscheinlich in den 80er landen oder da, wo die noch nicht umgezogen sind. Ohne Scheiß, also was meinst du? Was genau ist denn das Problem da? Ich meine, das System ist ja nicht so, dass man nur schlecht sein kann. Ja, also eigentlich nicht. Eigentlich ist das System genau darauf ausgelegt, dass man irgendwann mal besser wird. Ich weiß nicht, aber dieses Jahr war es ja so, die hatten ja wieder auch ein Quarterback erst in der 3. Runde oder so gezogen, wo alle sagen, oder 4. sogar, sagt, ey, das war mal nicht wieder wie immer diese Euphorie, oh Gott, wir müssen jetzt einen neuen holen. Und dann war der ja gar nicht so schlecht. Aber wenn man halt immer Spieler, 3 Spiele reinbringt und dann spielt er mal das 3. Scheiße und dann sagt man, ey, was ist, dann gehst du halt wieder raus, das hilft halt nicht. Die geben denen halt auch nicht so die Zeit. Und dann machen sie auch, haben sie auch irgendwie das Glück, dass sie immer wieder ins Klo greifen. Menziel, ne, ist das beste Beispiel, kommt an und hat außer Feiern und Drogen nehmen irgendwie nichts im Kopf. Und lassen sich da, glaube ich, auch so ein bisschen mit dem Hype manchmal mitreißen, wenn so der Draft kommt und dann sagen sie alle, hey, der Mann, der ist es, den, also wer den zieht, hat das losgezogen. Und die sagen, ja, ja. Und dann nehmen sie, also irgendwie schaffen die es, ich weiß auch nicht warum, aber die schaffen es immer wieder, wenn sie Spieler haben und die haben ja Potenzial. Guck dir den Garrett an, das sind ja wirklich gute Jungs. Aber wenn ich auch einen Trainer habe, der nicht entlassen wird, obwohl der, ich weiß nicht, was hat der für eine Bilanz, ich will es gar nicht wissen, aber der hat, ich glaube, in den letzten, was haben wir gesagt, 32 Spielen 1 gewonnen. Wenn du dann immer noch sagst, der macht noch ein Jahr, weil er hat ein gutes Konzept, da läuft halt echt einiges falsch. Weil die haben ja gute Spieler, die haben auch junge Spieler. Und ich denke, die haben ja auch, das sind ja auch keine Spieler, die sagen, hey, komm, Cleveland, da haben wir keinen Bock. Weil es geht ja um die Zukunft. Ne? Die spielen da 3 Jahre und wenn die 3 Jahre gut spielen, kommt halt ein anderer Verein und sagt, hey, kommst du zu uns, kriegst du ein bisschen mehr Kohle und bist vielleicht auch mal erfolgreich. Also die haben ja auch einen Anreiz, gut zu spielen. Mhm. Ich glaube, das ist echt so ein Problem, dass da oben, also in der Führungsetage, einfach zu viel falsch gemanagt wird. Ja, ich denke auch, also dass gerade bei den Browns sieht man das. Also es gibt ja zum Beispiel, dass man sein First-Round-Pick oder sein Pick, den man als erstes haben kann. Also wie gesagt, First-Round-Pick wäre jetzt für die Cleveland Browns, die dürfen sich den allerersten Spieler ziehen, ja, weil sie die schlechteste Mannschaft dieser Saison. Und ich sage, die zweitschlechteste Mannschaft waren die New York Giants, ich habe es nochmal geguckt, mit 3 Siegen. Ja? Ja. Und die waren schon schlecht, aber ja, ich sag mal, so ein paar Mal waren sie ja dran, ja, eine Überraschung zu schaffen, aber im Endeffekt, ja, es glaube ich, da mit diesen Deals, ich hole mir den Spieler, dafür kriegst du den ersten Pick und so, beziehungsweise unserem First-Round-Pick oder Second-Round-Pick, was auch immer, dann machen die sich auch viel kaputt, beziehungsweise die haben einfach nicht das Konzept, auf Jahre gesehen eine Mannschaft aufzubauen oder die Ruhe, eine Mannschaft aufzubauen und sagen, ja, das ist jetzt unsere Mannschaft, wir bauen die jetzt auf und die wird in 3 Jahren besser sein. Ja, was eigentlich unverständlich ist, weil die hatten so viele Picks auch dieses Jahr sich ertauscht quasi, wo man sagt, eigentlich, hey, das da kann was bei rumkommen. Und die waren ja letztes Jahr, also jetzt nicht diese Saison, sondern die davor, auch immer wieder knapp dran, wirklich mal was zu gewinnen. Ja. Das war ja einfach so. Und also die sind jetzt nicht unterirdisch schlecht, dass sie einfach jedes Spiel sang- und klanglos untergehen. Nee, die sind immer nah dran, aber irgendwie fehlt dann halt das letzte Stückchen. Und dann denke ich mir manchmal, da musste dann vielleicht einfach mal ein neuer Trainerstab her, der dann auch mal sagt, wir haben jetzt hier einen Quarterback, der spielt vielleicht auch doof, aber ich nehme ihn nicht gleich raus und kriege irgendwie die Panik. Weil damit mache ich so junge Spieler halt kaputt. Ja, aber es ist ja so, ich glaube, wie viele Quarterbacks haben die Saison eingesetzt? 3, glaube ich. Und ja, ich glaube, letztes waren es sogar 4. Ja, also immense Zahlen. Ich weiß noch, dass ich eigentlich gar nicht weiß, wer ihr Starting Quarterback wirklich ist, muss ich ehrlich sagen, weil die einfach auch da vielleicht ein paar falsche Entscheidungen auch treffen. Aber gut, lassen wir jetzt mal die Cleveland Browns sein, denn es gibt noch ein weiteres Thema, das mich diese Saison auch beschäftigt hat, und das waren diese übelst schweren Verletzungen. Ja. Es gab zum Beispiel das ist eher so ein Standardding, sag ich so im Football, und das ist die Verletzung von Aaron Rodgers. Ja. Aber für einen Quarterback sehr schmerzhaft, denke ich mal, sich das Schlüsselbein zu brechen. Genau. Ne? Aber ich bin mir nicht sicher, wie das läuft, aber der hat ja eine wundersame Heilung erlangt und ist noch rechtzeitig zu einem Spiel, zu einem schicksalhaftesten Spiel, zu dem schicksalhaften Spiel für die Saison, für die Green Bay Packers, fit geworden. Oder fit gemacht worden, Das wird's wohl eher so, weil entweder gewinnen sie dieses Spiel oder die sind raus. Genau. Ja, und Überraschung, Überraschung, sie haben es verloren. Und hat er danach nochmal gespielt? Nee, danach. Ja, er wurde nach dem Spiel auf die Verletztenliste gesetzt. Genau. Also es war einfach so, dass er gar nicht fit war. Und da sieht man es. Er hat Schlüsselbein gebrochen gehabt. Da kann man nicht. Wie lange war der? Drei Wochen? Ja, ich weiß nicht, vier Wochen. Da hat er stand auf einmal wieder auf dem Platz. Also kannst du mir nicht erzählen, dass er dann. Und Aaron Rodgers ist einer, der vielleicht noch, sagen wir, vielleicht noch vier, fünf Jahre macht. Ich weiß gar nicht, wie alt er wirklich ist, aber der wird noch busy uns erhalten bleiben. Und das ist ein. Ja, einer der, würde ich mal, Top 5, wenn nicht sogar Top 3 Quarterbacks, die wirklich Spiele entscheiden können mit ihrer puren Anwesenheit. Ja. Ja. Den darfst du keine Chance geben, sag ich mal, auch einen langen Ball zu werfen, weil dann ist der wirklich auch tödlich. Und deswegen, wie wir damals schon gesagt haben mit Cam Newton, die Leute werden fit gemacht. Ja, egal wie. Und ich finde es einfach ein bisschen beängstigend, dass die Leute sich das auch mit sich machen lassen. Ja, ich meine, irgendwo geht es auch um deine Gesundheit und es gibt genügend Beispiele in der realen Welt, dass die Leute danach einfach auch nicht mehr klar im Kopf sind. Ja. Es geht da aber auch um Ruhm, ne? Die stehen im Fokus und ich glaube, das ist halt so diese Mentalität, dass sie sagen, ich hab's geholt und ich habe die Truppe gerettet. Das ist halt, das sind, so sind, glaube ich, da die Spieler und auch so, das ist so drin. Haben wir vorhin schon mehrfach gesagt, dieses Selbstdarstellung. Ich glaube, das ist da auch der Fall. Und natürlich wird dann auch Druck gemacht, denke ich mal. Ich meine, jetzt mal ehrlich, der Backup, das war ja wirklich nix. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie sagen, hier, pass mal, Aaron, zwickzöglich. Wir haben hier noch drei Spritzen, dann wird das schon irgendwie gehen. Aber jetzt, mach doch einfach mal jetzt. Und du bist ja auch ein Kerl und so. Und dass sie dann sagen, ah ja, ja, ich meine, wenn ich 50% bringe, bin ich immer noch besser als mein Stellvertreter hier. Das ist eigentlich schlimm zu sagen, aber denkst du denn, beziehungsweise die Quarterback-Backups sind ja meistens einfach nicht annähernd gut, weil sich kaum, es gibt selten welche, es gibt natürlich welche, die jetzt, sag ich mal, gepickt wurden, also so Rookies sind für die Saison und sich vielleicht dahinsetzen, aber wenn du jetzt, ich sag mal, wie jetzt das Beispiel Tony Romo und Doug Prescott, Doug Prescott neu war, Rookie, letzte Saison und natürlich sich dann hinten anstellt. Tony Romo war der Mann in Dallas und der war halt sehr beliebt. Und dann hast du einen Quarterback, der verletzt ist, und dann hast du so einen Spieler, der dann die Mannschaft auch, sag ich mal, auf die Siegesstraße führt und eine Siegesserie startet und die Mannschaft in die Playoffs. Ja, man. Ja, die wurden sogar Erster in der Division. Ja. Und dann kommt Tony Romo zurück. Was machst du dann? So, keiner von den beiden wird sich zurückziehen und sagen, ich setze mich jetzt auf die Bank, weil das Team geht vor. Jeder beide will spielen und du kannst so ein Quarter, wenn der Prescott sich auf die Bank gesetzt hätte, wäre der letzte, also die Saison danach, beziehungsweise die Saison jetzt hier, wäre wahrscheinlich weg gewesen. Ja. Und so ist genau andersrum gekommen. Tony Romo hat seine Karriere beendet. Genau. Und der wollte sich Blöße wahrscheinlich nicht geben, sich auf die Bank zu setzen. Aber ich finde nicht, dass die Backups alle blöd sind. Siehst du Garoppolo, siehst du jetzt, was der reißt. Und ich denke mal, ich meine, wenn jetzt wie zum Beispiel bei Green Bay, der hat sich in der Saison, am Ende der Saison verletzt. Die ganze Mannschaft trainiert das ganze Jahr über nur mit dem. Das heißt, alles ist auf diese eine Person eigentlich abgestimmt, damit der seine Pässe so spielen kann, wie er es braucht. Und wenn jetzt ein anderer dazwischen kommt, der das vielleicht nicht so braucht, weil der, was weiß ich, der läuft halt einfach weniger, ist nicht so mobil, da muss eigentlich alles umgestellt werden. Und das innerhalb so einer kurzen Zeit auf die Reihe zu kriegen, ist, glaube ich, einfach viel zu kompliziert. Deswegen, man sieht es am Goff, letztes Jahr eine Katastrophe, alle haben gesagt, um Gottes Willen, was habt ihr euch gedacht, den Typen zu holen? Und jetzt hat er einfach mal eine Saison gespielt, hat jetzt eine komplette Vorbereitungszeit gehabt und geht ab wie eine Rakete. Deswegen, also dass die Backups immer alle so schlecht sind, die haben halt einfach nicht die Zeit. Die werden reingeworfen und müssen von jetzt auf gleich ein System spielen, welches sie vielleicht gar nicht so können, weil sie körperlich dazu gar nicht so in der Lage sind. Aber die ganze Mannschaft ist halt auf dieses System gepolt. Aber und warum? Das umzustellen, das funktioniert halt schwierig. Also ich glaube schon, dass sie nicht schlecht sind, aber es ist einfach so, es fokussiert sich auf den ersten Mann alles. Und dann kommt der zweite Mann, wie gesagt, der das warum auch immer nicht ganz so umsetzen kann. Mhm. Und schon funktioniert das System nicht mehr, weil das ist ja alles so abgestimmt. Ich meine, es gibt zum Beispiel, die werfen ja, der Ball ist unterwegs, da ist der Spieler noch gar nicht da. Also der wird einfach geworfen, weil er weiß, er rennt jetzt nach rechts. Und der Ball ist in 3 Sekunden da und ich weiß, der Spieler ist in 3 Sekunden da. Mhm. Aber noch nicht im Moment, wo ich werfe. Mhm. Und wenn da was nicht stimmt, weil der halt nicht so stark werfen kann oder weil der halt nicht 3 Sekunden wirft, sondern 4 Sekunden, da fällt der Ball. Fertig. Mhm. Und schon läuft das System daneben. Das ist ein gutes Beispiel, was du sagst, weil es gibt diese ja, ich sag mal, das hat bestimmt jeder schon mal gesehen, und zwar, wenn die kurz vor der Endzone stehen und der Quarterback den Ball so nach oben wirft und reinlegt, dass eigentlich nur sein Receiver, der dahinter dem Verteidiger steht, den Ball fangen kann, weil der genau an der Stelle runterkommt, wo er soll. Ja. Das ist zumindest eine Theorie, dass es nicht immer alles klappt, aber das sind halt, wie gesagt, die Quarterbacks, die richtig gut sind, wie jetzt ein Tom Brady, der kann das fast zur Perfektion, den Ball genau in diese Lücke zu werfen. Ja, und ich weiß gar nicht, Tom Brady hat irgendwann mal, ich glaube, letzte Saison oder sowas, so und so viele Würfe gehabt, bevor er eine Interception hatte. Ja. Also das ist, ja, ja, das war, ich weiß nicht, wie viel, aber ich weiß auch nicht, aber es war also es war richtig lang, bevor der mal wirklich eine Interception hatte. Ja, diese Saison hatte New England überraschenderweise, aber mit Problemen. Oh, ja. Sie hat starke Probleme gehabt. Die AFC, also die American Football. Ja, Moment. American Football Conference, so, oder? Ja. Genau. Und die NFC, National Football Conference, also die New England haben die gewonnen, ganz knapp vor Pittsburgh. Und auch in der NFC waren sie Philadelphia, Eagles vor Minnesota, aber punktgleich. Und da sind wieder diese regularen, wer wie viel, keine Ahnung. Genau. Ist ja für uns, wie gesagt, nicht wichtig. In der AFC nichts Neues, würde ich sagen. In der NFC ist es jedes Jahr eigentlich eher eine Wundertüte, weil da die Mannschaften ausgeglichener sind als in der NFC. Ich sag mal so, in der AFC. In der AFC ist es New England und Patriots, manchmal auch Baltimore, die sich da mittummeln. Alles andere. Genau. Ja. New England, Pittsburgh und Baltimore, die hin und wieder mal sich an. Und dann dahinter kommt eine größere Lücke und dann, das ist so die letzten Jahre. In der NFC weiß es nie. Also da muss ich sagen, die letzten Jahre waren es, Denver war ja auch noch eine Zeit lang ganz gut mit Peyton Manning. Aber wie gesagt, in der NFC ist es halt eher eine Wundertüte. Dieses Jahr war es Philadelphia, die eine bärenstarke Saison hatten. Ja. Bis zwei Wochen, drei Wochen, war glaube ich drei Wochen. Bevor die Saison aufgehört hat, hat sich nämlich der ihren Quarterback verletzt. Ja. Sie wurden in dem Moment, haben sie gesagt bekommen, sag ich jetzt mal, von den Medien, ihr schafft das vielleicht gerade noch so in die Playoffs, aber dann ist Schluss. Ja, genau. Wer so ein bisschen sich mit Football auskennt. Und es gibt viele Leute, die einmal in der Saison einschalten, die aber mit Football gar nichts zu tun haben. Das ist nämlich zum Super Bowl. Genau. Deswegen weiß man ja, dass jetzt Philadelphia und New England in den Playoffs sind. War es für dich eine Überraschung, dass das die es geschafft haben, starke Mannschaften auszuschalten, die eigentlich, also ich habe mal so ein bisschen über andere Podcasts und so auch verfolgt, dass immer Philadelphia die Außenseitermannschaft war, obwohl, ich weiß gar nicht, ob das jemals vorkam, dass sie dann Außenseiter waren, obwohl sie Erster waren. Obwohl sie Erster gesetzt waren, ja, das also, gab es noch nie, die sind immer Außenseiter jetzt gewesen. Trotz der, dass sie diesen ersten, also das an 1 gesetzt sind, liegt halt am Saisonverlauf. Ja. Und das war halt mit dem Wentz. Und jetzt kommt der Foles, wo jeder sagt, boah, der hat zwar mal gute Spiele gehabt, das ist ja jetzt keine Niete. Aber die letzten Jahre waren dann doch eher durchwachsen. Und die hatten ja auch immer Heimrecht, weil sie halt 1 gesetzt waren. Was wichtig ist in der NFL, muss man dazu sagen, Heimrecht bedeutet, sage ich mal, man hat die Chance auf einen Sieg. Ja, genau, die Playoff-Spiele hat man zu Hause, deswegen will man Erster werden. Man spielt jedes Spiel zu Hause. Ja. Also egal, wer kommt, ob es der Zweite oder Dritte oder Vierte ist, weil der Dritte muss auf jeden Fall zum Zweiten und der Erste, der Vierte zum Ersten und so weiter. Und gerade New England ist ja das Paradebeispiel, warum. Es gibt in Amerika natürlich Stadien, die überdacht sind, da wo kein Wind weht und so. Es gibt New England, Boston, wo eigentlich zu der Zeit einfach dick Schnee liegt. Ja. Und, dann, Winter. Und wenn da die Dallas Cowboys kommen, die wahrscheinlich einmal im Jahr Schnee sehen, wenn sie dahin fahren, dann ist da die Welt ganz anders für die. Ja, also ja, es ist auch die Anreise. Ne? Ja. Ich meine, die wohnen ja dann irgendwo da um die Ecke und du hast jetzt nicht noch den Flug durch die halben Staaten mit Hotel, wo dann ja auch gern mal Feueralarm nachts um 4 losgeht. Das gab es in den letzten Jahren eigentlich auch regelmäßig. Da ist das einfach ein Riesenvorteil. Ne? Und die waren, also bei den Buchmachern, sobald, als der Vance verletzt war, sind die Zahlen nach unten gegangen. Die haben alle gesagt, das wird nichts. Also die können sich, hier anstrengen, wie sie wollen. Das wird nichts werden. Aber was ist deine Meinung, warum sie es auf einmal geschafft haben? Also ich meine, weil die Mannschaft im Gänzen gut ist. Also es liegt jetzt nicht nur am Quarterback, der ist zwar wichtig, keine Frage, aber die Mannschaft ist auf die Breite gesehen einfach gut. Die haben einfach eine richtig gute Abwehr, die haben auch gute Offensivspieler und da läuft's auch. Wenn der Foles natürlich einen Scheißtag hat, okay, dann ist es halt einfach rum. Aber er hatte einfach auch gute Spiele, das muss man halt einfach sagen. Ne? Das ist sicherlich auch so eine Motivationsnummer. Er hört ja auch, ey, du bist jetzt dran, wir packen mal unsere Sachen und buchen schon mal den Urlaub. Dass er vielleicht dann doch nochmal einen mehr raushaut als sonst. Aber im Grunde genommen liegt es einfach daran, weil die einfach in der Breite sehr gut aufgestellt sind. Hm. Ja, dass gerade die Defense von Nane, also von Philadelphia, ist ja sowas Prunkstück. Also ja. Man sieht es ja auch, was war das Spiel gegen Minnesota oder was davor? Weißt du noch, Atlanta war es, glaube ich. Atlanta haben die gespielt. Genau, gegen Atlanta, meine ich, wäre es gewesen, da hat man ja richtig gesehen, der Matt Ryan, der hat da als eine der wirklich gerade beim Werfen überragend ist, da hat er ja keinen Stich gesehen. Ja. Also den haben sie so auseinandergenommen. Auch die Running Backs sind einfach gut. Ja. Das ist einfach so. Und das merkt man. Ja, ich will noch mal kurz die Saison, bevor wir zu den Playoffs wirklich kommen, dir abschließen. Ganz kurz, also was ist denn deine Favorite, deine Lieblingsposition? Weißt du, wenn du sagst, ich will jetzt Footballspieler werden, da will ich spielen. Defensive End, finde ich super. Spielt J.J. Watt. Als ich jetzt hier bei der Footballtruppe war, wie gesagt, ich habe ja da mal so ein bisschen mittrainiert, ein paar Mal, habe ich das auch gespielt. Das ist, glaube ich, das ist cool. Das finde ich gut, ja. Okay, also deine Meinung von früher hat sich da ein bisschen geändert, weil du wolltest mal Kicker werden. Ja, natürlich. Also die unproblematische Position ist selbstverständlich Kicker, ist klar. Ich meine, du gehst am besten noch Panther. Du gehst irgendwie 6-mal pro Spiel drauf, darfst nicht angefasst werden, dir darf nichts passieren und trotzdem kriegst du dickes, also im Verhältnis, sag ich mal, zu unseren Gehältern ein dickes Gehalt. Es wird reichen, um zu leben, sagen wir mal. Ja, ne? Ja. Und das, glaube ich, kannst du auch machen, bis du 40 bist, weil dir kann ja eigentlich, da musst du halt ein bisschen auf die Beine aufpassen, aber dich darf ja keiner anfassen, das ist super. Aber er würde dich wahrscheinlich, wenn du so denkst, eher Panther werden als Kicker, ja, weil der Kicker hat dann ja auch eventuell das spielentscheidende, diese Spiele, wenn du den jetzt nicht reinschießt und wenn du den nicht reinschießt, bist du halt der Depp. Ja. Das ist Panther, halt, dann halt dann. Dann Panther, ja, da kannst du fast kaum falsch machen, selbst wenn der Ball dann in die Endzone fliegt oder so. Ist halt so, gell. Nee, also ich persönlich wäre lieber Cornerback, das ist halt auch in der Defense und das sind die Jungs, die quasi die Receiver davon abhalten, den Ball zu bekommen. Was auch ganz wichtig ist, mal zu erwähnen, wenn ein Ball gespielt wird, dann darf man den Angreifer, sage ich jetzt mal, als Defense-Spieler nicht, als Cornerback, sage ich jetzt mal, oder als Safety, darfst du ihn nicht anfassen, beziehungsweise darfst du nicht stören. Nach 5 Yards. Nee, aber du darfst ihn ja nicht behindern bei der Ballannahme. Ja, wenn er den Ball hat, kannst du den so hart angehen, wie du willst, aber solange er den Ball nicht in der Hand hat, darfst du ihn nicht behindern, das gibt halt eine Strafe. Und das ist halt so, finde ich, so ein bisschen das Coole an dieser Position. Ja, man muss irgendwie versuchen, mit gewissen Tricks an den Ball zu kommen. Und da muss ich nochmal an das Jacksonville gegen New England Spiel. Der letzte Spielzug, da geht natürlich, das kann der Aaron Rodgers ganz Perfektion, die Hail Mary, sage ich jetzt mal. Es war jetzt keine, also Hail Mary ist quasi, wenn man ganz, ganz weit hinten steht und man hat ja nichts zu verlieren, dann wirft man einfach den Ball so weit, wie es geht, in die Endzone und der hat das schon öfters geschafft. Normalerweise weiß das jede Defense und der hat das wirklich schon öfters geschafft, einen Touchdown draus zu machen. Und gerade bei dem Jacksonville-Spiel, da gab es ja die Situation, langer Ball und der wäre meiner Meinung nach, also mindestens mal ein Field Goal, was gereicht hätte gewesen, aber der wäre meiner Meinung nach durch gewesen. Aber dieser Cornerback, der ohne Scheiß, der lag waagrecht in der Luft und hat mit der Hand den Ball irgendwie noch weggefischt. Ja. Also da habe ich gedacht, weg mich mal. Wie so ein Handballtorwart. Ja, also wirklich so im Zurückspringen hat er den Ball da so weggeschlagen. Ja, also das ist, und der war der Held. Das finde ich halt auch ganz cool. Du sagtest J.J. Watt, da hatten wir leider jetzt nicht drüber gesprochen bei den Verletzungen, weil der war ziemlich früh draußen, was auch, denke ich mal, die Position am Ende der Saison dieser Mannschaft erklärt. Da ist es vielleicht nicht unbedingt der Quarterback, der Star ist, den ich übrigens auch gar nicht leiden kann. Wo bist du jetzt bei? Der Houston. Die haben nur jetzt einen guten. Den, wer ist er? Hilfe nochmal. Der Quarterback von Houston. Ja. Wie heißt denn nochmal? Ich weiß jetzt nicht, worauf du hinaus willst. Die haben nur einen neuen. Nee, wen hatten die jetzt in dieser Saison gehabt? Der war doch von Denver, der Backup. Nein, der spielt doch, der ist doch, was? Der ist doch schon wieder in Denver. Was? Ja, du, Brock Osweiler. Der hat dieses Jahr nicht gespielt, der ist gar nicht mehr in der. Brock Osweiler okay. ist von Denver nach Houston gegangen. War letzte Saison da. 70 Millionen Deal gekriegt. Ja, ist eine Mannschaft, die ich nicht verfolge. So. Ist dann von da aus zu den Browns gegangen. Ja. Und dann haben die den wieder zurückgegeben. Okay. Der spielt jetzt wieder in Denver. Okay. Und bezahlen tut aber immer noch... Houston oder was? Nee, ich glaube, der kriegt immer noch ein großes Gehalt von den Browns, weil die haben das mit Gehalt übernommen, den Vertrag. Ja, ist auch kein Wunder, dass die wieder irgendeinen Scheiß im Und Board die haben den Watson doch gedraftet okay. dieses Jahr und die waren richtig gut, weil aber der richtig gut gespielt hat, bis er sich verletzt hat auch. Ach so. Ja. Das ist da gut. Ich muss ehrlich sagen, das ist so eine Mannschaft, die folge ich fast gar nicht. Also da gucke ich mir immer Highlights an oder sowas. Ich bin eher auf der NFC-Seite. Und Houston, ich habe nur gesehen, dass sie, glaube ich, 4 Spiele gewonnen haben diese Saison. Ja, die haben aber da muss man sagen, gewonnen, die aber gut. Ich habe nur mitbekommen, dass sie aber auch riesen Verletzungspech hatten. Die haben, glaube ich, die halbe Defense irgendwie. Ja, Brian Cushing war verletzt. Das, und dann war... Der Watt ist irgendwie, ich glaube, seit Anfang der Saison der war sogar raus gewesen. Oder so nur da. Dann war komplett raus für die Saison und das ist halt, gerade bei den Verletzungen, wo mal kurz zurückkommen, es waren sehr viele Verletzungen diese Saison und es waren auch ganz schlimme Verletzungen dabei, wie das, wo der wirklich, also ich konnte es mir nur einmal angucken, wo der sich das Knie verdreht hat, aber wirklich um fast 90 Grad. Also, der irgendwie war das der Chicago-Spieler? In Chicago, das war der, wo sie das Bein dachten, also wo sie das Bein irgendwie retten mussten, quasi, weil die Blutversorgung nicht mehr gewährleistet war. Ja, genau, der mit der Blutversorgung, genau. Das war, ich glaube, Tight End in Chicago war das oder so. Also der hatte aber das, gerade dieses Sportart. Mhm. Aber ich fand dieses Jahr irgendwie gerade in Verletzungen irgendwie extrem viel. Ja. Obwohl gerade durch diese Gehirnstörungen, ich habe irgendwie das Gefühl, diesmal gehen sie an andere Stellen und wollen sich anders verletzen und so. Na gut. Lass mal jetzt die Verletzungen dahingestellt sein. Deine Meinung zu dieser Saison. Wie fandst du denn diese Saison? Was war so dein Highlight? Ein bisschen, kannst du dich dann an sowas erinnern, wo du sagst, ey, das, also wenn ich mich 10 Jahre zurück erinnere, das für diese Saison. War irgendwas dabei oder war es einfach nur eine? Na ja, gut, Highlight war ja eigentlich für mich so persönlich dann eher so die Nummer mit London. Ne? Ja, stimmt. Das war so, das Highlight. Und sonst gab es schon einige Überraschungen, fand ich. Also, dass Dallas so abschmiert, damit hätte ich nicht gerechnet. Obwohl klar war, dass er gesperrt wird, der Elliot. Das da kommen wir ganz kurz nochmal. Ich habe bei anderen Podcasts mal gehört, was wäre denn cleverer gewesen? Willst du den nicht die ersten 6 Spiele und dann kommt er zurück und dann gewinnt? Aber wir müssen mal sagen, der Ezekiel Elliott ist der Running Back der Dallas Cowboys und der ist ein verdammt guter Running Back. Die Running Backs sind klein, dafür auch Schränke und die brettern da durch die Defense und so, also die versuchen da wirklich durchzubrettern mit gewissen Geschwindigkeiten, da muss man, also ich würde sagen, wer Running Back werden will, muss dann schon erstmal einen gewissen Arsch in der Hose haben und auch ein bisschen ein Hau weg haben, weil da definitiv reinzulaufen in die Leute, die einen Kopf größer sind und genauso schwer oder noch schwerer, da muss man wirklich, also normal sind die nicht. Nee. Also da durchzulaufen, da hätte ich so, nee, das würde ich niemals machen. Ich fand halt überraschend, es war klar, er wird gesperrt. Es war sonnenklar, es passiert irgendwann. Und es war eigentlich auch schon sehr früh bekannt, wir reden hier nicht nur von einem Spiel oder zwei, sondern die Liga hat gesagt, hier, da rechnen wir mit 4 bis 6. Weiß ich. Das war ziemlich früh klar. Und als dann die Sperre kam, ich meine, die wussten, 4 Spiele rechnen wir mit 4. Und die wussten auch, man kann nochmal Einspruch erheben und vielleicht sogar 2-mal, ja. Also du hast dann also ein bisschen Vorbereitungszeit. Also wenn das Urteil gesprochen ist, weißt du, in, sagen wir mal, 1-2 Wochen ist es dann wirklich Fakt, wenn man nochmal ein bisschen Einspruch eingeht. Und als dann das durch war, hatte man den Eindruck, ey, was macht man jetzt? Der ist ja nicht mehr da. Das fand ich ziemlich überraschend, hätte ich auch nicht mit gerechnet. Ich hätte auch nicht gedacht, dass die Giants irgendwie wieder, die Defense, ey, die sind eigentlich so super Leute und Das war ja nix, das war ja gar nix. Da war ich schon ein bisschen irgendwie überrascht. Und dann andererseits positiv überrascht war halt L.A., ne, dass die so abliefern, hätte irgendwie, glaube ich, keiner gedacht. Ich dachte, du sagst es Buffalo, aber... Ja, gut, Buffalo auch gut. Die haben es jetzt natürlich geschafft, seit 99 das erste Mal wieder Playoffs. Okay, ja, schon. Aber auch New York, die Jets, da hat jeder gesagt, ey, die machen Ausverkauf, die spielen auf dem ersten Pick hin quasi die Saison, dass das gar nichts wird und holen sich dann, und nein, die haben da richtig gute Spiele abgeliefert. Jacksonville, können wir gleich ja, mal wobei, da muss ich sagen, Jacksonville war schon immer, also die letzten Jahre haben sie alle gesagt, die kommen. Die haben alle gesagt, das wird das Jahr. Seit 3 Jahren hört man aber das. Und jetzt war es halt so weit und ist eigentlich nur daran gescheitert, glaube ich, auch, dass der Bortles einfach, dass das ein bisschen limitierter Spieler dann doch ist. Weil die haben den Evans, die haben gute Running Backs, die haben eine Mörder-Defense. Also da würde richtig was gehen, wenn du mal einen Quarterback dabei hast, der ein bisschen ruhiger vielleicht ist, ein bisschen mehr zeitlich sich lässt für alles und das ein bisschen besser managen kann, wie zum Beispiel hier der Smith von Kansas City, ne? Das wäre so einer. Ja, zum Beispiel Kansas City war für mich persönlich eher ein, nicht Highlight, das Gegenteil von Highlight. Also es war wirklich erschreckend eigentlich, wie die gespielt haben, weil sie einfach die New England Patriots am ersten Spieltag einfach mal platt gemacht haben. Ja, ja. Also da habe ich gedacht, boah, also entweder hat New England richtig Probleme oder das wird eine der stärksten Mannschaften. Ja. Und dann haben die so eine unkonstante Saison gespielt, dass man sagen muss, also das das wird einfach nichts werden. Ja. Obwohl Kansas City auch so eine Mannschaft ist, die, glaube ich, jahrelang unten rumgetümpelt. In den 90ern haben die ja gar nichts gerissen. Ja. Da waren die froh, wenn die mal einen Sieg hatten. Und jetzt mittlerweile, ich glaube, nach letzter Saison dieses Jahr für viele zum Super Bowl-Kandidaten gezählt haben. Also. Aber das ist ähnlich wie mit Arizona. Also ich meine, letztes Jahr hat Kansas City gut gespielt. Allerdings war das auch ganz viel Defense und ganz viel so, dass sie Bälle abgefangen haben und zurückgetragen haben. Das funktioniert aber auch nicht auf Dauer irgendwie. Ne? Du fängst nicht immer in der letzten Spielminute einen Ball ab und rennst dann nochmal schnell zurück und machst Punkte. Und ähnlich war es ja irgendwie im Arizona, da haben sie alle gesagt, oh ja, super gut, aber da sind halt dann doch irgendwie viele Spieler, die einfach schon alt sind. Und die Geschwindigkeit ist irgendwann einfach weg. Es sind auch nicht alles, die heißen nicht alle Julio Jones, der das vielleicht doch noch packt. Mhm. Und dann ist halt irgendwann einfach mal die Luft raus. Und wenn das bei mehreren Spielern der Fall ist, dann kippt halt so ein Konzept schnell mal und es läuft halt nicht. Ja, jetzt mal auf die Playoffs, wollen wir jetzt nicht mal aufs Ganze eingehen. Da lassen wir mal so die letzten, ja, New Orleans gegen Minnesota haben wir ja schon zu Beginn gesprochen. Dieses Spiel zwischen Jacksonville und New England war das Conference-Finale. Durch die Conference-Finale AFC und NFC wird ja der Super Bowl-Teilnehmer. Genau. Und es ist ja ein Titel, der AFC-Champion zu werden. Ja? Ja. Und Jacksonville war, also, wie gesagt, ich habe das Spiel vielleicht ein bisschen blauäugig gesehen, aber ich fand, die waren 3 Quarter einfach überragend und besser. Und da denkst du dir, okay, aber weit genug sind sie jetzt auch nicht. Und ich habe so das Gefühl gehabt, am Ende des 3. Quarters, dass die irgendwie den Glauben, beziehungsweise sie wurden vielleicht nervös, weil ich kann mich nämlich noch erinnern, es gab ein Fumble, der Running Back hat den Ball verloren und Jacksonville hat den Ball aufgenommen und jetzt habe ich gedacht, oh, das wird gut. Ich muss ja sagen, ich bin ja dann eher so die Anti-Fraktion, weil ich kenne schon. Also eine Mannschaft wie Jacksonville, von der ich persönlich jetzt nicht wirklich viel erwartet habe, weil ich muss auch dazu sagen, ich beschäftige mich nicht mit jedem Mannschaft. Ich kann ja nicht sagen, wie stark jede Mannschaft ist. Ich weiß zum Beispiel, dass Chicago eine Mannschaft ist, die eher untenrum spielt, genauso wie Cleveland. Und aber Jacksonville ist für mich einfach eine Mittelfeldmannschaft. Ja. Und die jetzt in Conference-Finale zu sehen, ist eher eine Überraschung für mich. Und da denke ich mir, diese Situation mit dem Fumble und dann nach 3 versuchten Downs ein Punt zu riskieren und was sie da gerobbt hat, denke ich mir, ihr habt in einer Minute einen Fumble gemacht und in einer Minute habt ihr den Ball ihm wieder zurückgegeben und das ist fucking Tom Brady. Ihr habt verloren. Ja. Ja. In dieser Situation habe ich gesagt, jetzt habt ihr verloren. Ja. Und genau so kam es. Der ist, glaube ich, in dem Drive danach ist er übers Spielfeld gelaufen und hat den einfach nur einen Touchdown eingeschenkt und dann war es eigentlich schon, nachdem die Führung verloren haben, war es eigentlich gelaufen. Ja. Die haben natürlich noch alles versucht und da denke ich mir auch, die Unerfahrenheit dieser Mannschaft hat am Ende vielleicht auch des Trainerstabs. Ich wollte gerade sagen, da liegt, glaube ich, auch viel am Trainer. Also es ist einfach so, dass New England ist ja schon dafür bekannt, ob man sie mag oder nicht, ist eine andere Sache, aber man muss einfach zugestehen, die haben genauso viel Kohle wie den Rest hier auch und die schaffen es einfach über den Trainerstab auch Spiele zu drehen. Das sind einfach, deswegen kriegen ja jetzt auch offensiv und defensiv Koordinator kriegen ja auch Headcoach-Posten jetzt nächstes Jahr. Also es sind einfach Top-Leute. Und die schaffen es, das haben sie auch im Fernsehen immer wieder gesagt, eine Halbzeit schaffen die es, eine Defense komplett umzustellen auf das gegnerische System, wenn es zum Beispiel in der ersten Halbzeit nicht geklappt hat. Und genau das ist passiert. Die haben das geschafft. Und ich glaube, Jacksonville dachte, hey, wir haben jetzt hier irgendwie 2 Touchdown und irgendwie noch ein Pünktchen irgendwie drüber, ja. Das reicht schon. Ja, dann hauen wir den alten Mann Brady noch 1 Mal um, dann tut's ihm weh und dann läuft schon. Und einmal haben sie den richtig erwischt. Ja, haben sie ja dann auch. Und ich glaube, das war dann etwas, wo dann quasi die gegnerische Seite, also sprich Jacksonville einfach vom Coaching her nicht so, nicht aggressiv genug war und da kriegst du auf die Mütze. Aber das passiert ja in jedem NFL-Spiel, glaube ich. Wenn du da nicht aggressiv bist bis zum Schluss, dann kann es passieren, dass du verlierst. Und wenn du dann meinst, hier, ich bin jetzt aber, ich habe ja hier Vorsprung und jetzt kicken wir mal, punten wir mal ein bisschen und dann, das funktioniert nicht. Du kannst dich nicht dauerhaft darauf verlassen, dass du immer ausgleichst, wenn der Gegner mal einen Punkt erzielt. Das funktioniert so in der NFL einfach nicht. Gar nicht gegen New England. Also. Genau, und wenn du dann noch so einen Trainerstab hast, wie der New England hat, dann musst du sowieso immer dranbleiben. Und so haben sie es ja am Anfang ja geschafft. Und ich glaube, das war dann so ein bisschen das Ende vom Lied. Und du hast natürlich den Bortles, wo dann vielleicht auch, da haben sie alle gesagt, ey, mit dem wird's nichts. Das spielt dann vielleicht auch nochmal ein bisschen mit rein. So die mentale Geschichte dann, hey, wir haben ja doch bloß den Blake. Weißt du, so. Das ist halt, ja. Yeah. Und deshalb, das hat New England ja letztes Jahr auch wieder im Super Bowl gezeigt, was die da aufholen können gegen Atlanta. Und die sind nicht schlecht. Und die haben es auch gegen Seattle. Was war das? Das war ein abgefangener Pass am Schluss, anstatt eine das hat das Ding entschieden. Und das ist einfach so, dieses aggressive Spiel bis zum bitteren Ende. Aber gerade wenn du jetzt das letzte Super Bowl ansprichst mit Atlanta, also da kannst du sagen, was du willst, aber New England, das ist der ihr Spiel. Die sehen einfach schlecht aus. Ja. Die ganze, aber wenn die einen spielt und die lassen die nicht weit davon, die machen halt ihre Punkte hin und wieder mal, ja. Die lassen die einfach nicht weit genug davon kommen. Das ist mit einem Spielzug quasi das ganze Spiel nochmal. Und ich weiß jetzt aber auch nicht mehr genau, wie es war, aber ich weiß noch, dass es ein komplett bescheuerter Spielzug war, wo ich dachte, was macht denn Atlanta Defense da, dass die denn da noch reinkommen? Aber das ist, ich finde Super Bowl für sowas immer prädestiniert. Da erinnere ich mich an den Super Bowl gegen die Giants, wo der Typ den Ball mit dem Helm, also mit der Hand, also der kriegt den Ball an den Helm und hält ihn da mit der Hand fest und fällt so auf den Boden und dementsprechend Leute, also da, das sind immer Wahnsinnsdinge. Und aber das ist halt was wirklich New England, die bleiben dran, die lassen sich auch nicht verunsichern. Das ist, glaube ich, auch so ein Ding, dass dieser Belichick, die sind ja seit Jahren da und die sagen halt, ja, wir liegen zurück, macht nichts, wir spielen das System einfach mal weiter. Die werden müde, die machen Fehler und das scheint ja oftmals zu klappen. Bei meinem Podcast habe ich nämlich auch gehört zu dem Spiel, dass die sich, sag ich mal, die Halbzeit, wo sie auch ein bisschen schlecht waren, wo sie wirklich auch von der Defense oft genug gestoppt wurden, gesagt haben, wir gucken uns das mal an, was sie machen. Ja. Machen sie was anderes als gegen Pittsburgh, haben sie nicht. Also wissen wir ganz genau, wie wir darauf reagieren müssen. Und das heißt, ich finde, ab der Mitte des dritten Quarters hast du schon angefangen zu merken, dass einfach Jacksonville wackelt. Warum auch immer. Gehen wir mal kurz rüber zu dem anderen Spiel, und zwar Philadelphia gegen Minnesota. Ich habe es leider nicht sehen können, weil es einfach zu spät war. Und momentan auch die Zeit fehlt mir überhaupt, die Highlights anzugucken. Aber ich habe schon gehört, das Spiel war nicht so gut, Minnesota sehr gut gestartet ist mit einem Touchdown. Genau. Und danach gar nichts mehr. Und danach ging nichts mehr. Also was ist das? Das ist eine Mannschaft, also Minnesota, muss man vorstellen, die haben eine überragende Saison gespielt. Die haben eine sehr starke Mannschaft, auch breit aufgestellt. Aber ich frage mich, wie man dann so abkacken kann, wenn man so einen guten Start in einem Spiel bekommt und dann, aber wirklich geil, das war der einzige Touchdown, der einzige Punkt, den sie noch gemacht haben. Also mehr haben sie ja nicht mehr auf die Beine bekommen und da denke ich mir doch, also muss ein bisschen mehr gehen. Wenn es um den Super Bowl geht, da der auch noch zu Hause und zu Hause stattfindet, das ist genau, ja auch nochmal so ein absolutes Highlight. Es gab Highlight. Noch keine Mannschaft, die in den Super Bowl, also quasi das Heimrecht, nicht Heimrecht an sich, aber in dem eigenen Stadion dann spielen durfte. Weil, man muss dazu sagen, der Super Bowl findet jedes Jahr, ist schon fest. Nächstes Jahr ist auch schon fest, ich weiß gar nicht, wo es ist. Aber dieses Jahr ist in Minnesota und Minnesota war so dicht dran, wie noch, glaube ich, kaum eine Mannschaft da einzuziehen. Und ich glaube, das hat noch keine geschafft. Und das verstehe ich einfach nicht, wie man sich dann von einer Mannschaft, die ja bei den Buchmachern, vielleicht war es auch dieses Unterschätzte, sich dann noch den Schneid abkaufen lassen kann. Ne? Und ich meine, ein Spieler oder ein Ersatz-Quarterback nicht so unter Druck zu setzen, der hat ja seine Fähigkeiten, das sprechen hier nicht ab, aber ihn so unter Druck zu setzen, dass er seine Bälle nicht präzise genug anbringt, Kann ich leider nicht verstehen und deswegen finde ich sehr traurig für Minnesota, muss ich sagen. Ja, finde ich auch. Also die sind ja wirklich super, also die sind wirklich ja auch breit aufgestellt und die haben ja eigentlich die Möglichkeit, also wirklich viele, viele auch zu schlagen. Die haben die einfach, weil die so breit aufgestellt sind. Und ich kann mir jetzt irgendwie auch nur erklären, dass die dachten, ey, das ist der Nick Foles, das wird halt nichts, ne? Und wir haben eine super Defensive und unseren Kiskinim, das ist ja auch nur ein Nachrücker quasi, ne? Der ist ja auch kein gesetzter Spieler, der war dritter Mann eigentlich nur. Der spielt überragend. Und ich glaube, das war dann auch so eine Kopfnummer, dass die einfach dachten, das wird schon. Und dann sind die wie gegen eine Wand gerannt. Das war schon bitter eigentlich, so zu sehen. Ja, ja, die Philadelphia, ich würde es jetzt nicht so dahinstellen wollen, ist nur, dass sie ständig unterschätzt wurden und einfach eine gute Mannschaft haben, also Philadelphia jetzt, weil davor die Spiele mussten sie ja auch gewinnen. Und ja, aber ich glaub, hast du das Dallas-Spiel gesehen? Was war das, 6-3 oder wie? Also da dachte ich... Ging es nicht irgendwie 3-0 aus oder so? Oder 6-0, irgendwie sowas? Also ich glaube... Also ein ganz oder 9-3, also so ein ganz merkwürdiges Spiel. Also ich schau ja gerne Spiele mit viel Schnee und richtig viel Regen. Das sind also die geilsten, dreckigsten Spiele, so wo es richtig, also da gibt es auch eigentlich kaum Taktiken, wo man darauf reagieren kann. Das ist einfach ein Spiel. Also gerade Boston ist ja so eine Mannschaft, wo sehr viel geschneit wird. Und wenn da die dicksten Flocken runterkommen, da kann ja alles passieren. Ja. Und gerade dann noch dieser Matsch und Regen und keine Ahnung was, dann, also das sind echt, aber da passieren meistens nicht viele Punkte. Das ist halt einfach nur diese Gaudi quasi. Aber so ein Spiel, ich habe mir das nicht angeguckt, ich habe nur gehört, es soll ein ganz schlechtes Spiel gewesen sein. Und da habe ich gesagt, nee, das... Ja, und das war es so, wo sie alle sagten, nee, komm, das ist halt, das sind sie jetzt ohne Wenns. Ja. Ja, aber da haben sie auch vielleicht natürlich, ich glaube, das letzte Spiel der Saison und da haben sie auch... Ja, klar, mag sein. Muss man auch bedenken, die Spieler werden geschont und so. Deswegen, also letzten Spieltag der Liga würde ich niemals tippen. Außer es gegen meine Mannschaft für etwas. Das und das war auch das, was mich ein bisschen überrascht hat. Carolina gegen Atlanta. Also was Carolina da, also sehr, sehr, ich habe das Spiel noch live gesehen und ich war sehr enttäuscht, muss ich sagen, gerade von Carolina, für die es um alles ging, aber irgendwie um die Playoffs einzugehen, ging es für die. Entweder die oder Atlanta. Und Atlanta hat den einfach den Schneider abgekauft. Und da denke ich mir, also da müsst ihr einfach mehr versuchen. Also das ist halt meine Meinung dazu. Und es ist Atlanta geworden, die dann gegen Philadelphia verloren haben, die wohlgemerkt die auch nur unterschätzt haben. Vielleicht war es bei denen halt auch so. Gut, lassen wir mal jetzt die Vergangenheit vergangen sein. Es geht jetzt mal ein bisschen um die Zukunft und zwar um den Super Bowl selber. Wie ich schon sagte, wenn du Leuten über Football sprichst, ist es, viele sagen einfach, sie gucken den Super Bowl. Ja. Der Super Bowl wird ja auch weltweit übertragen. Genau. Und ich glaube, das ist so der... Selbst wenn die Leute mit den Spielern und so gar nichts anfangen können, das gucken sie sich halt oft an oder die Highlights davon, was weiß ich, oder bleiben halt auf und so. Und ich persönlich verstehe nicht, wie das so sein kann, dass sie wirklich, sag ich mal, nur das Finale gucken. Ich könnte jetzt zum Beispiel nicht nur das Champions League-Finale gucken, das wäre mir einfach... Wenn ich mit Fußball nichts zu tun habe und gucke mir dann das Champions League-Finale an, das wäre irgendwie... Was gibt mir denn das, weißt du? Das ist wie bei der Fußball-WM. Das ist genau das Gleiche. Die gucken das ganze Jahr über nichts an Fußball, aber wenn WM ist, dann fahren wir zum Public Viewing. Ja. Und ich glaube, das ist beim Super Bowl ähnlich, weil da wird ja mittlerweile in Deutschland das auch groß aufgezogen mit Vorbericht und am besten wird ja noch vorher gezeigt, was man am besten dazu isst an Rezepte irgendwie und so. Amerikanischer Abend und ich glaube, genau darauf läuft es hinaus und dann sagen sie, hey, ja, komm, dann machen wir mit, so ein bisschen Party und haben zwar keine Ahnung davon und gucken wir mal so ein bisschen. Ich glaube, das ist so dieses Party-Ding irgendwie, was da so ein bisschen dahinter steht. Wie gesagt, wie beim Fußball. Wir wissen noch nicht mal, wer gegen wen spielt, aber Public Viewing machen wir, da gucken wir einfach mal, Deutschland spielt, ja, super. Bier dabei. Ja, genau. Und dann irgendwie, ja, die gegnerische Mannschaft, können sie dir nicht mal zwei Spiele davon aufzählen. So. Ja, weil die können ja gar nicht mit dem Spiel anfangen. Also das ist ja wieder so ein taktisches Spiel, wo du sagst, keine Ahnung, warum die da jetzt so stehen oder keine Ahnung. Ja, aber das wissen die ja nicht, weil die gucken das nur wegen der Party und dann stellen sie fest, oh, Touchdown, das wissen sie halt. Also, ja, genau. Und dann sehen sie auf einmal, oh, ist ja so viel Werbung oder so. Ne? Naja, klar, gehört halt dazu. Ja, gut. Lassen wir das mal. Ich meine, jeder kann ja gucken, wie er will, aber ich muss sagen, das Spiel hat einfach mehr zu bieten, gerade als den Super Bowl. Ja? Also, was unter der Saison so alles von sich geht, das ist halt auch manchmal schon geiler als Super Bowl. Ja? Also, ich meine, Super Bowl ist das Highlight, aber Super Bowl ist halt da, wo es um alles geht und eher alle nervös sind und eher zurückhaltend als jetzt, sag ich mal, ich sag mal, im College, um auf das Beispiel zu gehen, da werden die krassesten Spielzüge gemacht, weil die einfach ja, das riskieren könnten. Ja? Also im College, da hast du Trickspielzüge, Omas und keine Ahnung was. Und im Football wird das eher nicht gemacht, da sie ja, sag ich mal, den Ball verlieren könnten, was ganz schlimm ist, und dadurch verlieren sie das Spiel. Es wird auch oft, sag ich mal, eine Minute vor Schluss abgekniet, ja, zur Halbzeit, also dass die Uhr runterläuft, anstatt einen Spielzug zu machen, da sie ja Interception werfen könnten, Ball verlieren könnten, ja, und dadurch nochmal. Genau, und da sind wir wieder bei Jacksonville, die haben das nämlich auch so gemacht. Ja, genau. Wo auch dann so gesagt wurde, naja, hat man da nicht auch den Quarterback signalisiert, Jung, halt den Ball einfach fest, knie dich hin, mach keinen Scheiß. Die Defense wird das richten. Genau. Ja, und deswegen, also Super Bowl ist oftmals auch ein bisschen unspektakulärer, ja, als die Saison an sich. Ja. Und ich sage, wenn die Leute sich das nur angucken, dann hat man auch vielleicht ein verfälschtes Bild davon. Ja, ja. Um auf den Super Bowl jetzt mal nochmal in einzeln zu kommen, schaust du ihn dieses Jahr, ja, und wo? Ja, das weiß ich noch nicht. Also es kann sein, dass ich ihn allein sehe, weil meine Frau am nächsten Tag arbeiten muss und das geht dann doch ein bisschen länger und dann morgens Kinder, Schule und die anderen noch zu Hause. Weiß ich nicht, ob ich wirklich könnte mit anderen Leuten gucken, aber wenn das dann wieder, ich weiß gar nicht, wann die Anstoß, also wann dieses, glaub, Jahr das losgeht, uhrzeitmäßig. Mitternacht, so rum geht's noch mal los. Ja, und wenn ich dann überlege, dass ich dann erst um 5 heim, also wenn ich dann heimfahren muss noch, bevor ich dann wirklich zu Hause bin, bevor dann der Wecker klingelt, weil der Schulbus kommt, ja, kann sein, dass ich das wirklich dann zu Hause gucke und dann brauche ich einfach nur umfallen und kann halt gleich schlafen. Das bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie ich das mache. Ja, ich persönlich bin noch am Schwanken, ob ich den mir anschauen soll. Wäre es vielleicht eine andere Mannschaft, würde es mich mehr interessieren. Aber vielleicht wird er zum 6. Mal und so, auch als Highlight, ne, 6. Mal Titel. Ja, für mich persönlich bedeutet das nicht, ob Brady seinen 6. Titel bekommt oder nicht. Das ist mir eigentlich relativ egal. Ich erkenne seine spielerische Klasse auf jeden Fall an, aber er gibt mir auch jetzt nichts. Weißt du, wer im TED 2 mitspielt, der... gut. Nein, du Spaß. Der, wie gesagt, also der Tom Brady, ich erkenne das an und eventuell mit dem 6. Sieg von ihm und Belichick wird auch da sein Kapitel könnte ja enden, wird er auch, ja, spekuliert, wenn er gewinnt, dass er dann aufhört, mehr kann er ja dann auch nicht mehr erreichen. Ja gut, er könnte so einen 7. holen, aber, ja, aber ob er das dann wieder auch schafft oder ob er sich das überhaupt noch zutrauen will in dem Alter, ich meine, soll mit seinem seine Giselle, soll er sich da ein schönes Leben in was, wo kommt die her, Brasilien? Oder? Ja, klar, will er sieht, dass sie das aufhört. Aber gut, noch zum Abschluss mal, damit wir langsam mal zum Ende kommen. NFL guckst, hörst du ja auch im Podcast. Das ist hier nicht unbedingt das unser Kerngeschäft bei der Wechselzone. Wir haben jetzt dieses Format ja jetzt gegründet. Ich werde, wie ich ja schon am Anfang gesagt hatte, auch über andere Sachen reden. Ja. Und was könntest du den Leuten für Podcasts empfehlen, die über NFL sprechen, die jetzt, sag ich mal, nicht unbedingt ja, irgendwelche Geheimtipps, wo du sagst, das ist auf jeden Fall ein bisschen witziger gemacht, das ist so, weißt du, oder das ist faktisch sehr gut und verständlich gemacht. Was könntest du den Leuten empfehlen? Was weißt du, was es so gibt? Also ich glaube so, wenn man jetzt, also ich finde diese Footballerei gut. Das ist ja auch der, unter anderem der Summe teilweise mit dabei, der auch den, kommentiert. Das sind halt einfach Jungs, die auch teilweise ein bisschen mehr drin hängen, die auch Kontakte haben in die USA. Und da ist das schon eine empfehlenswerte Geschichte. Die machen es auch ein bisschen witzig, die ziehen auch so die Zuschauer mit rein, also was weiß ich, mit irgendwelchen Gewinnspielen. Die sind halt mittlerweile ziemlich groß geworden, muss man sagen. Ja. Also ist insofern kein Geheimtipp, würde ich mal behaupten. Also man wird sie schon eher finden, wenn man jetzt mal, ja, in den Charts guckt. Ja, definitiv. Dann, was ich immer gut fand, ist, bei Sportradio 360 gibt es die Sofa-Quarterbacks. Das sind halt Kommentatoren, die das da machen, aber auch sehr gut. Und da gab es während der College-Zeit immer Donnerstag ein Daily zum College, wo es nur darum geht, was auch so interessant ist. Da muss ich aber nochmal eingrätschen, weil das höre ich auch. Ja. Ich finde die sehr gut, aber man muss... vielleicht ein bisschen bei der Technik ein bisschen Abstriche machen. Ja. Also ich kenne das aus anderen Podcasts, dass sich über Tonqualität beschwert wird, wo ich dann denke, Jungs, das ist ein 1A-Podcast, da gibt es vielleicht mal so, die Leute gucken vielleicht mal weg und dann sprechen sie halt nicht direkt ins Mikrofon, das kann ja mal vorkommen. Ja. Aber da sind manchmal Unterbrechungen, da weißt du gar nicht, was der gesagt hat, weil die einfach so robotermäßig dahin, also da muss man schon das mögen. Ja, das stimmt. Davon wissen wollen. Das stimmt. Und was ich auch noch ganz gut finde, sind die Backfield Boys, die sind eigentlich auch ganz gut. Das sind so, ich glaube, 3 Jungs, die das auch so ein bisschen für sich machen. Okay, das ist ein deutscher Podcast? Ein deutscher. Ja, das sind so die Sachen, die ich so eigentlich höre. Okay. Und als allerletzte Frage jetzt, was ist dein Lieblingspodcast? Also was das, was du jedem empfehlen würdest zu hören? Oh Gott. Ich höre da einfach zu viel und auch zu bunt. Okay. Also jetzt während der Saison habe ich halt ganz viel Football-Podcasts irgendwie gehört. Wie gesagt, dass die Footballerei so das, wo ich sage, das ist so das Witzigste und Mitinformativste. Dann habe ich, ich höre halt auch im Baseball-Podcast, höre ich auch. Dann habe ich euch eine ganze Zeit lang gehört. Aber jetzt nicht mehr. Nee, weil jetzt einfach zu viel dazugekommen ist, Football. Aber das hört ja jetzt auf, Saison ist ja rum, entsprechend, dann bringt die ja auch nichts mehr. Dann kann ich da wieder ein bisschen reinhören. Ja, aber ich denke mal, gut, wir kennen uns jetzt, deswegen ist es ja auch so ein Thema für dich, weil wir uns kennen, aber ich glaube, das Thema an sich ist jetzt nicht unbedingt dein, genau. Du bist jetzt auch nicht ein Marathonläufer. Genau, das habe ich halt echt gehört, weil wir uns halt kennen, so irgendwie. Und sonst, da ich ja, wie gesagt, so ein bisschen Sport so für mich mache, bin ich jetzt so bei Dünn und Dünner gelandet. Mhm. Die finde ich halt sehr witzig, die Zulungs. Ja, das hast du mir empfohlen. Ich werde auf jeden Fall mal rein. Ja, das ist halt, wie gesagt, das bezieht sich halt eher so auf Kraftsport. Mhm. Die kommen so vom Team Andro, wenn jemand das was sagt. Aber die machen es halt sehr witzig. Ja, die machen es sehr witzig. Ja, das sind so die Sachen. Aber ich finde, das ist halt auch eine ganz wichtige Sache beim Podcast, dass man einfach auch, wir jetzt hier so sitzen und einfach mal, deswegen, ich habe ja gesagt, wenn du magst, kannst du gerne herkommen. Du warst ja hier noch nicht in unserer neuen Wohnung im Unterbauer. Deswegen habe ich dich auch eingeladen. Aber jetzt nicht kommen können, wäre ich auf jeden Fall zu dir gekommen, weil ich dieses Gespräch von Angesicht zu Angesicht einfach besser finde, als wenn du jetzt über Internet sprichst, weil das einfach, das ist mehr so Frage-Antwort. Ja, und ich wollte hier einfach ein lockeres Gespräch, deswegen ist das, und das ist halt das, was ich meine, dieses, wenn du einfach einen guten Podcast hast, der dann einfach vielleicht ein Thema anspricht, das du ja vielleicht auch dich interessiert oder magst. Also ich persönlich bin ja bei Sport eigentlich für alles zu haben. Ja. Wie kannst du auch einen Podcast über Lacrosse, könnte ich mir anhören, obwohl ich noch nie Lacrosse gespielt habe oder mal ein Spiel gesehen habe oder so. Aber wenn es gut gemacht ist, höre ich mir auch das an. Ja. Ja, also auf jeden Fall. Ich habe da einen Podcast bei mir, ich will es mal jetzt nicht nennen, weil ich auch nicht alles gut finde. Was, also jetzt von der Art her, weißt du? Ja. Manche haben eine gewisse Art, wie sie dann halt auch sprechen oder witzig sein wollen und das ist einfach unangebracht, aber dieses Thema, wie er es macht, ist einfach brillant, weißt du, und da sage ich mir, okay, dann höre ich mal über seine flachen Witze einfach drüber weg und dann, weißt du, und da habe ich auch viele Sachen, sage ich mal, entdeckt, wo ich dann im Internet, also ich bin sehr selten danach, wo jemand sagt, hört da mal rein oder sowas, klar, wenn es jemand interessiert, aber wenn dann da war jemand zu Gast, der dann, sag ich mal, in der Welt ein bisschen rum war, in verschiedenen Orten und dachte ich, hey, cool, da muss ich mal reinhören. Das ist ja, also da muss ich mal reingucken bei der auf dem Blog, sag ich jetzt mal. Oder, und da, das meine ich, weißt du, du hast vielleicht Themen, die dich jetzt nicht unbedingt interessieren, deswegen würde ich auch gerne, dass die Leute jetzt auch, wenn sie jetzt Wechselzone hören, der Ausdauer-Podcast oder wie viele sagen, Triathlon-Podcast ist auch mal vielleicht andere Sachen hören, alle mal reinhören, aber das muss halt auch ein bisschen nicht so, ein bisschen witziger und nicht so trocken gemacht werden. Weil wir jetzt nur über hier, der hat sich verletzt, das ist, wird keinen interessieren, was ich meine, deswegen. Wir sind halt auch keine Fachleute. Ja, so wir sind jetzt auch nur, sag ich mal, Laien, die jetzt einfach mal gerne den Sport gucken. Genau. Deswegen, in drei Runden mit Adrian wäre auch schön gewesen, aber ich persönlich habe mich, muss ich sagen, weil das ist ja ein eigenes Ding und leider, ich wollte eigentlich was anderes als erstes machen, aber. Dass der jetzt der Super Bowl vor der Tür steht, wollte ich das jetzt machen als erstes. Dass der Podcast kommt, will ich noch diese Woche rausbringen. Naja, bietet sich ja dann an. Eben, das bietet sich dann super an und die Leute können ja mal hören und vielleicht gucken sie ja deswegen auf Football. Also viele haben wir schon zum Triathlon gebracht, vielleicht oder ein paar. Gut, wie gesagt, ich bedanke mich nochmal sehr herzlich bei dir, dass du gekommen bist. Ja, war schön. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Das war ja dein erster Podcast. Oh ja, das stimmt. Noch keine Podcast-Erfahrung gehabt. Vielleicht bist du ja jetzt auf den Geschmack gekommen. Was im Kraft-Ausdauer-Podcast irgendwie. Wir sind jetzt bei fast 3 Stunden. Oh wei. Oh wei. Naja, gut. Ich hoffe, es war trotzdem angenehm für die Zuhörer und für dich. Ja, war schön. Wird auch wiederkommen, wenn es wieder mal irgendein Thema gibt, wo ich irgendwas zu sagen habe. Also ich appelliere an die Zuhörer, falls euch das in irgendeiner Weise gefallen hat und ihr euch so mal erleben wollt, schreibt mir an die Wechselzone podcast@gmail.com und sagt, es war super und dann lade ich Patrick nochmal ein und wir lesen uns richtig in College ein und erzählen euch, wie es beim College zur Sache geht und gucken nochmal alle Filme und Serien nach. Ja, genau. Gut, alles klar. Dann will ich mich von dir verabschieden und von den Zuschauern. Und wie immer in der Wechselzone hat der Gast die letzten Worte. Ja, ist so. Lange nicht mehr gehört. Ja, das stimmt. Ja, also ich bedanke mich für alle, die es jetzt hier ausgehalten haben bis zum Ende. Es war ja dann doch irgendwie länger als gedacht. Ich fand es sehr schön. Ich, wie gesagt, würde auch gern wiederkommen. Angenehme Atmosphäre hier und würde mal sagen, hört euch an, hört bis zum Schluss und hört euch auch die Wechselzone an. Ciao.